Jetzt sollten wir live on air sein. Subi, den sehen wir mal wieder live. Jedenfalls hoffe ich das jedes Mal. Ach, im Moment, das ist diese Allein-Dinge, das ist immer schwierig mit der ganzen Technik um einen rum. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Habe ich noch was vorweg zu machen? Ja, ich wollte noch extra einmal erwähnen, dass ich mich bei allen Freiwilligen nochmal bedanke, die bis jetzt mitgemacht haben. Moment, sieht es ein bisschen dünn aus. Für die nächste Folge habe ich dann auch keinen. Oh, rauschen wir mal ein bisschen über den Schreibtisch. Also wer sich nochmal dazu ermuntert fühlt, der melde sich bei mir. Dann kriegen wir ihn auch noch mit in die Sendung. Zu leise. Oh Mensch. Müssen wir mal ein bisschen hochdrehen. Und wird das besser? Ich muss mal eben, ich gucke in alle Richtungen gleichzeitig. Jetzt sollte es besser sein, oder wie sieht's aus? Lass mich nicht verhungern. Ich stelle mir das noch mal ein bisschen dichter ran. So, so, auch gut. Ja, aber das sollte reichen, denke ich mal. Okay, dann wollen wir mal nicht lange reden, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken und mal die Nummer anrufen von Spaghetti. Ja, woher habe ich den Namen wohl? So, wollen wir mal gucken. Also jetzt gibt es erstmal gleich einen Schock, weil das Telefon so laut anfängt. Ich kann es mir etwa vorstellen. Das ist, glaube ich, immer noch zu laut. Jetzt regeln wir gerade mal ein bisschen runter. Wir wählen einfach mal, dann müsste es besser werden. Ach, eigentlich müsste ich dir ja mitsprechen. Dann gewinnst du gleich eine neue Menge neue Freunde. Was immer ich getan habe, es war die falsche Nummer. Also nochmal. Wenn die jetzt einer hinkriegt, hat er einen geilen Mystery gelöst. So. 0900 Nummer, ja genau. So. Jetzt sollte ich aber eigentlich... Höre ich irgendwas? Habe ich jetzt wen dran? Schönen guten Abend. Warte, ich muss dich mal etwas, glaube ich, leiser regeln. Sag nochmal was. Hallöchen, wunderschönen guten Abend. Ich habe die Nummer erraten. Das kriege ich. Ja, ein Schokocoin. Nächstes Mal, wenn wir uns treffen, bringe ich glatt einen mit. Das ist überhaupt kein Problem. Ich regle eben nochmal so ein bisschen nach, dass ich dich jetzt nicht gerade so wegbrüll. Kannst du mich einigermaßen hören? Hallo, hallo. Ja, kannst du mich hören? Ja, ich höre dich gut. Okay, dann, ja, dann geht das so. Ja, ich fummel da so ein bisschen, während wir da weitermachen dran rum, aber das kriegen wir hin. Wie geht's? Ja, alles klar. Ruhig jetzt? Ganz ruhig geworden oder immer noch nervös? Naja, passt schon. Ja, das denke ich aber auch. Man muss ja irgendwie die Leser neugierig machen, auch einzuschalten, aber ich habe mir gedacht, ich mach mal so ein bisschen. Tust mal so, genau. Auf ängstlich und so, ne? Genau. Ich habe eben noch versucht, das Headset einzuschalten, um hier nicht mit dem Telefon in der Hand rumzusitzen, aber das hat irgendwie nicht geklappt. Von daher jetzt doch mit dem Telefon in der Hand. Ja, das ist ein gutes Mal gleich viel konzentrierter. Meinst du? Ja, natürlich. Gehen wir dann gleich. Genau, gucken wir mal. Ein bisschen haben wir was aufgeschrieben, aber du musst ja, ne? Du sollst ja eigentlich was erzählen und nicht ich so viel. Lass mich so auf, was studierst du denn überhaupt? Momentan mache ich ein MBA. Was? An der RWTH Aachen. Executive MBA für Technologiemanager nennt sich das. Ja, sowas wie Paket. Berufsbegleitendes Studium. Ja, was ist denn das? 2 Wochen lang Uni, 2 Monate arbeiten, 2 Wochen Uni und so weiter. Ja, aber was machst du dann am Ende? In den letzten Zügen. Ja, aber was kommt dabei raus? Also MBA. Was? Ja, aber was? Business Administration. Also ja. Ich werde dann irgendwie Chef irgendwann mal, habe ich mir so vorgenommen. Ja, ich kann mir da immer noch nichts drunter vorstellen. Von was? Von was? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Ach, schauen wir mal. Von irgendwas? Oder ist das ein Chef? Ich verstehe es noch nicht. Also ich bin Programmierer. Das ist einfach ein Business-Studiengang, also wo du halt lernst, irgendwie interdisziplinär über Controlling und Marketing und Personalführung und in meinem Fall auch irgendwie sowas wie Innovationsmanagement und... Geil, hört sich ja schon mal zumindest gut an. Ja, ist spannend. Meine Fresse. Das alle heißt, 2-3 Jahre muss ich mal über irgendwas lernen. Das heißt, dann wirst du richtig reich, oder wie muss ich mir das vorstellen? Da werde ich dann. Managerposten. Ja, ich habe gedacht, ich schnappe mir irgendwie einen reichen Mitstudenten, aber das hat sich irgendwie nicht so ergeben. Oh. Ich muss selber ran. Ja, wenn du das lernst, brauchst du keinen reichen Mitstudenten mehr. Da bist du doch die, wie heißt das, gute Portion. Ja, schauen wir mal. Mein Gott, na, da bin ich mal gespannt, was mal rauskommt. Ja. Was habe ich mir hier aufgeschrieben? Dann verfolgen. Ich muss gerade mal gucken, was habe ich mir aufgeschrieben? Irgendwas habe ich mir aufgeschrieben. Blick over Blerik, wie kam ich denn da drauf? Das sagt mir nichts. Ach doch, ich hab mal spaßhalber geguckt. Ich stalk die Leute ja immer, bevor wir ein bisschen telefonieren. Ja, habe ich auch versucht bei dir. Links habe ich deinen Namen rausgefunden. Ist da mal was? Ja, das kann ja nicht so schwer sein. Da steht ja sogar auf Twitter mit drin. Echt? Nee, nix. Auf jeden Fall nicht bei deinem Schweigende Mehrheit-Account. Was steht denn da sonst? Muss ich gerade mal kontrollieren. Ich meine, da steht Demo, die Jungs, die Balber bei. Nee. Na, du studierst zu viel und guckst zu wenig richtig nach, glaube ich. Nee, nix da. Nee, mir fiel auf, dass wir tatsächlich sogar gemeinsame Caches gemacht haben. Echt? Ja. Das ist bei dir nicht schwer, oder? Ich meine, ich weiß nicht, wie viele gibt's und wie viele hast du. Also ja, aber so viel sind es. Ist ja eher ungewöhnlich, dass du mich irgendwie gefunden hast in meinen 350 Stück. So viel sind es auch nicht. Also, klar. Wir haben 8 gemeinsam, ja. In Holland. Ey, echt? Ja, in Holland 5, 6 Rastplatz-Caches und X-Stone Viewer. Fiel mir so am Rande mal auf. Sagt mir jetzt nichts. Ja, war, glaube ich, auch nicht also so. Also in Holland habe ich, glaube ich, auch nur einen oder so. Das kann sein. Das war irgendwie nach so einem Geocaching-Event da am Niederrhein, wo ich auch die Feel-Vibe, die ja letztens bei dir im Podcast war, das erste Mal persönlich kennengelernt habe. Dann ist ja schon eine Weile her, ne? Ich glaube, das war schon ganz schön. Ich hatte die Nummer durchgeguckt. Ich meine, so viele waren es ja jetzt nicht zu gucken. Danke auch. Cachst du denn überhaupt noch oder hört das eher auf? Ist weniger geworden. Also am Anfang war ich ziemlich wild unterwegs. Hab irgendwie alle genervt. Das wären meine Kinder, die irgendwann gesagt haben, jetzt reicht's aber, jetzt geh halt bitte alleine. Und ja, dann ist irgendwie weniger geworden. Und jetzt, wenn sich was ergibt und wenn einer mitgeht, dann gehe ich schon. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass ich jetzt deswegen irgendwie Verabredungen absage oder so. Ja, das glaube ich. Und meine cachende, mein cachender Bekanntenkreis ist jetzt auch nicht so groß. Und wenn, dann gehen die immer zu spannenden Sachen, wenn ich nicht kann. Dann ist es halt doof, ne? Und so Nachtcachen, also ich mag halt lieber irgendwie solche spannenderen Mysteries, Nachtcache oder Lost Place und so weiter, und da gehe ich halt nicht alleine. Also Nacht im Wald alleine ist irgendwie auch blöd. Ja, ist immer ein komisches Gefühl, ne? Ja, immer weiß ich nicht, hab's ja noch nie gemacht, also. Ach, du warst noch gar nicht, hast du noch nicht mal ausprobiert? Nein, noch nicht im Dunkeln alleine im Wald rumrennen, hinterher kommt ein Geräusch und dann? Ja, nee. Dann kann nichts Schlimmes sein, weil die einzige Stelle, wo, glaube ich, keiner wartet, um dich zu überfallen, ist irgendwo im tiefen, dunklen Wald. Ja, aber so Tiere und so. Nee, nee. Ja, da kommt Bambi und beißt den Hintern. Wie soll ich mir das vorstellen? Nee, irgendwie da, das muss dann nicht sein. Oder in so verlassenen Ruinen da rumstromern alleine und so. Nee, das ist auch nicht so für mich. Oh, ich rate dir das mal einmal auszuprobieren. Das ist, nein. Doch, das ist wirklich, das ist toll. Mensch, wir haben hier. Es gibt da, glaube ich, so Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Also, ich gehe nicht allein im Wald. Nein, gerne nicht. Weil ich Schiss habe, überfallen zu werden. Das ist mir auch klar, dass da keiner wartet, dass da irgendjemand vorbeikommt. Aber nee. Man muss sich auch unterhalten dabei und so. Nur der halbe Spaß. Und dann bin ich bei der Hälfte, kriege das Rätsel nicht raus und dann kann ich wieder zurücklatschen. Nee, nee. Also, unterhalten dabei, das ist so typisch Frau, ja, das stimmt. Ja, so aber, ist es halt. Aber also ich würde es dir trotzdem mal empfehlen, probier es mal echt aus, so einfach allein durch den Wald zu gehen. Das ist echt ein cooles Gefühl. Es gehen einem immer die Nackenhaare hoch, aber es ist auch mal ein Erlebnis, das man durchaus mal mitnehmen sollte. Also, du bist ja experimentierfreudig, wenn ich im Blog so gucke, machst du ja nun alles mit. Dann muss man auch mal allein im Wald gewesen sein. Obwohl beim Blog, naja, gut, da mache ich ja auch schon länger nicht mehr wirklich viel. Wollte ich gerade fragen, da ist irgendwie auch ein bisschen dünn geworden. Immer alle 2 Monate schreibe ich mal wieder, also jetzt fange ich mal wieder an und dann, aber ich werde jetzt mal über heute werde ich ja mal berichten. Oh. Das ist wieder ein cooles Thema eigentlich. Dann habe ich wieder Werbung. Ja. Ja, wohl Werbung ist ja gut, oder ich, ist die Frage, ne? Also, ich glaube, ich habe da noch so ein paar treue Leser. Also bestimmt so, also ein paar gucken immer noch drauf, aber das ist nicht wirklich Werbung, glaube ich. Ja, im Zweifel haben die schon über Twitter erfahren, dass ich da bin und dann... Okay. Aber es liest, mehr Werbung es, als es liest sich Blog. Spannend, also muss ich sagen. Ich beneide dich vor allen Dingen, habe ich gesehen, um diese Besucherwindanlage Windfang. Wie kommt man zu sowas überhaupt hin? Wie man da hinkommt? Ja, ist das immer offen? Wie man da drankommt, auf die Idee? Ja, das kam durch die Uni, weil ich habe einen Mitstudenten, der arbeitet bei einer Firma, die Stahltürme für Windkraftanlagen herstellen und vertreiben. Ja. Und der hatte irgendwie mitbekommen, dass ich mich halt grundsätzlich für so Industrie und so ein Kram interessiere. Und meinte, hey, es gibt in Aachen, und die Uni ist halt auch in Aachen, RWTH, so eine Besucherwindkraftanlage, eine von zwei in Deutschland. Und da kann man halt solche Führungen mitmachen. Eher umsonst, oder? Natürlich. Ja, es kostet nichts. Cool. Da habe ich direkt gesagt, alles klar, cool, hin. Ja. Und dann ein Bekannter von mir hatte wiederum irgendwelche Freunde, die auch schon mal auf so einer Windkraftanlage waren und oben drauf standen. Ja. Also so festgeschnallt. Und gut, ich habe Höhenangst, das ist ungünstig, aber ich dachte, ja komm, wenn du schon mal da oben bist, irgendwie, das wäre natürlich auch cool. Und habe dann diesen Professor, der die Führung gemacht hat, übrigens ganz spannend, also wenn man da mitmacht, der hat wirklich Ahnung und kann jegliche Frage beantworten dazu, gefragt, ob man nicht mal, also man kann normalerweise, es gibt halt so eine Besucherplattform unter oben diesen Motorbereich da, diese Anlage da oben, darf man nur auf diese Besucherplattform. Und ich so, ja, wir sind ja jetzt hier nur so wenig Leute, wir waren irgendwie zu viert. Und außerdem, irgendwie ist kein Wind, können wir nicht mal so oben rausgucken? Und ja, warum nicht? Ja, und dann sind wir halt oben halt so ein Leiterchen noch hochgeklettert in dieses Kraftwerk quasi, das kleine, und haben dann oben aus dem Fenster rausgeguckt. Also raussteigen durften wir nicht, also er hatte halt keine Gurte dabei, meinte grundsätzlich wäre das auch möglich, aber ich glaube, das hätte ich mich auch nicht getraut dann. Ich wollte gerade sagen. Man kommt sonst nicht drauf, ne? Also wahrscheinlich hätte ich es doch gemacht. Also ich weiß noch nicht, ob ich raufsteigen würde. Rausgucken würde ich auch, aber raufsteigen, ich habe keine Höhenangst, aber das ist dann so eine Höhe. Ja, mach mal cool. Schon, nicht allein in den Wald gehen wollen, aber da raufkriechen wollen. Ja, das stimmt auch wieder, ne? Ja. Da war ich auch nicht alleine, da waren wir ja zu viert. Ach super, dann fällt man weicher. Diese vier Leute sind ein perfekter Nachtcache. Ja, stimmt. Ja. Stimmt, absolut. Aber was ich immer mehr merke, es dürfen keine vier Erfahrenen sein, ist auch doof. Da bist du manchmal zu schnell durch. Echt, das ist manchmal wirklich. Ja, dann kenne ich nicht die richtigen Leute. Entschuldigung, alle, die jetzt hören und mit mir schon mal gestern waren, aber dass wir zu schnell durch waren, also das Problem hatte ich, glaube ich, bisher noch nicht. Ja, nicht zu schnell. Na, wir haben jetzt letztens wieder Nachtcache gemacht und waren zu viert auch, weil ich finde auch die optimale Größe. Das macht am meisten Spaß. Da drüber wird es zu viel, darunter ist dünn. Also vier ist schon optimal. Aber das waren alles irgendwie erfahrene Cacher und das war irgendwie, fehlte so dieses manchmal das Suchen. Weil irgendeiner hatte immer die richtige Idee. Und dann war es. Das Suchen geht meistens noch, aber das Rätseln manchmal. Manchmal steht man einfach am Schlauch. Das ist halt einfach. Ja, das brauchst du mir nicht erklären. Das ist immer ganz gut, wenn einer irgendwie um die Ecke denkt oder man nicht um die Ecke denkt. Man denkt ja immer beim Cachen, also ich auf jeden Fall, man ist falsch. Ja. Also denke ich mal, die Koordinaten, das kann es nicht sein und guckt dann erst schon gar nicht da, obwohl es genau natürlich da war. Oder auch genau bei den Rätseln. So einfach kann es ja nicht sein. Also überlegt man sich irgendwie was Komplizierteres, was auch noch hinhauen könnte, das ist natürlich falsch. Weil einfach war das Richtige. Das Richtige war einfach. Also das Einfache war das, was ich meine. Ja, in etwa. Aber Mysteries, ich bin ein absoluter Mystery-Idiot. Also geht bei mir gar nicht. Also die wenigsten. Ich kann das auch nicht, also so jetzt so Vorabrätsel, diese ja, teilweise ja, ja. D4, 5 und so, aber ich habe da so ein paar Könner an der Hand. Verleihst du die auch? Die trigger ich dann immer an und dann ärgern sie sich danach, dass sie mir schon wieder das Rätsel gelöst haben, aber da wir dann auch zusammen danach losziehen und das meistens ziemlich lustig ist, kann ich sie immer wieder überzeugen. Ja, dann passt das doch. Solche brauche ich auch noch hier. So ein Rätsellasser, der klassische Rätsellasser. Aber dann hast du ihn ja gar nicht selber gelöst. Ja. Oh. Aber ich habe ja immerhin geholfen, dann später. Ja, aber das weißt du ja. Das ist ja, das sind ja immer die großen Diskussionen in der großen Community, alles intensiv diskutiert werden muss und Rätsel, die nicht selber gelöst wurden. Oh, böse. Ja. Da wird mit Sicherheit maximal die Hälfte aller Logger von irgendwelchen Mysteries haben das Rätsel selber gelöst, oder? Ja, aber man tut wenigstens so. Ach so, Entschuldigung. Ja, da ist wieder das Mädchen. Da siehst du den Jungen. Ich muss auf die Cache-Tecke achten irgendwie. Ja. Ja, das geht natürlich nicht. Genau. Das ist wieder geoutet. Ja, weil ich mein Cache-Name ist ja nirgendwo publiziert hier, oder? Na, den veröffentliche ich nachher mit dem Text. Ach, hast du eigentlich auch, da suche ich doch mal gerade parallel hier in meinem Blog. Ja. Ob du das auch gesehen hast, wo ich mich schon mal bösartig aufgelehnt habe, sozusagen. Nee, wo? Scheiße, das ist schon so lange her. Ich weiß gar nicht, nach was für einen Suchbegriff ich da suchen muss. Ich bin hier noch bei der Höhle hautnah. Wir krabbeln durch die Gluterhöhle. Ja, auch war auch schön. Da bin ich am 15., am 18. jetzt auch wieder bei meiner Tochter feiert Geburtstag und wir klettern mit den 11-jährigen Girls auch in die Gluterhöhle. Und da dürft ihr rein? Ich denke, die dürfen alle ja, nicht kann mit. Da kann man eine Führung mieten. Ah. Also das ist jetzt nicht, ist ja keine versteckte Höhle oder sowas, sondern das, man bezahlt Eintritt und dann hat man so einen Studentenführer und der führt einen da durch und ist dann halt mit Taschenlampe und so und eng und ja, das sieht leckig. Auch, und sieht so auch so und aus. Weiß nicht, ob man es im Blog sieht, ja. Ja, das sieht man deutlich. Spannend, da würde ich auch, glaube ich, nicht rein wollen. Also so mit nee. Och, Höhlen, also unter der, also ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob ich das Foto auch geblockt habe, wo ich im Klusensprung war. Das war ja hier mal so ein Cache in Wuppertal. Nee, habe ich nicht gesehen. Stimmt, nee? Ich habe mir ein paar Sachen hier rausgesucht, aber ich gucke gerade mal, nee. Ja, ist auch besser so. Das Foto sah nämlich ausgesprochen, da war man richtig in der Schmocke. Doch klar, Höhlennixe heißt das. Nee, da war der Blogpost, muss man mal suchen. Mein Gott, ja. Ich sage, du scheinst echt viel los zu unternehmen. Und das Cachen, das leidet darunter, das geht aber auch nicht. Wir reden doch gerade über Cache-Fotos, das war doch vom Cachen hier. Ach, ich dachte, das wäre auch, so ein Besuch wieder gewesen. Ja. Die anderen sind doch aber nicht vom Cachen hier im Block, oder? Unterschiedlich. Na, wilde Weiber und großes Gerät sieht mir nicht nach Cachen aus. Doch, das ist auch ein Cache, das war ein Event. Ach stimmt, ganz oben steht sogar auch, wie blöd bin ich eigentlich. Du siehst, kann er schon, ne? Ja, ich bin nicht gut vorbereitet heute. Ich hatte ein bisschen, das lief ja, heute alles nicht so richtig. Ja, auf jeden Fall, wenn du Höhlennixe eingibst, dann siehst du da mich völlig von Matsch verschmiert und so in diesem engen Loch, also unter der Erde und so weiter. Das finde ich super. Höhlennixe. Hoch jetzt nicht so unbedingt, also da eher weniger. Ja, keine T5-Kletterer. So, ah, da ist es. Also kein T5-Kletterer wirst du mehr, oder? Nee. Nein, bis zu 8, so 7, 8 Meter. Oh ja, die Hose sieht ziemlich scheiße aus. Ja, das war so eine Warthose natürlich. Ja. Ne? Der Nachteil war, ich bin relativ groß und da waren mir die Träger zu eng. Also ja. Sprich, der Oberkörper war so eingequetscht, ne? Also zwischen, ne? Also kannst du dir vorstellen. Dann habe ich die abgemacht. Weil es einfach so blöd war, das war so unbequem. Ja, klar. Und auf dem Rückweg bin ich dann so quasi im Vierfüßlerstand, aber so rückwärts. Ne, Arme, Füße auf dem Boden und der Hintern so hoch, zurück. Und dann bin ich irgendwie runter und dann ist mir hinten in die Buchs das Wasser rein. War schon unangenehm. Also es gibt da auch eine Videoaufzeichnung von, die ich aber natürlich nicht publiziert haben möchte, weil mein Begleiter eine Helmkamera anhatte und man hört mich dann nur quieken, wie so ein Schwein kurz vorm Abstechen, weil das Wasser ist schon kalt in der Erde. Also es war schon ziemlich kalt und es kam ja auch nicht wieder raus aus der Warthose. Einmal drin war so, ne? Das war schon ziemlich doof. Ja, das kann ich. Das, was ich aber eigentlich meinte, warte mal, ich kopiere mal gerade den Link hier rein. Ich muss mal gerade zwischendurch einmal dazu sagen, mir fällt das gerade im Chat auf, oh scheiße, die Leute haben recht, ich habe tatsächlich eine Viertelstunde zu früh jetzt mit dir angefangen. Ja, tut mir leid, Jungs, da müsst ihr jetzt mal ausnahmsweise mit leben, aber es gibt's ja auch als Konserve, das müsst ihr die erste Viertelstunde nochmal nachhören, weil nachsprechen können wir es nicht alles nochmal. Ja, der Anfang war nicht so ausgesprochen spannend. Natürlich, das ist immer spannend. Ach so. Red doch nicht immer selber schlecht. Also sag mal, ist das so ein Frauengehen, dass ihr euch immer selber runtermachen müsst? So, jetzt mache ich mich ja ein bisschen unbeliebt hier. Wieso? Das hören ja überwiegend so Kescher zu, glaube ich, ne? Ja, gehe ich von aus. Mal hier, guck mal den Link, den ich gerade geschickt habe. Da haben wir nämlich, wir waren mal frech und haben uns einfach einen Spaß draus gemacht, uns zu zweit auf eine Bank zu setzen, unter der ein Cache lag. Ach. Haben dann da irgendwie so Fotos geguckt und Buch gelesen und haben uns da so schon anderthalb Stunden aufgehalten und uns kaputt gelacht über alle möglichen Cacher, die vorbeikamen, die den Cache loggen wollten. Das ging natürlich nicht, weil wir saßen ja quasi so muggelmäßig obendrauf. Das war echt cool. Hat keiner gefragt? Hat keiner was gesagt? Also ich weiß, Also ich wäre da auch schmerzfrei gewesen. Ich hätte gesagt, Entschuldigung, kann ich mal kurz unter Sie hier, Nee, hat keiner was gesagt. Also sie kamen immer so ausgesprochen, wir haben es natürlich sofort gesehen, weil die natürlich ein Garmin oder irgendwas dabei hatten. Ja, klar. Und sich immer mega unauffällig der Bank genähert haben und da immer vorbeigegangen oder vorbeigefahren sind mit dem Fahrrad, weil halt, naja gut, wir saßen halt drauf. Also wenn man mal schlecht drauf ist, ist es ein richtig schöner Aufheiterer. Ja, ich habe es selbst noch nicht gemacht, aber Tünnis macht das auch immer, der Tünnis aus Köln. Das ist, glaube ich, auch einer, der das ab und zu mal ganz gerne so als Fußabbau macht. Ja, das war irgendwie zufällig eigentlich, weil es auch noch so ein schönes Wetter war. Und hinterher haben wir dann gedacht, ach, eigentlich eine coole Aktion, muss man öfter mal machen. Kein ja, Ärgern. Das machen wir mitten in der Stadt, ich glaube, tragen sie dich weg. Ach, da war ja auch nicht so viel. Ich meine, es war natürlich auch so ein 1-1er und so, ne, also... Ja, aber gerade die, das sind ja die, also die natürlich keiner macht, aber wo trotzdem irgendwie 500 Unterschriften in einem Monat zusammenkommen. Ne, und wo jeder aber immer schlecht lockt. Ne, also, ja. Ja, gar und auch nicht, wenn du irgendwo einen triffst, Ding, ja. Unnütz, ja. Aber Hauptsache mal trotzdem ja, und so. Da hatten wir ja schon mal. Ja auch nicht, genau. Wenn man bei geocaching.com guckt, dass das irgendwie so ein 1-1er ist. Nächster, da hatten wir uns ja auch schon mal darüber unterhalten, dass die Community etwas eigenwillig ist, ja. Mit dem, wie sie lockt, was sie wirklich denkt und wie sie sich aufführt. Ich glaube, da sind wir Kescher auch irgendwie sehr einmalig. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Das habe ich noch nicht ganz erforschen können. Das soziale Verhalten der Kescher, ich glaube, das wäre schon fast ein Studiengang wert. Was ich auch spannend finde, ist, dass manche ja auch irgendwie Logs, die einfach nur aus Danke oder so bestehen, löschen. Da muss man immer einen halben Roman reinschreiben, verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Ja, es geht nicht um einen halben Roman, es geht dann darum, dass das ja von manchen benutzt wird, um zu zeigen, das fand ich nun doof und weil man das nicht will, löscht man das dann. Ja, da gibt es einige, die machen das. Also, ja, dann müsste ich ja zumindest bei einem von meinen Caches fast alles loggen, was drinsteht, zumindest die ersten Einträge, aber naja. Ja, loggen ist so ein das ist auch so ein Thema, da. Weißt du, wenn du viel schreibst, dann faselst du. Wenn du wenig schreibst, dann bist du unhöflich. Wenn du halb viel schreibst, dann war es nicht ernst genug. Also irgendwas, ich glaube, ich habe noch keinen Log gefunden, wo nicht irgendeiner auch noch was dran rumzukritteln findet. Das ist ja, bei mir war das Problem, dass ich halt, also ich habe drei eigene Cache gelegt. Mhm. Und einer davon war eigentlich auch nicht so geplant, weil es so eine coole Location oder so war, sondern es war einfach eine lustige Geschichte, weil ich war mit einem Freund aus Frankfurt cachen, ja. Und wir haben eine Letterbox gemacht in Mönchengladbach und haben irgendwie, hier in dieser Cache-Beschreibung stand drin, bitte ein 20 Meter langes Seil mitbringen. Ja. Das ist ja Mist, Seil habe ich nicht. Hast du ein Seil? Nö. Ich auch nicht, ja. Alles klar, dann halt bei Twitter irgendwie ein paar cachende Menschen angeschrieben, hallo, wer hat ein Seil von euch? Und dann meldete sich halt einer und sagte, hey Jutta, hier, ich habe eins, ja. Kannst abholen kommen. Ist ja wunderbar, sind wir bei dem vorbeigefahren, haben ein Seil abgeholt, haben Letterbox gelöst, war super nett, schöner Tag. Ja. Und dann wird zurückgefahren, dann ist der Bekannte von mir abgedüst Richtung Frankfurt und twitterte mich dann an, so nach 10 Minuten, meinte, Mist, ich habe das Seil noch mit. Habe aber jetzt keinen Bock, wieder zurückzufahren. Mhm. Ich verstecke das hier und schicke dir die Koordinaten. Ist ja geil. Und dann lag dieses arme Seil da bestimmt noch 3-4 Monate, weil ich irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt habe oder so mal vergessen habe, da vorbeizufahren. Und es war letzten Endes in so einem nicht Leitplank, sondern wie heißen diese Pöller da? Diese Leitpfosten? Nee. Diese schwarz-weißen Pinne da am Rand von der Straße. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Diese Begrenzungspfeiler heißen die auch nicht. Leitpfosten heißen die, genau. Ach, ist ja egal. Wir wissen ja, was gemeint ist. Und da war es halt unten drin. Das fand ich halt so witzig und hab dann halt einen Cache da reingelegt, der das Seil heißt. Und hatte dann halt irgendwie so eine Seilaufgabe da mir überlegt und die Story halt reingeschrieben. Ja. Und dann meine Erfahrung mit Reviewern war irgendwie, okay, man fragt erstmal an, ob der Platz frei ist. Und dann kriegt man von denen eine Info und sie sagen entweder, ja, Platz ist frei und so weiter, oder die sagen, nee, guck mal, bla bla, ja. Deswegen hatte ich das alles so fertig gemacht und vorbereitet und abgeschickt, aber nicht damit gerechnet, dass die das auch direkt freigeben. Dass sie das freigegeben haben, war ich halt gerade auf der Arbeit und überhaupt ganz weit weg und ja. Natürlich war da noch keine Dose oder so drin. Oh nein. Oh, jetzt hast du... Und natürlich die First Find... Spezialisten sprangen natürlich schon 5 Minuten, nachdem das Ding online war, da an. Und ja, da war natürlich nichts. Oh nein, das darfst du. Oh. Ja, hallo? Voll. Und dann musst du dir mal bei meinem Cache musst du mal ganz zurückscrollen, die ersten Einträge. Ich dachte, ich spinne. Wie unfreundlich kann man sein, ja? Hallo, Entschuldigung, es war ja nicht extra, ja? Und was für ein Gezählter da losging und diesen bescheuerten Cache hier und was ist für ein bescheuerter Ort und hier ist ja gar nichts. Ja, lies die Story, dann weißt du, warum das Ding da liegt, wenn es denn dann da liegt, ja? Ja, nee, da hast du aber auch wirklich, da hast du sozusagen wirklich den Kuhfladen getroffen, ey. Also das ist ja auch wirklich so, das ist so ein atomarer Volltreffer, den du da gelandet hast. Ja, hat sich auch also etwas länger hingezogen, bis sich dann die Gemüter beruhigt haben und jetzt sagen wir mal, die Leute, die jetzt loggen, sehen halt nicht, was da vorher mal los war. Ja. Die meckern halt von mir, ist ja nur so ein Nano und so. Ja, ja, ich weiß, irgendwann mache ich da auch mal ein richtiges Seil rein, wo der Nano in dem Seil befestigt. Ich komme aber momentan noch nicht dazu, ja. Aber da habe ich mir echt gedacht, meine Güte, hallo, das ist ein Spaß hier, das ist ein Hobby, bleibt mal locker, ja. Aber es scheint unterschiedliche Meinungen als meine zu geben davon. Ja, da darfst du natürlich jetzt auch nicht vergessen, grundsätzlich hast du natürlich vollkommen recht, aber es gibt natürlich welche, die das Hobby sehr intensiv betreiben, dafür dann auch viele Kilometer fahren müssen, weil im eigenen Bereich schon nichts mehr ist. Ah, das wäre so ein einfacher, das, ja. Ist, man keine, das ist auch egal, aber auf jeden Fall habe ich ja dazugelernt und mache es ja jetzt auch nicht mehr, aber wie gesagt, ich habe irgendwie gedacht, okay, und ich habe auch bei dieser Anfrage reingeschrieben, bitte Achtung, passt die Stelle, check das doch mal, ob alles soweit in Ordnung ist, ja. Ich schalte den dann frei, nee, aber das war wohl nicht, und dann bin ich aber wie so eine Wahnsinnige da von der Arbeit nach Hause geflitzt und habe da uns, naja, ja, da hast du aber wirklich, also das, nee, das geht gar nicht. Also erst die Dose, dann publishen. Das ist ganz wichtig. Also ja, das mache ich auch nicht mehr. Heieiei. Nee, das muss man also mitgemacht haben. Ja, das stimmt. Den Shitstorm muss man einmal erlebt haben und über sich ergehen lassen. Das ist eine lustige Story, irgendwie nur noch nervig anstatt lustig. Aber gut, egal. Also jetzt ist ja wieder alles gut. Irgendwann mache ich das Ding auch nochmal richtig schön. Das, also wie gesagt, ein Seil rein und ein Nano ins Seil und so, aber... Ja, klar. Auf meiner Agenda. Aber das war schon gekauft beim letzten, hier bei diesem einen Event. Da, wie heißt er noch? Hier die Dosenfischer im Ruhrtal. Dosenfischen im Ruhrtal, ja. Ja, da habe ich mir dann schon mal das Equipment gekauft, um das jetzt schöner zu machen. Was musstest du denn eigentlich mit dem Seil machen dann im Cache? Also wozu brauchtest du das Seil? Ja, du brauchtest das Seil ja am Anfang einmal für irgendeinen Cache. Was musstest du denn, oder bei der Letterbox? Ach so, man musste den Radius eines Brunnens oder so eine ach so, okay, Radius von irgendwas ausmessen. Muss hat der eine am einen Ende das Seil festhalten, der andere am anderen, dann musste man messen, wie viele Meter das waren und musste das dann halt irgendwie. Wäre aber praktisch auch. Sowas, ich weiß nicht mehr genau. Also, ja. Wäre auch mit dem langen Band praktisch gegangen, mit keinem Seil. Ja, gut, jetzt, langes Band hatten wir. Also, wir hatten jetzt gar nichts, was irgendwie 20 Meter lang war dabei oder hier im Haus. Also auch keine Angelschnur oder. Ja, sowas habe ich meistens im Rucksack, weil Seil ist ja doch irgendwie ein bisschen groß, unförmig, doof zu transportieren, naja. Das Witzige war übrigens, dass in Mönchengladbach, da wo die Letterbox lag, irgendwie an dem Tag Markt war und es natürlich tausende von Seilen zu kaufen gab und Schnüre und so, aber gut, das war selbst hinterher. Aber naja, gut. Wollte ich gerade sagen, das kannst du ja vorher nicht wissen. Hätte ich mit dem Seil gleich noch ein bisschen klettern können zum Üben. Ja, mit dem Seil. Das hätte man mit dem bestimmt können. Ja, naja. Wenn du sonst also alles ausprobierst. Ich persönlich nicht, ich kletter ja nicht. Aber ja, warum nicht? Wer der klettert, der kann damit auch bestimmt klettern. Also ja, das probier doch mal aus. Ich bin ganz erstaunt, dass du noch nicht getestet hast. Also ich bin ja jetzt schon mutiger geworden. Ich bin ja jetzt letztens schon irgendwie so ein Signalzeichen von so einer S-Straße, von so einem Zug da irgendwie hochgeklettert. Das fand ich schon sehr mutig, das sah nicht sehr rostig aus und es schwankte bedenklich, als ich die Hälfte hoch war. Ach so, so. Aber da war ich schon mutig, also da bin ich bestimmt, ich weiß das nicht, 10 Meter schon mal an so einer Leiter hochgeklettert. Freischwebend sozusagen, ist schon mal nicht schlecht. Unterschätzt 10 Meter nicht. Ich glaube, ganz so hoch wird's. Nee, warte mal, Quatsch, 10 Meter ist ja so Haushöhe, ne? Nein. Ja, eben, also das klingt so, die Dinger sind meistens so. Also sagen wir vielleicht so 6, 7 Meter. Wollte gerade sagen, so 5, 6 Meter kommst du da hoch. Also mir gefühlt 50 Meter natürlich. Also ich kann dir aus Erfahrung sagen, ab 8 Meter wird es so komisch. Also dann ist so, das ist so, das irgendwie so, also bei mir merke ich das immer, das ist so ein Knackpunkt. Ab da werde ich wesentlich konzentrierter. Nee, also ich bin schon relativ schnell recht konzentriert dann, muss ich gestehen. Und viele Sachen traue ich mich auch nicht hochzuklettern, weil ich dann genau weiß, wenn ich oben bin. Und dann, es gibt ja manchmal solche Sachen so auf solchen Gasometer oder irgendwie sowas in der Art. Ja, also solche... Ja. Türme, wo man da hochklettern kann. Ja. Und da traue ich mich dann nicht hoch, weil ich weiß, wenn ich oben bin, muss ich wieder runter. Das heißt, ich muss zur Kante vorgehen, muss dann da ganz nah dran, runter gucken, wie tief es ist und dann die Leiter wieder rückwärts. Nee, also da habe ich dann, glaube ich, mehr Schiss als das Hochklettern. Aber runter kommen sie alle, also von daher, das passt schon. Das ist klar. Ja, stimmt wohl, aber nee, also ich, Vielleicht langsam, also ich werde schon mutiger. Also durchs Cachen muss ich gestehen, es ist schon, es erweitert schon den Horizont. Ne? Also ich bin schon ein bisschen höher gekommen und tiefer unter der Erde, als ich je war. Laufe nachts durch den Wald, greife in komische Löcher rein, wo ich auch früher nie im Leben reingegriffen hätte. Ja, das stimmt, das ist mir auch schon mal aufgefallen. Ja. Aber du hast doch, ich gucke gerade mal, was du zuletzt so gemacht hast. Da ist sogar ein 2-4er bei. Was war denn da 4 dran? Wo steht das war der, glaube ich. Drachenschleim? In der Drachenfriedhof oder so, ne? Ja, genau. Genau, das war der. Klingt ganz gut. Belgien. Der ist aber wahrscheinlich auch schon bald dicht. Wochen. Weil diese Eisenbahnschienen werden da gerade irgendwie, um die Eisenbahnschienen rum wird gerade irgendwie so ein Fahrradweg oder so ein Naherholungsgebiet gebaut. Und dieses Signalding da, das war mal zwischen Bäumen zugewuchert und ist jetzt mittlerweile relativ offen und frei und so. Das ist bestimmt nicht mehr lange da. Oh, schade. Das sind doch die schönsten Dinger. Vor allen Dingen, die schwanken ja auch, wenn man oben ist, finde ich. Das hat doch was. Das ist doch so die Herausforderung. Ich finde immer so ein bisschen, es muss auch eine gewisse Herausforderung dabei sein. Ja? Ja, ach Mensch, absammeln, das macht doch auch nichts. Aber es wird doch weniger, oder? Also ich weiß noch, mein erster Lost Place, das war Sägewerk im Neusser Hafen. Gibt es leider jetzt auch zu, weil da irgendwie alles das Haus zusammengebrochen ist oder so. Da hatte ich richtig Schiss. Also da waren wir halt auf so einem, das war das, glaube ich, das erste Mal, dass ich so böse war sozusagen und auf so einem verbotenen Gelände rumgelaufen bin. Wo dann irgendwie so ein nackter Penner schlief und im Schlaf faselte und dann der Wachschutz kam und uns irgendwie erwischt hatte und so und ich den irgendwie durch Feuerschnorren zum Rauchen und so irgendwie auf unsere Seite gezogen habe, dass er uns dann noch geholfen hat. Und dann sind wir da halt irgendwie im Keller rein von diesem Gebäude und es war halt irgendwie stockfinster und niedrig und gruselig und in den Lok stand, da wohnen Leute und da war ich richtig, also Adrenalin ohne Ende. Und da war ich richtig stolz, dass wir hinterher da durch waren und wie mutig und so weiter und das lässt doch danach, oder? Also bei mir auf jeden Fall. Also das nächste Gebäude ist dann schon nicht mehr ganz so gruselig. Also ist immer noch cool und so und spannend und faszinierend, aber also dieses Adrenalin-Ding lässt ja irgendwie nach. Ich finde auch die Spannung, ehrlich gesagt, also ich mache mittlerweile kaum noch Lost Places, weil, also wir haben sie früher wirklich viel und intensiv gemacht und irgendwann war dann das 95. Gebäude war dann auch nicht mehr anders als das 94. Also auch die Gebäude sind sich dann irgendwann ähnlich. Also das Adrenalin stimmt, das ließ relativ schnell nach und irgendwann waren die Gebäude auch einfach, da kam der Kick nicht mehr so. Also, ja, kann ich gut verstehen, was du da meinst. So weit ist es ja jetzt bei mir noch nicht, also so viele habe ich ja jetzt noch nicht, aber irgendwie. Und dann ist halt die Frage, was, ich meine, du hast ja jetzt schon ein paar Tausende da auf der Scheibe, ja, was? Ja, ein paar. Was gibt's denn dann noch was? Also, ich meine, also ich liebe es ja trotzdem nach wie vor noch. Ja, ist perfekt, wenn ich mit den Kids irgendwie bin und die in Bewegung bringen will, ja, dann. Klar, klar. Da gibt's Urlaub oder so, irgendwie so ein Multi, hast direkt die Gegend gesehen und das ist irgendwie nett. Und die Kids sind auch dabei und sind auch mittlerweile brauchbare Helfer und so, ja. Und das, spannende Rätsel, also es gibt, mit Freunden des Nachts sind auch super. Ja, Rätsel. Ja. Aber das ist, was jagt dich denn noch? Och, mich erstmal liebe ich sämtliche Caches, die mich überraschen. Egal durch was. Das kann also auch echt ein schnöder Traddi sein, der aber irgendwas hat, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet hätte. Ja. Zum Beispiel haben wir letzten Multi gemacht, der hatte einzelne Stationen, da musstest du, da hat er so aus Abflussrohren, wie du sie unter der Spüle hast, ne? Ja. Diese Plastikrohre. Davon hatte der ganz viele und hat daraus praktisch eine Art Labyrinth gebaut. Du hattest also so eine Art 1 Meter mal 1 Meter Würfel, der aus diesen Rohren besteht. Okay. Und da drinnen war irgendwo eine Kugel. Du hörtest die auch. Und da war der Logbuch drin, oder was? Nee, das war nur die erste Station. Ach so, eine Aber Station. Du musstest die Kugel jetzt durch dieses Labyrinth führen, nur durch Hören, bis es auf einer Seite von diesen Rohren rauskam. Mhm. Das war einfach grandios. Da hätte ich noch 3 Stunden sitzen können. So einfach das Wo ist Prinzip. das Kügelchen? Ja, genau. Das war also solche Geschichten oder eben, wo das Adrenalin auch nicht weggeht, ist tatsächlich gute Kletterbäume. Also würde so Ah, wirklich gut, okay. 6 bis 10 Meter Höhe am liebsten, wo ich schon, na Schiss nicht, aber mehr als Respekt sogar habe. Aber das sind die echte Herausforderung sind. Also Lost Places, ja, ist immer wieder schön zu sehen, aber das ist in meinen Augen vorbei, die Zeit, weil einfach zu viele Kescher unterwegs sind. Es gibt halt immer wieder so Highlights, ja. Also wir hatten mal einen, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie der hieß. Der war in Dortmund. Und zwar war der Cache in so einer stillgelegten, ich weiß auch gerade nicht, wie es heißt, nicht Giftgas, sondern irgend so ein Gas wurde da früher Ja. durch diese Riesenrohre, die halt so einen Durchmesser von, was ich, 2 Meter oder so hatten, ein bisschen mehr vielleicht sogar, Ja. geleitet. Und die laufen da in Dortmund halt überall. Oder was, Duisburg? Ach, ich weiß nicht genau, irgendwo da, ja, die Ecke, Robot. laufen halt immer noch quer durch die Stadt, über die Straßen und so. Und Ja. da war halt der Cache in dieser Röhre. Und du musst Ja. halt vorher so eine Atemmaske dir holen hier im Baumarkt, ne, so ein Ding, weil da halt immer noch alle möglichen, so einer möglicher Feinstaub da auf dem Boden lag. Das war Ja, natürlich klar. saudreckig, weil der Boden halt voll diesem komischen Staub lag. Wir waren gleich zu viert oder fünf da drin, wir sahen hinterher aus, naja, ne? Das war echt nett, weil das auch, du gehst ja sonst nicht in so eine Röhre. Warum solltest du? Ja, stimmt. Nee, Also, das kann ich so. gut nachvollziehen. Solche mag ich auch, wo man am besten noch rückwärts dann, also sich nicht umdrehen kann, sondern rückwärts wieder rausrobben. Ah, das ist doch, das ist Na, genau, das das ging ist noch, ja aber gut. dann hatten wir halt noch einen Bonus. Wer weiter wollte, konnte weitergehen. Und dann konntest du halt nochmal irgendwie, also da waren bestimmt 300 Meter oder so in diesem Rohr drin. Und dann ging es halt so um die Ecke. Auf einmal stand da so eine lebensgroße Schaufensterpuppe. Also, ist nur eine Puppe. Haben die richtig cool gemacht und am Ende war das Bonus-Logbuch war dann einfach nur mit weißer Farbe an die Wand dieser Röhre gemalt. Und du musst halt auf dieser weißen Farbe konntest du dich verewigen. Das war richtig nett. Also GC-Code raussuchen, den möchte ich auch wissen. Ja, guck da halt mal gerade meine 300 durch. Ja, das stimmt, das stimmt. Das klingt wie Ja, einer, ich guck gleich mal. das könnte mich auch reizen, sowas, ja. Ja, das war auch nett. Also einfach weil, ja, weil nett, weil anders und Ja, überraschend ich. halt. Sag ich ja. Ja gut, das ist ja für dich nicht mehr überraschend. Du weißt ja jetzt, dass da so ein Typ hinter der Ecke steht und die anderen Naja, vorschicken. hatte ich aber So, auch boah, ich komme jetzt. durchaus. Erschreckst du dich denn da, meine Güte? Das ist ja nur eine Puppe. Ja, ich weiß, ich habe mal hinter der Duschvorhang so eine Figur dann gehabt als Feinde. Also da habe ich auch 2 Minuten gebraucht, bis das Herz wieder so einigermaßen Rhythmus hatte. Also deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, wie es dir da drin gegangen sein dürfte, ja. Nein, aber Herausforderungen gibt es immer. Es gibt die Wandercaches noch, wo du viel laufen musst. Diese finde ich auch immer wieder faszinierend, was wir im Moment viel Ja, da machen. finde ich ja keinen, der mitgeht. Aber das fände ich ja auch noch cool, aber Das will keiner. Was sind das für faule ja. Säcke Also ich da? habe mal einen mit dem Fahrrad immerhin schon haben wir mal zu dritt gemacht mit 44 Kilometern. Das war auch schon nett. So mit Picknick und so weiter. Das war ein schönes Stückchen Auch schon, Spaß gemacht. 44 Kilometer. Ja. Und vor allem, das war hier genau in der Gegend bei mir. Unglaublich, wo man immer wieder in Ecken kommt, ne? Ja, das kenne ich irgendwo ja. Ich glaube, das geht aber wohl jedem so, dass er Ecken kennenlernt von seinem eigenen Ja. Zuhause, die er nie zuvor gesehen hat. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, und dann, also hier, apropos ungewöhnliche Orte, Ja. mein Blog, weiß nicht, wie weit du den zurückverfolgt hast oder über mich oder so, steht glaube ich auch drin, ist ja damals entstanden, weil ich relativ stark in Second Life irgendwie unterwegs war Oh Gott. und der Gedanke eigentlich war, dass nicht ich blogge, sondern mein Avatar. Ja. Und der bloggt halt über mich. Also spricht der, also als wenn mein Avatar in dieser Computerwelt das wahre Leben ist und ich hier in der normalen Welt das Computerspiel. Ja, ich kann auch folgen. Und lästert dann halt darüber, ne? Geht ja gar nicht, hier teleportieren geht nicht, die müssen alle mit so einem Auto fahren und so. Und geht's noch, wenn man da zum Friseur geht und sieht doof aus, dann hat man's halt und so. Also einfach solche Geschichten. So kam dieser Blog überhaupt erstmal zustande. Und natürlich, was dann auch in Second Life gab, nachdem ich dann hier im normalen Leben ans Cachen gekommen bin, Cachen. Also man konnte auch virtuelles Cachen in Second Life machen. Das ist dann da auch übergeschwappt. Da hatten die Leute dann irgendwelche Sachen auch auf Sims, so heißen die einzelnen Ja. Landstücke da versteckt. Und mit Koordinaten und so. Das war ganz witzig. Ich will nicht, das War, ist glaube ich, eigentlich mein außergewöhnlichster Ort zum Cachen. völlig abgefahren, so eigentlich virtuelles Cachen dann, ja. Ja, ist ja halb so lustig, weil du sitzt ja halt am Schreibtisch und hast eine Rechner vor dir. Und ja, aber die Radio. Aber es war irgendwie auch spaßig. Die Variante, dass das geht, finde ich cool. Also ich habe Second Life noch nicht mal Account gehabt, um Gottes Willen, aber die Idee finde ich trotzdem witzig, dann virtuell in der virtuellen Welt zu cachen. Da muss man ja schon nachher drüber nachdenken, wo man sich eigentlich gerade befindet. Ja, muss man, wenn man sich damit intensiver beschäftigt, sowieso, ja, aber so ein anderes Thema. Also ich, aber ganz, ganz spannend irgendwie. Diese virtuellen Geschichten finde ich ja gar nicht schlecht, auch dieses Where I Go zum Beispiel. Also die. Das habe ich noch nicht gemacht. Mein Garmin kann das nicht. Ich weiß nicht, geht es auch mit dem iPhone? Ich weiß es nicht. Ja, für ein iPhone gibt es auch irgendein Play. Was hast du denn für ein Garmin? Gibt's nicht. Aber warte, der liegt doch hier. Moment, kann ich gerade ablesen. E-Trix Vista HCX. Ja, okay. Die können das nicht. Das kann das. Nee, dieser offline-ige. Nee, dann muss man ja. Eigentlich, finde ich. Also eigentlich muss man ja so einen haben. Ja, auf jeden Fall. Die komischen WLAN-Dinger da und online und Farbspielerei und Touch-Displays, auch Kinderkram. Nein, das ist gut. Nein, ist ein Spaß. Also, natürlich nicht. Man braucht auch keine Karte, ist auch überflüssig. Nee, das finde ich nicht. Doch, das war, naja, jetzt kennst du es nicht. Es war früher wirklich so, also so sagen wir mal bis 2008 etwa, das lief immer gleich ab. Du hast irgendwo in irgendwelchen Blogs oder so gelesen, ja, ich cache jetzt auch und ich habe dieses und jenes Gerät und Karte brauche ich überhaupt nicht. Und es dauert im Schnitt so 3 Monate. Dann hatten genau die gleichen Leute, die das geschrieben haben, immer ein Kartengerät. Also das war schon echt ein Running Gag, das Ganze. Da gab's ja noch. Warum? Weil, hallo, wie oft habe ich schon in irgendeiner blöden Straße gestanden, wo es nicht weiterging? Und das Ding hat nur noch 30 Meter entfernt, aber leider nur von der anderen Seite ran. Genau. Falsche Seite vom Wasser ist noch schlimmer. Also einer meiner Caches ist in so einem Tunnel. Und da beschweren sich die Leute auch immer, weil sie von der falschen Seite drin sind und dann nochmal entweder auf der einen Seite raus und oben drüber und auf der anderen Seite wieder rein oder quer durchwarten und catch nass und so, ja. Oh, aber das ist eigentlich was mich heutzutage stört, dass ich Leute, das macht's doch gerade aus. Da kann ich doch nicht drüber meckern. Nein, auch nicht meckern im Sinne von Scheiße hier, sondern so, meckern im Sinne von, boah, nee. Hahaha, ich auch auf der falschen Seite und so weiter. Okay, dann ist es ja eher positiv. Aber nicht im, positiv, nicht bösartig, nee. Ja, weil ich lese echt, also es ist immer öfter, dass du so liest, ja, hättest ja mal reinschreiben können, von welcher Seite ich kommen muss und ähnliches. Wo ich immer so denke, Jungs, wir sind doch Geocacher, da müssen wir doch mal 5 Meter zu Fuß gehen können oder was. Aber mir ist das so, also der ist ja in einem Tunnel oder in einem. Dann läuft so ein Bach halt durch, ja? Ja. Der Bach läuft unter Kreuzung. Ja. Und die Koordinate, die angegeben ist halt genau da, wo der Cache liegt. Nur oben. Ja, klar. Also sprich, du landest auf der Kreuzung, da ist natürlich nichts, weil der Cache ist ja unter dir. Ja, falle ich immer wieder drauf. Und da beschweren sich super viele, wäre wohl eine Unverschämtheit, wie könnte man dann so eine komische Koordinate angeben, das müsste ja dann am Eingang vom Tunnel sein. Nein. Das ist dann eigene Blöde. Also die fühlen sich selber. Wieso ist die Koordinate am Eingang des Tunnels? Die muss doch irgendwie genau da sein, wo der Cache ist. Ja, genau. Ich weiß auch nicht. Dann die führen sich ja selber vor. Da würde ich mich ja drüber amüsieren an der Stelle, weil die führen sich wirklich selber vor. Ich sehe gerade. Da rege ich mich auch nicht drüber auf, weil also den mag ich gerne, den Cache, und der kommt auch gut an und da mache ich mir jetzt keinen Kopf drum. Ja, aber hat immer mal so ein paar Spiele. So manche Fragen halten nicht an. Hallo, ich weiß nicht, wie ich reinkomme. Ja gut, dann kann man ja mal einen Tipp geben. Und wenn da sich einer so aufregt, kann ich auch nur sagen, ja. Dürfen wir denn deinen Nicknamen nennen hier bei GC? Das fragt gerade einer nach deinem Nicknamen bei GC. Fragst du gerade? Der wird gerade im Chat gefragt hier. So. Ah, okay. Sorry, ich suchte gerade Jellies. Genau. Ich muss noch auf Abschicken drücken hier bei dem komischen. Ja, ich kann den ja nicht einfach verraten nachher. Ich blätter nämlich auch gerade hier rum. Ich bin völlig erstaunt und erschreckt eigentlich gerade. Wenn ich mir meine alten paar Cache so durchscrolle, weil ich gucke gerade nach diesem mit dem Rohr da, ne? Ja. Wie viele es nicht mehr gibt. Ich bin völlig schockiert. Also mindestens die Hälfte meiner 350 Cache sind archiviert mittlerweile. Ja, aber du hast ziemlich früh hast du viele gemacht, hatte ich gesehen. Am Anfang war ich ja, da war ich etwas wilder, ja. Ja, und 50% Schwund ist gar nicht so viel, habe ich auch. Ach, echt? Ja, ja. Also es ist auch echt eine große Fluktuation da. Wenn die weg sind, werden die aber auch gleich neu wieder aufgelegt. Also die Orte, ne, da liegen dann gleich wieder neue. Achso, ja, das war bei meinem Down Under heißt der, also der unten unterhalb, auch, dass der Da hat sich auch letztens einer beschwert, irgendwie ist ja ein toller Cache, aber schade, dass ein anderer dafür archiviert werden musste. Nein. Also, der war schon archiviert, sonst hätte ich ja da gar keinen neuen drauflegen können. Aber antwortet man da drauf? Nee. Also eine Fachmannfrage, weil ich habe jetzt nicht, ich muss mich das ja jetzt nicht rechtfertigen oder so. Nee, also ganz ehrlich, es lohnt sich nicht. Du müsstest eigentlich mal, deswegen, ich finde das ganz interessant, dich heute als Gast zu haben, weil du mal so ein bisschen mehr von außen den Blick ja hast. Einfach weil du nicht so extrem cashst. Ja. Und da hast du eine Verbissenheit dann auch bei. Deswegen lohnt es sich meistens gar nicht zu antworten, weil die wenigsten auch wirklich eine Antwort haben wollen oder das ernsthaft drüber sprechen wollen. Sondern ich weiß auch nicht warum. Vielleicht ist auch überall so und mir fällt es noch nicht so auf, aber ich habe das Gefühl, es wird auch nirgendwo so viel gepöbelt wie bei den Cashern. Also ich finde den Ton manchmal ganz, ganz schwierig. Nehme ich da gar nicht aus vor. Also das passiert mir durchaus auch, aber bei den Cachern finde ich es echt extrem. Also sei es in Logs, sei es dieses grüne Forum, das ja fast nicht lesbar ist. Also ich war einmal im Forum, weil mir irgendeiner einen Link geschickt hat. Ich habe dann gar nicht mehr weitergelesen. Also das war mir... Also ich bin aber jetzt auch nicht so extrem. Also das ist jetzt nicht mein Lebensinhalt. Ja, also es macht mir super viel Spaß und ich finde es toll. Müsste man nicht mehr missen und aber... Gut, wenn einmal halt mal ein Fehler passiert, wenn einer mal irgendwie die Koordinaten 2 Meter off sind, ja, nun meine Güte, dann kann man den Ball im Dorf lassen. Meine Meinung, ja, also ich bin da jetzt nicht so. Ja. Ja, also. Aber es ist halt da. Ich finde es schön, dass überhaupt nicht Leute Mühe machen, irgendwo einen Cash hinzulegen, ganz ehrlich. Also gut, manche machen sich ein bisschen mehr Mühe, da freut man sich noch mehr. Genau. Ja, also ich habe echt tolle Multis gemacht, wo ich echt denke, wow, jede Station irgendwie voll nett und ausgeklügelt und mit Technik und mit Tonband und hast du nicht gesehen. Toll. Ja, also und das, ich meine, ich habe ja nur so kleine da und alles nur Tradis und wie oft ich da schon für die Wartung raus muss. Ja, stimmt. Ja, mir ist das Logbuch in den Schlamm gefallen. Okay, alles klar. War Ostern, ich war gerade da in der Nähe bei meinen Eltern, also ab die Gummistiefel an und hinein, ja, ins Vergnügen. Aber es ist ja so halt, ne? Und wenn ich mir denke, klar. Ich hätte so ein Multi, meine Güte, du bist vielleicht nur am Warten. Ja, wobei ich immer, also ich habe immer das Gefühl, es wird immer gerne so dann, die werden dann auch sehr hoch gelobt, das ist ja so. Verdienen sie sich ja auch. Manche Owner haben ja, die gelten dann einfach grundsätzlich als gut. Das ist ja auch richtig so. Die legen ja tolle Caches. Ja. Ich glaube jetzt aber auch, dass das nicht unbedingt ganz so selbstlos ist, wie das manchmal hingestellt wird. Und das meine ich gar nicht negativ, sondern die ziehen da auch was von. Die möchten einfach die besten Verstecker sein. Also, ja, ich bin da dankbar für, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal so einen richtig aufwendig gemachten nicht gut fand, dann finde ich das immer doof, dass ich, wenn du dann schreibst, naja, ich fand ihn jetzt nicht so gut, oh mein Gott, dann geht der nächste Shitstorm los. Also das ist der Teil, den ich echt nicht mehr, also wie gesagt, ich weiß nicht, vielleicht irre ich mich, aber ich habe das Gefühl, es ist bei den Cachern echt extrem. Also bei den Cachern ist alles extrem, habe ich so das leise Gefühl manchmal. Ja, also ich weiß es auch nicht, also ich bin ja jetzt nicht so tief drin, sagen wir mal. Ja, klar. Also ich bin auch selten auf Events und so weiter. Man haben wir ja, glaube ich, auch schon mal ganz kurz drüber getwittert irgendwie so ein bisschen. Ja, also das ist ja auch da mehr so ein Showlaufen. Ja, du warst ja jetzt in Schwerte. Entschuldigung für jeden, der sich jetzt hier irgendwie, ne, aber es ist halt, ach meine Güte. Ja, geht doch einfach dahin und freut euch, dass andere Leute da sind, die auch da sind. Ja. Ja, und ich habe das und ich habe jenes und ich habe das und ich war da und, oh nee, das finde ich persönlich ein bisschen anstrengend. Wie gefällt dir das, Schwerte? Ja, also, das mag ja auch sein, dass die Leute das gar nicht machen, weil sie sich profilieren wollen, sondern einfach, weil sie es wirklich auch toll fanden und mitteilen wollten. Ist ja jetzt nicht so meins. Also, kommt ja so ein bisschen vor, so wie so Schwanzvergleich. Und das ist jetzt. Also, ich lerne auch lieber die Leute kennen. Als so, Mädchen schwierig schon. Die Leute, also nicht ihre Cash. Also, ich habe dann Bock, irgendjemanden kennenzulernen und dann da einen Kaffee zu trinken oder was und zu sagen, so, was machst du denn so, außer Cashen? Ja, irgendwie so einfach, was ist das für Mensch? Wo war der schon alles? Weil das kriegst du ja eh irgendwie raus. Oder das fällt ja eh immer mal wieder, ne? Ja, klar. Aber naja, gut. Naja, du merkst aber schon, wenn du... Schwanzvergleich ist gut, ja. Das ist aber schon so. Also ich merke das ja selbst an Reaktionen dann auch. Du wirst tatsächlich schon gleich anders wahrgenommen, wenn du ein paar tausend Founds mitbringst. So albern das ist, ja, aber... Gut, das kann ich jetzt nicht, glaube ich. Also mir ist es auch ein völliges Rätsel, ja. Wie man so viele Pounds haben kann. Ich wüsste gar nicht, was ich das machen sollte. Ja, also ja, bei mir ist es gerade dran, hat jeden Tag einen Cash, ja. Da bin ich schon überfordert mit. Weil am Anfang geht das ja noch, da hast du ja irgendwie so ein paar einfache Trangis in der Nachbarschaft. Ja. Aber wenn die immer alle abgecasht hast, also, ja, dann kommst du ja richtig in Bewegung jeden Tag. Hallo? Also, ja, wo wohnst du? Wie? Ja, also und gut, ich mach's eigentlich schon lange. Ich mach's halt nur nicht so oft. Ja, also ich bin jetzt natürlich kein Casher der ersten Stunde. 2-3 Jahre, ich weiß gar nicht genau. Nee, was mach ich jetzt? 2009. Ja. Ja, 2008, irgendwie Anfang 9 angefangen. Ist ja jetzt, sind jetzt auch schon 3 Jahre. Ja, ich sag aber gerade, wo wohnst du? Ich wohne in Rommerskirchen, das ist in der Nähe von Köln. Hört sich klein an. Zwischen Köln und Düsseldorf. Also ein Stück weg von Köln. Ja, so in der Mitte, so da, ne? 30 Kilometer entfernt. Ja gut, das ist aber, ja, das meine ich, das ist schon ein ganzes Stück. Also mit dem dicht dran, also ich wohne ja jetzt hier unmittelbar in Hamburg. Selbst ich, der viel Cash, schafft das nicht, nur auch nur die 5 Kilometer freizuhalten. So viel wird hier gelegt. Also, ja. Wenn du da an der richtigen Stelle wohnst, dann geht's schon mit los, dann ist das schon mal kein Problem. Ja. Und wenn du dann so wie ich jetzt... Da hatten wir ja auch, da fällt mir gerade wieder eine Story ein. Ja. Nicht, dass ich dich unterbrechen möchte, nein, aber... ne? Das ist doch dein Platz. Ich wieder vergesse, mit Hamburg, weil ich habe mich auch über Twitter, also ich bin ja übrigens übers Twittern ans Cachen gekommen. Ne, weil hier haben wir alle irgendwie geschrieben, bei Twitter irgendwie Geocaching, ich so, cool, sag mal, wie das geht und so weiter und dann, naja, also, ne, also übers Twittern ans Cachen und übers Twittern an Cacher. Und zwar entweder, weil man so auf Events getroffen hat und ja. Dann gemerkt hat, die twittern und dann über Twitter die Bekanntschaft intensiviert hat oder so wie bei uns jetzt zum Beispiel, ja, irgendjemand, den mit dem ich kenne, kennt dich und dann, ne, also diese Geschichte. Ja. Und auf einmal hat mich irgendeiner angeschrieben, ich lese, du cached. Ja. Ja, ich will das auch mal machen. Wie geht das? Okay, war irgendwie so ein Typ aus Hamburg. Ja. Und der habe ich dann so ein bisschen, habe ich ein bisschen erklärt, wie es geht und so weiter. Und dann, ja, was soll ich mir denn da für ein Gerät kaufen? Und schwupp, einen Tag später hatte der schon irgendwie ein Garmin in der Hand. Und ach, ich habe schon meinen ersten Cache gelegt. Wie ist denn ersten und? Cache gelegt? Du hast noch gar keinen gefunden. Genau. Oh, ja. Na gut, war natürlich Shitstorm-mäßig, wie schon gesagt. Er hatte dann natürlich einen Mist dahingelegt, ja, der von allen irgendwie runtergemacht wurde und auch schon irgendwie gefunden war, kaum dass er gelegt war. Ja, also ich meine, Hamburg ist dann noch extremer. Also hier in Rommerskirchen lege ich halt einen, na gut, dann dauert es halt eine Woche, dann kommt der Erste. Eine Woche? In Hamburg legst du einen und dann 10 Minuten später ist der Erste da und ja. Prügelst dich mit dem Zweiten, so ja, ungefähr. Ja, ist so. Das ist nicht war bei dem auf jeden Fall. Super lustig. Und das ist auch irgendwie so eine witzige Aktion, weil wir dann irgendwie sagen, komm, wir machen mal ein Battle. Ich schicke einen Geocoin los und du auch. Ja. Und wer zuerst bei dem anderen ist, hat gewonnen. Und der andere, der Verlierer, muss den Gewinner zum Essen einladen. Und zwar, wir haben nicht gedacht, dass die es schaffen. Wir hatten so eine gewisse Zeit vorgegeben, ja, also 2 Monate ja. oder so. Ja. Und zwar da, wo die beiden sich gekreuzt haben. Ja. Also was Kompliziertes ist irgendwie ausgedacht. Ja. Ja, das Ende vom Lied war, 2 Tage später war sein blöder Coin bei mir im Cache und meiner war noch nicht mal losgelaufen. Super. Weil da war nämlich halt direkt, wie gesagt, ne, direkt einer da am Cache ja. rausgenommen, da war irgendwie ein fetter Event in Hamburg, da war ein Kölner, schwupp, der nimmt das Ding mit zurück, zack, war es in Düsseldorf. Ich sag, ja, hallo? So, Düsseldorf war der Cache, bei dem es bei mir losging, ja. Super. Und meiner lag da irgendwie noch 2-3 Wochen, bevor der Erste sich mal erbarmt hat, das Ding mitzunehmen, ja. Ja. Super. Ja, wir haben uns dann aber darauf geeinigt, dass wir uns trotzdem auf der Hälfte treffen und also ich nicht nach Hamburg gereist bin, sondern wir uns irgendwie im Teutoburger Wald ein Wochenende einquartiert haben, um da zu cachen. War ganz witzig. Ach, Teutoburger Wald, kann ich mir vorstellen. War echt spaßig. Da waren wir vor dem Cachen noch, aber das hat uns auch gefallen. Irgendwann wollen wir nochmal wieder hin, aber das, wo wir überall hin wollen, das ist immer... Ja, das wäre jetzt auch schon mal eine Frage an Fachmann von mir. Was? Ich habe noch nie mit einem gesprochen, der so viel Cache hatte. reist man noch hin? Weil ich hatte das oft, dass ich denke, boah, der hat sich ja cool an der Cache. Dann fährst du da eine Dreiviertelstunde hin und machst und denkst, toll. Hätte ich auch genauso ja. gut so einen normalen Multi bei mir vor der Haustür machen können. Ja, muss man vorsichtig mit sein. Also ich gebe nicht mehr viel auf Favoritenpunkte und sowas, sondern ich lese, wer da wie gelockt hat. Und ich muss die Leute schon kennen, damit das für mich passiert. Nein, das Problem ist, du gehst wenn du auf ein Event gehst, ne? Es wird immer gerne dann gesagt, dass wenn man mit so vielen Founds wäre man arrogant und bla. Das Problem ist immer, wenn wir beide uns jetzt an einen Tisch setzen und du erzählst mir, der Cache ist super genial, dann ist das aus deiner Sicht mit 300 Caches vielleicht sogar richtig. Jetzt komme ich aber und habe schon 8 Jahre gecached. Nee, es geht noch nicht mal um die Menge. Es geht einfach darum, ich habe dann 8 Jahre gecached, habe viele Caches gesehen und für mich ist das eher einer, wo ich sage, ja, der ist okay. Ne, weil, und dann, deswegen ist das immer ganz, ganz schwierig mit diesen Favoritenpunkten und so, weil Ach so, ja einfach, gut, klar, weil wenn einer nur 10 hat, findet der alles toll und genau, der was andere, findet, die genau, der findet 1000 haben, schon natürlich, nicht mehr toll sind. Ja, ja, verstehe. genau. Und das macht's immer echt, das macht's schwierig. Deswegen, ich bevorzuge es auf Events auch lieber, mich mit den Leuten einfach mal über andere Sachen als Cachen zu unterhalten. Weil übers Cachen, Geht, das das geht ist, schon, ja, oder? also, für, ich habe da noch nie ein Problem mit gehabt. Also, wenn ich mir überlege, wir haben übers Cachen schon auch ein paar. Ach, Freunde ist immer ein großes Wort, mit dem ich immer eher vorsichtig bin, aber nennen wir es mal Geocaching-Freunde, gibt es schon. Ja. Und mit den wenigsten, also wenn ich die treffe, unterhalten wir uns eigentlich eher nicht über Caches, Okay. sondern was sonst so alles. Also ganz normal, wie man sich mit normalen Menschen auch unterhält, um das mal Okay, vorsichtig zu gibt's formulieren. auch. Ja, soll irgendwas außerhalb des Caches Gottlöse. geben, habe ich mir sagen lassen, Sag ja. jetzt, ich lässt ja jetzt nicht mehr über Kescher. Nein, ich kenne auch sehr nette Kescher, ganz viele sogar. Hallo. Und manchmal gehe ich auch auf Events und dann habe ich auch Spaß. So ist es nicht. Ja, Ach hier, das. Nettetaler Geocaching-Stammtisch. Das war der, wo ich danach in Holland war. Das wird der gewesen sein, den wir beide dann haben. Stammtisch, ist Für das eine so, oder ist das denn zwei. so ein Stammtisch, wo dann die, also ich bin da mal vorsichtig. Stammtisch heißt noch oft, da treffen sich irgendwelche so richtigen Freaks und Ja, da ich werden war da auch danach nicht mehr. dann, Nicht ach mal, so, also okay. Hilfe Tanja, hallo. Juhu, wink. Aber ich fand es da irgendwie nicht so doll. Aber ich Nee, kannte auch keinen, das das waren dann aber ist. natürlich immer so Leute, die kannten sich ja jetzt alle schon, das war Ja, der achte natürlich. Stammtisch, die kannten sich seit dem ersten, und Ja. dann ist es auch immer schwierig. Bin zwar Ja, grundsätzlich klar. kommunikativ, aber wenn dann am Tisch sitzt und alle reden über Sachen und du verstehst nichts, Du dann weißt und nicht, keiner wovon fragt wir. dich Ja. und guckt dich an und so, dann ja, ist doof. Tröste dich, ich gehe auch nicht auf Stammtische. Also Events ab und zu, so wie jetzt das in Bielefeld, was einfach schön klang. Oder die Megas gucke ich mir gerne an, weil ich die so absurd finde im Prinzip. Das passt eigentlich überhaupt nicht zum Hobby, zu diesem einzelnen Eremiten, der irgendwo durch den Wald läuft. Und dann treffen sich plötzlich 1500 davon an einem Ort. Das finde ich immer so absurd, dass ich dahin fahre. Ja, das ist wirklich Ja, ich spannend. war bisher bei zwei Events. Der, wo hier dieser Dosenfischer-Gedöns Ja. und der andere war, da war ich auf dem Weg im Urlaub und habe dann witzigerweise auf dem Event auch einen Typen getroffen, den ich über Twitter kannte, sehr spaßig. Hatten uns da verabredet, ich weiß auch gar nicht mehr, wie der hieß. Der war aber auch echt nett. Also, es ist aber immer unterschiedlich, ne? Also, weil dieser andere Event, wie auch immer er hieß, ich weiß es jetzt nicht. Ja. Vielleicht komme ich gleich, wenn ich hier, ich suche hier immer noch in meinem Account nach dem dieser Röhre da, Ja. stoße ich bestimmt auch gleich über den, na egal. Da hatten die es halt so gemacht, dass die so ein Motto hatten und dann so verschieden so Listen ausgeteilt haben mit guten Caches in der Nähe. Ja. Nach Alter, ne, für mit Kindern, für ohne Kinder, bla bla bla. Das fand Ja, ich ziemlich das gut. ist eine coole Idee. Das hatten die ja jetzt bei diesen Dosenfischern da nicht, bei diesem Dosenfischer im Ruhrtal. Fand ich ein bisschen schade. Andererseits laufen natürlich dann nicht alle zu den gleichen Caches. Das ist natürlich auch irgendwie so. Obwohl die Innenstadt war schon wieder so spaßig. Also ich war mit meinen Kids auswärts auf dem Multi im Wald unterwegs. Ja. Und als wir dann reinfuhren, war schon etwas, war schon irgendwie das Stockbrot war schon fast ausverkauft. Da war es so lustig, weil du alle, die du in der Stadt getroffen hast, konntest du sofort unterscheiden in Ja, Kescher und Nicht-Kescher, auch ohne Garmin. ist Man sah es klar. halt einfach, ne? Am Verhalten schon, Also ja. Kescher erkennt man halt irgendwie. Ja, ist so, ja. Also glaub mir, ich, Und nach dem Ulm-Mega bin ich morgens durch die Stadt gefahren und an jeder Ecke bückten sich irgendwelche Leute oder irgendwas. Das war schon, also es sah schon lächerlich aus, wirklich, weil die ganze Stadt war natürlich voller Kescher. Also ich, das kann ich gut verstehen, was du meinst mit, man kennt sie sofort, ja, absolut. ja, und das war, und vor allem sind, gut sind natürlich auch oft diese Veranstaltungen jetzt nicht irgendwie in der Kölner Innenstadt, sondern oft halt auf so Dörfern. Ja. Oder ich meine, gut, dann darf man wahrscheinlich jetzt auch wieder nicht sagen, dass das da irgendwie ein Dorf war, aber Ach, du weißt du, man darf so vieles nicht sagen, sag's einfach, das stört auch ah keinen. hier, Geokur, Bad Herrenalb, da haben wir es, siehst du, bin ich schon da vorbeigeschaut, im Juni 2010. Das war auch echt nett, Ja, irgendwie bei der stimmt, das hatte ich Geokur. gelesen von. Ich glaube, das Jahr war ich irgendwo anders auf einem großen Event, deswegen passte das nicht zusammen. Also wenn die Also ich Megas reise so. halt eigentlich ehrlich gesagt nicht auf Events, weil gut, ich habe zwei Kinder und so, ja, und die haben auch immer Eben. keinen Bock damit hinzukommen. Wenn Ja, hier was in der verstehe. Nähe ist, dann mache ich es mit. Und da war es halt so, dass ich auf dem Weg war auf die Schwäbische Alb in Urlaub und da lag es halt auf dem Weg. Das passte irgendwie ganz gut. Also bei das letzte jetzt in Schwerte zum Beispiel, da ist mir das so wieder aufgefallen, ich fand das eigentlich ganz nett da. So ein paar Sachen fand ich jetzt nicht so gelungen. Also man wusste ja nicht, dass man diese Verzehrzettel kaufen muss und so. Das fand ich alles ein bisschen kompliziert. Obwohl ich es eigentlich im Nachhinein eigentlich ganz cool fand, weil, gut, es ging dann eigentlich schneller dann an den Essensständen. Oh gut, du standest eh da, ne? Also ist ja auch egal. Wenn man es vorher gewusst hätte, Und du ja. hast ja den Rest von deiner Karte wieder dir auszahlen lassen können, wenn du es nicht ganz verbraucht hast. Das fand ich Also, ganz nein, okay. das Konzept finde ich wunderbar. Das war in Ulm schon so. Das fand ich okay. Nur es war vorher nicht angekündigt. Das heißt, wir standen erstmal beim Essen, Ah, lange okay. Ah, das ist an. natürlich ärgerlich, wenn du dann Ja. vorne bist und dann sagen sie ja, Genau. Also, mein das war alles Freund, nichts Schlimmes. ab Also, zurück in die Reihe, husch, husch. genau. Dieses Event war insgesamt echt okay. Also, das war um Gottes Willen alles gar nichts Schlimmes. Aber auch diese Kescher-Autobahn da drinnen, wo du dich, wie hieß das? Kescher Boulevard. Ja. Da habe ich bei der Luft keine 2 Minuten drin ausgehalten und eigentlich, ja, okay, da hätte es was kaufen können. Mehr war das ja auch nicht. Und Ja. das war alles okay, aber danach kamen so diese Blog-Einträge, wo, ja, weiß ich nicht, oh, was ein geiles Event und das war so super. Also, sorry, also dann habe ich was verpasst. Das Konzert habe ich jetzt nicht mitgekriegt, so lange sind wir nicht geblieben. Ja, das Konzert war nett. Also, ich muss dann auch in der Pause gehen, weil meine Kinder schier eingeschlafen sind. So, Ist jetzt da auch habe nicht ich das dann auf der Rückfahrt größte nochmal mit der CD zur Strafe geschallt. Also ja, das Event, also ich habe vom Event auch nichts mitbekommen. Ich war halt da im Wald auf so einem, bei so einem Multi und dann haben Ja. wir halt was gefuttert da und dann, also sprich die ganzen Aktionen, die da noch stattgefunden haben. Ich war ganz nett auch mit dem Kletterüben da und so. Ich fand es ganz Ja. okay. Und mit diesem Kanufahren, da habe ich ja, also ich bin ja ein Mädchen, ja, habe ich natürlich mich wieder da abgemeldet, weil es war ja kalt und regnerisch und so. Ich bin ja nicht geistesgestört mit 2 Kindern, mich da morgens um 6 Uhr bei Ja. -2 Grad und drin Nieselregen da in ein Kanu zu setzen. Nee, Muss klar. aber toll gewesen sein. Also die mitgemacht haben, die ich kannte, die waren begeistert, auch wenn es schon sehr kalt war. Und irgendwie ein Boot ist gekentert, oh Gott, ja, also Hilfe. Weißt du, bei Sonnenschein lustig, aber Ja, uah, nee. es war ja. Na gut, wir hatten das Glück, als wir ankamen, war wirklich gerade Regenende und die Sonne kam raus. Also wir haben da die ganze Zeit tolles Wetter gehabt. Wir waren aber auch nicht wegen dem Event da. Also sind wir jetzt auch nicht ganz objektiv. Wir sind wirklich gekommen, weil wir die Schlemmerkescher da treffen wollten. Das war der Ja. Grund, dahin zu fahren. Die kommen aus Stuttgart und die sehen wir selten genug und da bot es sich einfach mal an, da kurz rüber zu fahren. Wir waren ja eigentlich in Hannover zu der Zeit. Aber ich fand sein Event okay, aber eben, wenn ich diese Blogs danach lese, so denke ich immer, boah, ey, habe ich irgendwas Wesentliches verpasst? Also ich mag die Dosenfischer ja auch, die kenne ich ja nun auch schon, seitdem es sie gibt eigentlich. Ja, aber das Konzert, also ich mochte die alte Musik einfach lieber. Ich finde die neue nicht schlecht, aber ich mochte die alte lieber, wo er so schwermütig mit seiner Gitarre zu Hause sitzt und dann was Ich kannte losabklopft. die bis zu dem Event mehr oder weniger gar nicht, ehrlich gesagt. Hatte noch Nein. nie was davon gehört. Hüste. Ja, also auch noch, ich habe noch keinen Podcast oder so von denen gehört. Also fand es aber echt cool. Also ich habe dann von Tanja mich mal aufklären lassen und so weiter. Ich weiß auch gar nicht, irgendeine CD hatte sie mir da mal gegeben. Ich weiß Ja, jetzt die nicht, ob haben das die. alte oder neue Musik ist. Oder haben die nur eine CD? Ich Nee, weiß es nicht. Also ich bis kannte jetzt nur die haben sie. CD. Nee, sie haben nur diese eine CD bis Naja, jetzt. also ist das die neue Musik oder die alte Musik? Das ist schon so ein bisschen Mix. Also, dies etwas schwermütigere. Das ist so, damit hat es mal so angefangen und dann wurde es auch mal ein bisschen peppiger. Also, diese Hymne, wir nennen es Geocachen zum Beispiel, war, glaube ich, fast so das letzte Lied, was auf der ersten CD dazugekommen ist. So in etwa kommt das hin. Okay. Die sind irgendwann das erste Mal in Bremen aufgetreten, 2000, oh, muss mich lügen, ich glaube 2008, und haben gesagt, einmal machen wir das und dann nie wieder. So ist es Tja, dann, ne? und jetzt ist das mehr so. Hat wohl nicht so geklappt dann ganz damit. Genau, und jetzt werden sie öfter gefordert. Das ist aber auch, das ist so, ich gönne ihnen ihren Erfolg, um Gottes Willen. Also das ist überhaupt keine Diskussion. Aber wenn dann manche kommen und Autogramme sich holen, dann ist das komisch, vorsichtig Gut, aber ich gesagt. meine, das finde ich auch komisch, wenn ich mir ein Autogramm von, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, irgendeinem anderen Künstler hole oder irgendwie einen Schauspieler in Ja, der Stadt anquatsche. ich glaube, ich bin Genauso einfach, ich schwachsinnig, wollte ja sagen, ich also. bin, glaube ich, zu alt. Nee, also könnte ich nicht. Ich habe auch ein Autogramm sogar von den beiden. Aha. Stimmt, das gab es dazu. Die haben als ihre erste CD haben sie ganz toll gemacht. Damals in Bremen gibt es so ein Betonschiff. Kennst du diese Betonschiffe? Nein, ich weiß aber, dass es ein Betonschiff-Cache gibt, ne? Ja, der ist aber in Wo man Rennen. irgendwie hinpaddeln muss, dann muss man Ja. sich da hochklettern und mit so einem Seil reinschwingen und Ja, dann in kannst auch mit die Fünfer oder Warthose. so, Kannst ne? auch, kannst, ja, genau. Kannst auch mit Warthose hinlaufen. Und so ein Betonschiff gibt es auch in Bremen. Das liegt im Stadthafen. Das ist richtig aus Beton, das Ding. Und weil das so gut passte zu diesem Betonschiff Cash, der da in Redentin liegt, haben sie da ihre CD damals veröffentlicht, weil sie auch viel mit den Bremern zusammen waren. Das war so lauschig-flauschig. Das ist so ein Schiff, das extra für Konzerte gedacht ist. Und ich glaube, wir waren lass es 200 Leute gewesen sein. Also 100 Karten oder so wurden verlost und 100 Leute hatten sie halt eingeladen, weil sie die halt ewig kennen. Und dann war das so eine immer noch fast familiäre Atmosphäre da. Aber es war sagenhaft, diese CD-Präsentation damals. Das hat echt Spaß gemacht. Da war die Musik fast scheißegal. Also das war echt, die hätten, glaube ich, auch rückwärts singen können, hätte auch keinen gestört. Obwohl, ich mag die Musik eigentlich, ist doch ganz nett, ist halt so, Nein, ich will, also ist Gottes eigentlich Willen, ich ganz will die auch nicht gut. schlecht reden. Also ich höre die gerne. Aber also jetzt da mich 2 Stunden in ein Konzert zu stellen, das ist nicht so mein. Also da hole ich mir lieber die CD später. Ach nee, das war, also das Konzert war schon nett, aber wie gesagt, ich musste dann halt zur Pause abmarschieren, weil die Kids irgendwie keinen Bock mehr hatten drauf. Aber gut, okay. Ja, in dem Alter, ja, ich glaube, das ist jetzt auch nicht die Zielgruppe, denke ich mal. Ja, 9 und 11 Obwohl, sind die zwei, ja, nee. wohl Also, das war denen doch. auch spät. Ich meine, wir waren da halt, haben irgendwie, wie gesagt, da so ein 5-6 Kilometer-Multi gemacht und dann standen wir die ganze Zeit da rum, bis es losging, es war kalt und dann, Ja, ja, ja. hatte keinen Bock mehr. Was ist jetzt los? Da war ein komisches Geräusch. War das an meinem Telefon? Ja, hat dich einer angerufen? Keine Ahnung, vielleicht. Es piept auf jeden Fall Ja, hier. dann ist Warte eine Sekunde mal kurz. da versucht dich einer anzurufen. Ja, es versucht gerade einer anzurufen, da können wir mal ignorieren. Ja, das geht jetzt nicht. Also, ich sehe gerade, ich soll auch ein Autogramm geben. Siehst du, Christo? Viel weit möchte ein Ich sehe das Autogramm. schon so weit, dass du Autogramme geben musst. Ja, Ha. das fehlt mir noch. Nee. Das überlasse ich gerne den Dosenfischern. Das machen die gut. Aber ich wollte sagen, die Vielwald schreibt auch gerade, dass ihr Neffe Fan ist. Mit 12. Stimmt, die hatten noch mal ein kleines Mädchen auf der Bühne. Die konnte, glaube ich. Hat die das geflötet? Irgendein Lied konnte die auch komplett. Die kannte auch alle Texte. Das war einer der größten Fans, glaube ich, von den beiden. Also die siehst, die sind in allen Altersklassen beliebt. Ja, auch mal, warte, habe ich, ist das hier? Ah, stopp, jetzt habe ich es. Pass auf, pass auf, pass auf. Ja. Ich habe hier schon einen anderen Cache, der in der Nähe von diesem Ding war. Ja. Habe ich es. Nee, doch nicht. Der Na, Chat. gleich habe ich es. Gleich habe ich es. Ja. Ich bin in der Nähe schon. Also ich habe Der jetzt. Chat kann mir mal Wieso habe ich sagen, es? ob wir eigentlich auch gleich laut sind und ob der Sound gut ist. Das würde mich mal interessieren. Das kann ich immer nur. Genau, das kannst du mal da erfragen, während ich hier versuche. Das war doch der gleiche Mist. Und ja, bei so vielen Cash verliert man Wird schon mal natürlich Liebe. keiner von denen hier mit, wahrscheinlich, der mit mir da in dieser, wie hieß das, nicht Giftgasröhre, wie hieß das denn, Dichtgas, irgendwie, keine Ahnung. Ach, Mist, ärgerlich jetzt. Naja, ich find's gleich schon noch. Schwankt, schwankt. Wie ist denn, wie ist denn die, hört sich gut an. Ach, Was? viel Vibe. Juhu, Ja, Tanja, ich schwanke so ein hallo. bisschen, weil ich hier den Kopf immer hin und her drehe. Deswegen ist mein Sound vermutlich ab und zu mal ein bisschen besser, ab und zu ein bisschen schlecht. Hauptsache, ihr könnt alles hören und der das im Auto als Konserve hört, der kann das auch hören. Weil letztes Mal wurde ein bisschen gemeckert, weil man das im Auto nicht hören konnte. Da war das viel Ist Weibchen ja zu so immer laut. so Telefonate wie bei uns, meine Güte, wer hört sich jetzt mal am Autoradio an? Geil. Ach, herrlich, ja. Also das ist einer Jetzt der wenigen Gedanken, die wir uns von seid Anfang doch alle an, verrückt. genau, die haben wir uns von Anfang an nicht gemacht. Wir haben gesagt, wir probieren mal aus, haben gesehen, wie viele Zuhörer wir haben und gesagt, okay, dafür lohnt sich das. Und wenn die tatsächlich die Geduld haben, sich das Ja, anzuhören. witzig. Also, Ja, ist ja cool. Also, der Sinn na ist, die gut, Leute zu es gibt mit unterhalten. Sicherheit Schlechteres, was man sich anhören kann. Also gar keine Frage. Also. Ja. So manches Hörbuch und so ist schon. Dann machen wir Hörbuch, genau, wir machen Hörbuch aus dem Podcast. Das ist nur ein Jutta kommt dominant darüber. Oh, Mann, die hat auch die Peitsche in der Hand. Warte, Hallo? muss ich mich Ein zartes etwas. Stimmchen dominant Ja. darüber. Auch das macht nichts, das regle ich nachher nochmal nach. Dann, das kann ich nachher machen. Hauptsache, der Chat kann überhaupt gut zuhören, das reicht erstmal. Das ist ja auch, eigentlich soll das ja so das Ziel sein, dass der Gast der dominantere ist, weil der soll ja was erzählen können mal. Ist Ich sie. komme ja sonst nicht zu Wort. Genau, das finde ich aber sehr freundlich von dir. Ja, Sonst lässt sich nie einer ausreden. ich gebe mir Mühe, lass ich auch nicht immer, aber ich versuche es immer. Guck mal, ich kann gut üben dann. Was wir noch für ein Thema anschneiden könnten, ist natürlich Geocoins. Meine kommen alle weg. Ihr sagt, dass es immer so ist. Meine schönen Coins verschwinden immer. Das ist so Ja, scheiße. das ist immer so. Nee, das ist Kann doch tatsächlich, nicht sein, also. wer sackt die denn ein? Mein, Das finde ich unmöglich, echt. Na, sag mal so, das ist seit ein, zwei Ich muss Jahren, mal hier ist loswerden. das Das finde ich so. echt scheiße. So. Ja, aber du wirst lachen. Ich habe das durchaus mal von irgendwem gehört. Das passiert gar nicht absichtlich manchmal. Also ich habe erst gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Werden die jetzt nur noch geklaut? Nee, nee, aber es cashen auch immer mehr Familien. Jetzt gehen die Kinder da als erstes ran, wollen was tauschen, sehen die Münze, stecken die ein und tun dafür irgendwas anderes rein. Die wissen gar nicht, dass das kein Tauschgegenstand ist. Also, Müssen die Eltern halt auf Fingerchen klopfen? Gibt's noch? ja, Na ja, tatsächlich. gut, ich muss ja auch gestehen, also ich hatte auch schon mal einen und habe ihn dann verschludert. Und habe ihn aber wiedergefunden, Gott sei Dank. Er war der arme Kerl, der war noch irgendwie aus Amerika und super weit gereist und hast ihn nicht gesehen. Und mir wurde er vertrauensvoll mitgegeben, weil ich nach Schweden in Urlaub gefahren bin und da war er noch nicht und so. Und dann habe ich ihn natürlich echt, ist er mir hinter den Schreibtisch gekullert. War echt grausam. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen, habe den Owner direkt angeschrieben. Ich so, scheiße, ich finde dein Cash nicht mehr hier und dein Cash, dein Coin nicht mehr. Und dann habe ich ihn ja wiedergefunden, dann ist er jetzt auch wieder auf der Reise. Aber das kann immer passieren. Aber irgendwie, also ich hatte Magst du ja ihn einen wieder? sehr schönen, ne, also einen wirklich schönen Coin. Per Anhalter durch die Galaxis, wunderschönes Ding. Und der hat ein Bekannter von mir mit nach Amerika genommen, dann lag er da irgendwie und lag und lag und lag und lag und lag und jahrelang später, naja, also Monate später, weil einfach zu diesem Cache keiner kam. So, das ist ja ein bisschen größer, das Land, da kam halt keiner. Ja, klar, Also. kenne ich durchaus, ja. Und dann habe ich mich, es war ja auch im Blog irgendwie, habe ich mich halt da bei GC Rescue Ja, da ja, gemeldet ja. und tatsächlich innerhalb von 2 Tagen hat ihn einer rausgeholt, also hier in Deutschland gemeldet, vermisst, in Amerika 2 Tage später rausgeholt. Ich war super begeistert. Dann hat der Typ den auf irgendein Event mitgenommen, dann ist Ja. er wieder weg. Ich wollte gerade sagen, der Wurde steht. ungefähr 50 Mal gelockt. Ja. Hallo, schön dich zu sehen, toller Coin. Ah, discovered, ja, okay, Und jetzt ist er ja. wieder weg. Ich gucke ihn mir gerade an, der sieht ja interessant aus. Don't panic. Ich habe mit Coins an sich so, ich gucke mir die immer ganz gerne an und dann, Ah, also ich bin jo. ja jetzt auch nicht so ein Coin-Freak. Den mag ich halt gerne, weil ich einfach dieses Buch auch gerne mag und so weiter, ja. Und die Idee halt ein witzig fand per Anhalter durch die Welt, ja. Und dann fand ich es noch witziger, dass er weg war und dann wieder da war und jetzt sind wir wieder weg. Ach, das Wie ist. können den 50 Menschen discovern und jetzt ist er schon wieder weg? Das ist normal, denn irgendwie am Ende des Events verschwinden die. Das habe ich auch jetzt schon öfter erlebt. Also auch Amerika ist da sowieso etwas merkwürdig. Da sind manche. Ich habe so einen Amerikaner, der schreibt mich einmal im Jahr an und sagt: Ja, demnächst werde ich deine Coin wieder irgendwo hinlegen. Ganz ernsthaft, seit 3 Jahren kriege ich da so ein bis zweimal im Jahr eine Mail. Also, Ja, der hat naja. dann aber immerhin noch. Ja, ich habe immer die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Bei vielen meiner anderen, gut, hallo, ich habe 2, 3 Stück oder 4 auf der Reise, 2, 3 Stück auf der Nee, das Reise, waren wir. die verschwinden immer und dann tauchen sie nach ein paar Monaten wieder auf. Du hast Dann freue ich mich sechs. irgendwie wie Wolle, dass er wieder, da ist er wieder. Du hast sechs auf der Reise. Nee, vier auf der Reise. Ich stalk gerade mal wieder, deswegen. Ich hatte mir gerade Nee, die ich Kon. habe 4 Stück stehen hier und 2 Travelbugs. davon sind bei mir. Ach so, okay. Ja, das habe ich Einen, der jetzt. den, den Ja. nutze ich immer als, den logge ich überall ein. Dann habe ich halt selber so eine Karte, Ah. wo ich in welcher Reihenfolge und so weiter immer langgelatscht bin. Und den anderen, den habe ich immer auf Events mit. Oh, warte mal, ich muss mal eben. Verschwieden, das hat übrigens Tanja, Ja. nur nochmal liebe Tanja, herausgefunden, glaube ich, dass der verschiedene Difficults hat. Je nachdem, wie ich ihn trage. Ich habe ja so eine Kette. Ja. Wenn ich ihn jetzt außerhalb der Jacke trage, ist es natürlich ein D1. Ja, klar. Wenn ich ihn unter die Jacke tue, D2 bis 3. Wenn ich ihn ins Shirt tue, D4. Und das ist ja lustig. Naja, gut, hallo, haha. Aber, naja. Ich Sind muss aber auch, ja eigentlich auch. ich muss Also, gerade eins, manchmal sieht man halt nicht. lass mich eins Es korrigieren, ist weil teilweise sogar, je nachdem, wer sucht, ganz schön gefährlich. T5 unter dem Shirt, ja, ich lese es gerade. Ich muss aber eins korrigieren eben. Nein, ich mag Coins, aber nicht besonders, weil gerade fragt einer im Chat. Ich habe, oder sagen wir so, ich habe nichts gegen Coins, ich gucke mir die auch gerne an, aber ich habe auch nichts dafür, außer für so ein paar Privatgeschenkte, die schätze ich anders. Also von Leuten, die einen zu schätzen wissen, kriegt man ja ab und zu mal so eine Personal Coin. Die habe ich auch, aber ansonsten sind Coins bei mir nicht so. Also ich finde die hübsch. Muss ich sagen, ich gucke mir die Dinger gerne an. Also ich mag eigentlich auch Coins gerne und habe natürlich außer dieser meiner ist verschollen Story auch noch eine andere Coin Story auf Lager. Mhm. Nämlich bei dieser wohlbemerkten Geokur, da in, ach, weiß ich nicht mehr, Bad irgendwo, 2010, mein erstes Event, wird dann noch relativ neu am Cachen, hatte ich diese Kette, also mit diesem Coin, den man discovern kann, wenn man mich sieht, halt an und saß dann irgendwie an so einem Tisch, wo daneben so ein Typ saß, der Coins verkauft hat. Ja. Was sich rausstellte, das war derjenige, der den gemacht hat. So, der meinte, wie, ach, Plain Geocoin heißt der, ja? Ja. Der so, wie, du hast einen, das ist ja cool, das ist meiner, das hab ich gemacht. Ich so, ist aber schön, guck mal, ich habe ein Loch durchgebohrt und einen Tag in der Kette. Das ist aber toll, das war richtig witzig. Und dann der andere, der heißt, also wenn du da bei mir gerade am Profil bist, der heißt das Schlitzohr. Das ist der, den ich immer mit mir rumtrage und den ich immer in jeden Cache logge. Und den habe ich mir damals gekauft, zusammen mit dem Typ, wo ich ganz am Anfang eben erzählt habe, aus Hamburg, mit dem ich dieses Battle hatte, welcher schneller ist. Ja. Und da hatten wir irgendwie gesagt, komm, wir kaufen uns beide eine Coin und starten die dann im Teutoburger Wald und so. Und hatte das ich besorgt, die du darfst aussuchen. Wie sie es gehört, ne? Finde ich. Von den Herren. Und dann habe ich mir diesen ausgesucht, weil ich ihn so toll fand und immer noch toll finde. Und dann, das ist teilweise hergeholt, und für die, die am Anfang nicht dabei waren, schwer nachzuvollziehen, aber dann habe ich mit dem Frankfurter Freund von mir gecasht, der mit dieser Seilstory da zugange war. Ja. Und der wiederum kennt den Typ, der diesen Coin gemacht hat, weil er für den die Webseite gebaut hat. Das ist doch toll, ne? Also sprich zwei Coins, die ich toll finde, und beide sind... Und irgendwie mit einer Story noch verbunden und ich kenne die jeweiligen Hersteller. Toll. Du hast ganz schön Kilometer da drauf, sehe ich gerade, ja. Naja, gut. Geht. Na, 13.000? Das ist viel. Ja, aber ich meine, hallo, wenn du mal deine 7.000 Cash und die Entfernung zwischen den Caches nimmst, kommst du ja auf mindestens... Ja, aber das kommt ja durch unsere Fernreisen dann, das sind doch nicht mal Fernreisen, kann man doch nicht mal so nennen, durch unsere mittellangen Reisen. Ja, ich fliege jetzt demnächst nach China und nach Japan und da werde ich schön mindestens einen Cache machen. Ja, das würde ich aber auch empfehlen. Ach. Wie kommst du da denn? Vom Jobmäßig oder? Nee, von der Uni. Von der Uni kommt man nach China und nach Japan? Ja, das ist so die Abschlussreise. Oh. Da geht es um interkulturelle Zusammenarbeit und... Ja, ja. Ja. Brüllsaufen im Ausland. Unterschiede und ja, ich so, sag, ne? Brüllsaufen im Ausland, ich kann es mir vorstellen. Das ist ja keine Spaßreise. Das sind, ja, ist klar. Das sind natürlich zwei coole Länder. Das wird uns ja mal wieder gesagt, aber ich fürchte, so wie ich meine Mitstudenten kenne, das wird eine sehr lustige Spaßreise werden. Das wird toll, also wir besuchen irgendwelche Unternehmen und gucken, wie die von Deutschland nach Japan gekommen sind und was die dafür Probleme hatten und machen aber auch natürlich so ein bisschen Touri-Programm. Ja, aber diese Länder rot färben. Oh, da würden ja einige für töten, um diese Länder rot zu kriegen, Mensch. Ah, da beneide ich dich ja. Aber bitte nicht. Aber dann ist okay. Nee, ich will ja selbst irgendwann hin. Wir haben so viel noch vor. Die Frage ist, wann und wer das bezahlt und wie wir das alles machen, aber... Ja, wenn es danach ginge, ja, also... Na, wir machen eigentlich, also Urlaub... erst seit 2 Jahren, dass wir wirklich den Urlaub teilweise auch mal nach dem Cachen ausrichten. Ne, weil mein Fräuchchen cacht eigentlich gar nicht, die kommt zwar mit und die läuft auch gerne, aber ist jetzt nicht wirklich eine Cacherin. Ja. Und seit 2 Jahren machen wir es dann so, dass wir das tatsächlich den Urlaub nach dem Cache gerichtet haben. Dann ist aber so ein Cache, wo es um viel, viel Wandern oder was Besonderes geht, so wie der Nothing But Stones oben im Norden, den wir da gemacht haben. Das sind so die uns dazu bringen, dann echt im Urlaub auch hinzufahren. Da kommen dann tatsächlich Kilometer zusammen, ja, das stimmt. So einiges. Nothing But Stones, war das da, wo man in dieser Ruine übernachten muss? Nee, Nothing But Stones ist, wo du über 24 Kilometer Schottersteine nach vorne laufen musst und dann am nördlichsten Zipfel Europas bist und danach wieder 25 Kilometer zurücklaufen musst, was insgesamt so 3 bis 4 Tage dauert. Wenn man jetzt nichts übertreibt. Was ist das denn für einer? Tanja, das weißt du doch bestimmt hier, da war doch der... P-Dieb, meinst du die wo sieben, man da in so einer Ruine übernachten die muss. Die Siebenburgentour. Finde ich auch cool. Da muss man auch irgendwie wandern über 2-3 Tage. Ja. Das hätte ich genug Getränke und so mitbringen und glaube so 30, 40 Kilometer und muss dann halt einmal in so einer Ruine übernachten. Ja, aber das ist in Deutschland. Was wäre das vielleicht? Aber ist dann wohl nicht. Nee, das ist die Siebenbogentour, die haben wir auch durchaus noch vor. Ach, Siebenbogentour, ja, genau, richtig. Das fand ich eigentlich auch ganz cool. Ja. Die haben wir auch noch auf dem Plan. Wobei, Nothing But Stones ist halt der entscheidende Vorteil noch, dort bist du allein, dort ist nichts mehr. Den kannst du nur einmal im Jahr machen, so einen Monat lang etwa. Also es gibt Spezialisten, die können den das ganze Jahr machen. Aber der normale Durchschnittsmensch hat so einen Monat Zeit, den zu machen, weil es da oben einfach der Sommer nur ein Monat ist. Aha, okay. Ne, wir hatten also auch noch Schnee und so, aber es war schon geil. Also es ist, da muss man sich schon selbst überwinden. Und du läufst da auch los und weißt, wenn du da irgendwas tust, dann kommt dort keiner und hilft dir. Also das ist schon... Okay, aber nicht so familientauglich. Überhaupt nicht. Also Kinder, frühestens, sag ich mal, ich schätze mal ab 15, 16. Ja. Also du läufst tatsächlich, das ist, als wenn du durch so eine, also das sind keine kleinen Steine, sondern so große Felsbrocken und das 24 Kilometer. Also du läufst wirklich nur über so unruhiges Gestein, als wie so ein Steinbruch. Cool. Und das auf 24 Kilometer, also das ist schon heftig. Aber ist auch, macht halt Spaß und kann jeder machen, der körperlich gesund ist, sag ich mal. Ja. Also wenn ich sehe, was du da in deinem Blog so an Bildern hast, den könntest du auch machen, aber deinen Kindern würde ich das dann doch in dem Alter, wie waren die, 9, 13? Nee, 9 und 11, ja, aber also ich meine, die würden es vielleicht packen, aber ich würde es mir nicht antun mit denen. Die würden sich auch bedanken da für die Tour, ja. Doch, wer weiß, vielleicht fänden die es noch cooler als ich. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also man muss aber ja auch nicht übertreiben. Also wie in diesem einen Dosenfischer-Song, ne? Also ein Familienhobby, aber die Kinder wollen halt auch nicht mit. So, ja, genau. Man darf nicht überstrapazieren, habe ich festgestellt. Am Anfang habe ich es ein bisschen überstrapaziert. Ja, da kommen sie auch noch mit. Hab dann gelernt, alles klar, das ist. Und jetzt mittlerweile fragen sie schon, wir waren schon lange nicht mehr cashen, wann gehen wir denn mal wieder und so weiter. Ja, aber hört man das immer wieder. So am Anfang sind sie auch noch schnell dabei, aber genauso schnell lässt die Lust dann auch nach. Ja, dann müssen sie erst noch mit. Also das ist irgendwie immer gleich. Ja, und schwierig ist es auch am Anfang, wenn man selber noch nicht so erfahren ist, findet man ja auch manche Sachen nicht. Ja, klar. Die Kinder dann oberfrustrierend. Also die müssen schon mit, obwohl sie keinen Bock haben. Und dann findet man es noch nicht mal. Ja. Das geht gar nicht. Also mittlerweile ist das schon ein bisschen besser. Also mittlerweile finde ich die eigentlich, die ich mit denen mache auch, ja. Aber am Anfang, wo ich selber noch so noch unerfahrener war, als ich jetzt schon bin, da habe ich da, das war grausam. Dann waren die armen Kinder völlig frustriert. Tauschen die? Gar nicht. Also für alle, die hier zuhören und ihre Kinder dazu bringen wollen, immer mit erfahrenen Cachern cachen gehen am Anfang, damit man die Dinge auch findet. Tauschen die dann auch oder wollen die nur finden? Nö, die tauschen eigentlich nicht. Am Anfang fanden sie es irgendwie cool, aber ich meine, ganz ehrlich, also ja, ist nur Schrott drin, oder? Ja, zum großen Teil. Also. Also wir hatten jetzt einen coolen hier bei uns in Rommerskirchen auch direkt, der ist irgendwie, geht um Dinosaurier und da sind halt in dem im Cache halt solche Versteinerungen drin. Ja. Und das ist toll, das fanden die Kinder super. Da haben die stundenlang ausgesucht, oder ich war noch mit meinem Sohn, mit dem Mädel muss ich nochmal hin, stundenlang ausgesucht, angeguckt und so weiter. Das war toll. Aber das war wirklich das Besondere. Da war das Ding, die Dose war sauber, schön eingetütete Fossilien, unterschiedlichste Art, groß, klein, Gebiss, hier solche Haizähne und hast du nicht gesehen, solche kleinen Schnecken und Muscheln und Kram. Nicht in Plastiktüte. Das war toll. Das war richtig super. Das ist interessant zu hören, was so geht und was nicht. Also ich nehme mal gerne Sachen mit, die ich zu Hause einfach nicht mehr brauche. Und zwar kein Schrott, sondern nur Sachen, die heute so gut sind, irgendwelche Blu-ray-Filme. Oder ich habe mal irgendwann abonniert gehabt, diese lustigen Taschenbücher von Walt Disney. Ja. Und so ein Kram, ich packe auch immer nur was rein, ich nehme nie was raus. Also das gönne ich dann lieber den Kindern. Die sollen da wenigstens ein bisschen mal was Vernünftiges drin finden. Weil insgesamt hat es echt nachgelassen, was da drin liegt. Ja, also ich will also selten, dass die Kids mal sagen, boah, das brauche ich unbedingt. Ich habe dann immer was dabei, notfalls, ne? Also wenn die irgendwas haben, dass man was anderes reinlegen kann. Ja. Aber meistens wollen die auch gar nicht. Meistens ist aber oft ist das auch alles verdreckt und nass und ne? Ja. Ich weiß, da muss ich wieder erwähnen, das ist aber ganz wichtig, Filmdosen sind nicht wasserdicht. Das muss ich immer einmal pro Folge sagen, weil manche, das wird sich wohl nie durchsetzen, das begreifen die Leute einfach nicht. Und versiffte Caches sind das Schlimmste, was es gibt. Also gerade wenn noch mit und Kindern... Und bitte keine Tüten drum. Doch, zwei. Total doof. Habe ich ja schon nach 350 Pfund gemerkt. Ah, Tüte in Tüte. Drum ist doof. Doch, das ist das Beste. Tüte in Tüte, schön zuknoten und gucken, was für Tiere da drin entstehen. Das ist schon spannend. So ähnlich. Ja. Ähnlich. Ja, ja. Pilze und alles Mögliche wächst da drin. Das hat schon was. Toll. Ich finde das so großartig. Das ist halt, Aber stimmt, die Qualität hat echt nachgelassen. Manchmal. Also früher war ab und zu noch mal was Vernünftiges drin. Wie ist das denn bei euch unten? Habt ihr so Kindercaches da bei euch? Kindermultis? Ja. Also Ja. die auch wirklich. Also nicht viele, aber es gibt immer mal welche. Obwohl ich sagen muss, meine Kinder sind, finden die schon langweilig. Ja, das ist ja irgendwie das Naja, noch für Problem. Ah, Jüngere. Also wenn okay. ich meine Schwester mit ihren Kindern mitnehme, die sind noch jünger, dann machen wir immer diese super einfachen Kindercaches, die aber dann teilweise auch meistens eine nette Story haben. Ja. Ja gut, ich Oder was finde ich auch schön das finde, Wichtigste. einer in Düsseldorf an so einem, hier so einem Waldlehrpfad entlang. Ja, klar. Dann hat man direkt halt diese Tafeln, wo dann irgendwas gesucht werden muss, die Lösung für die Frage. Und dann, die Kinder gucken sich automatisch diese Tafeln und diese verschiedenen Stationen an, die ja halt da schon gegeben sind durch diesen Lehrpfad. Ja. Das fand ich, von denen fand ich eigentlich recht nett. Oder einen super schönen habe ich gemacht, was kann er wieder hieß. Da mussten die auch so mit so einer Angel angeln und Ja, okay, Bewegungen, Fernrohr mussten ja. dann irgendwelche Koordinaten abgelesen werden, die halt irgendwie in 3, 4 Meter Höhe an einen Baum genagelt waren. Ach, Natürlich cool. hatten wir keinen Fernrohr dabei, ich musste das Kind dann schultern. Aber das war richtig nett gemacht, muss ich sagen. Also doch, wir haben solche Kinder, auch so Kinderneid. Gibt es irgendwie zwei, drei Ja. Stück, die wir hier in der Nähe schon gemacht haben. Also Ganz ich mach die okay. sogar als Erwachsener noch gerne, ehrlich gesagt. Ich finde es einfach schön. Also Ja. Kindercaches, wenn die gut gemacht sind. Wir haben hier einen, da läufst du, also ich weiß nicht, für welches Alter das ist. Wir haben ja keine Kinder, deswegen kann ich das mal schlecht einschätzen. Aber da läufst du praktisch los, das geht auch über 4, 5 Kilometer. Und am Anfang, ach, du sollst mitbringen, glaube ich, ein Bettlaken, das ist, glaube ich, alles oder so. Und dann wird da eine Maske gemacht und am Ende bist du ein komplett ausgerüsteter Ritter. Also Aha, ist ja cool. da liegen Fingerfarben im Wald rum. Also alleine was die Ownerin da alles hingelegt hat an Werten, das ist schon unfassbar. Und jede einzelne Station ein Latsch. Also jede Pfeildose verblasst schon gegen die Zwischenstation bei dem Ding. Das ist ja toll. Und damit Kinder durch, das kann ich mir vorstellen, dass die da ihren Spaß haben. Wie gesagt, das Alter muss man gucken. Also ich weiß nicht, wie lange man noch mit Ritter als Ritter spielt, keine Ahnung. Aber irgendwann wird einem das vermutlich dann auch Ja, zu gut, aber ich albern. meine, wenn du es noch spannend findest, oder? Ja, ich Also, als bin ja auch Kind geblieben, Ritter aus dem deswegen. Wald kommt, ja lustig. Ja, das probieren wir dann schon aus, doch. Also das kenne ich nix. Gut, man wird da nicht mehr angesprochen, wenn man da rauskommt. Genau, ritterliches Abenteuer, ich Darf man seh's. nicht so eng sehen. Also, ich meine, wo ich schon mit irgendwelchen Männern aus irgendwelchen Gebüschen auf einmal auf der Straße aufgetaucht bin, ich weiß auch nicht, was die Leute immer da gedacht haben. Och, sollen sie doch denken. Also das hat mich noch nie wirklich belastet, ne, kann ich sagen. Ja, belastet nicht, aber wir haben uns immer schon sehr stark darüber amüsiert. Ja, Ja, also irgendwie macht mit doch auch hochrotem Kopf, weil man natürlich gerade irgendwie, keine Ahnung, entweder einen Berg hochgekraxelt ist oder sonst irgendwelche Abenteuer erlebt hat und kommt dann da aus dem Gebüsch raus, weil ich da zaust. Das ist schon lustig. absolut. Das kann ich mir Und gut ich, was ich vorstellen. übrigens nicht so gerne mag, sind Stadtcash. Also in der Stadt, Ja. so oder wo in den Logs steht, nicht in den Logs, in den Cache-Beschreibungen, liegt auf Privatgelände, aber Cacher sind gerne gesehen. Ja. Das finde ich Ja. total persönlich total doof. Also ich bin immer der, der gerade jetzt auf den trifft, der nicht Bescheid weiß. Da steht ja immer drin, da wissen alle Bescheid. Und jedes Mal haben wir irgendwie Ärger. Ich finde es schrecklich. Nee, also ich finde auch, selbst wenn der Grundstückbesitzer der Owner ist und ich will aber auch nicht beobachtet werden beim Ja, Suchen. das ist immer geil. Das finde ich total bescheuert. Ja. Wenn ich weiß, also wenn ich irgendwo suche und da sind hunderte Leute drum, welche Muggel oder so, ja, ist mir das total egal. Aber wenn ich weiß, da beobachtet mich einer, weil er genau weiß, was ich suche und wo es ist und wo ich falsch suche, grausam. Ja. Das sind so die Ich messe auch zwei nicht gerne mit Varianten, Leuten, die den Cash schon haben. ne? Nee, die dir dann zugucken und so Also tun, als wenn sie grausam. dir nicht helfen wollen. Ja, oh. Genau. Ja, ich weiß, was du meinst. Das lehne ich auch ab, ich gehe dann echt. Also, auch wenn ich hinkomme, da sind schon welche, dann, wenn ich gar keine Lust habe, dann drehe ich echt um und sage auch gar nicht dazu, sondern gehe einfach. Also nicht unhöflich, sondern einfach, weil ich gar keine Lust habe, da zu fünf zu suchen oder so. Das finde ich auch ganz schrecklich, sich gegenseitig beim Suchen zuzugucken ist. Boah, noch Obwohl ich schlimmer. manchmal schon froh war, als wir irgendwelche Leute getroffen haben unterwegs, aber irgendwie nicht weiterkamen. Aber wir sind aber auch schon auf die seltsamsten Gestalten da gestoßen. Ja, das Also, ist es, man weiß hier nicht, trifft man was auch da so kommt. kommunikative Cacher, die Ja. dann winken sie mal kurz nach, wer seid ihr denn? Ja, tschüss. Ja. Oder halt irgendwie total unfreundlich. Ja, gibt's auch. Ja, ist alles Entschuldigung, dabei. hallo, tut mir leid, dass wir auch hier sind, ja. Und einmal hatten wir auch eine coole Story, da sind wir auch Richtung, hier zu diesem Bekannten von mir aus Frankfurt bin ich hingedüst. Und dann war aber auch so, es gibt einen, wie heißt der nochmal, Emily Rose irgendwas, keine Ahnung, vielleicht sagt ihr dem einen oder anderen was. In Wertheim ist der, glaube ich, oder so die Ecke da, ich weiß nicht genau, ist irgendwie so ein 12, 13 Kilometer Nachtcache. Ja. Ist extra dabei, bitte halt irgendwie im Winter machen, weil im Sommer ist die Nacht zu kurz und so weiter. Und wir dann halt da angereist, den wollten wir machen, so ein bisschen gruselig, ja, mit diesem Emily Rose Thema hier, Teufelsaustreinig hier, wie heißt es nochmal hier, Exorzismus ja, und ich so weiß, weiter. Was für sowas. Obwohl, da muss man schon fast dazu sagen, was das ist, sonst wissen die Leute gar nicht mehr, wer von, das ist ja schon wieder ein paar Jahre her, ja. Ja, die ist auch in dieser Stadt, ist ja so eine wahre Geschichte auch, ne, um dieses Mädchen da, in dieser Stadt war das so. Gehe da also hin, ich zu diesem Bekannten von mir, so ein junger Bursche aus Frankfurt mit seinen Kumpels. Also die waren da vier Jungs ja. und ich. Wir losgezockelt. Erstmal hatten wir natürlich noch ein bisschen mehr Zeit, weil wir ja erst nachts los wollten und dachten, wir machen tagsüber noch ein paar andere Cache. Ja, die Idee, super Sache. Haben wir so ein paar gefunden. Der eine nannte sich Spinnentunnel. Ich komme gerade drauf, weil ich hier gerade bei mir durchscrolle. Wieder dahin und dann war es irgendwie so ein kleines Loch, wo so Regenwasser rauskommt und dann in so einen Bach plätschert. Ja. Da konnte man reinklettern. Ach du Scheiße. Haben wir aber natürlich nicht. Ja, also sind wir verrückt? Nein. Stand aber im Cache dabei, man kann auch von oben ran. Also wir alles abgesucht. Aha, Gullideckel. Cool. Wie kriegen wir den Gullideckel jetzt aus? Nicht. Scheiße. Okay, also wieder durchs Dorf gelatscht. Dann war da irgendwie so ein Sperrmüllcontainer. Da waren so Eisenstangen. Die Eisenstangen rausgezerrt. Mit den Eisenstangen das Ding aufgehobelt. Hier aufgehebelt. In dem Moment macht's Plock. Klebte der Cashline mit Magnet unten an diesem Deckel. So, jetzt lag er unten. Ja, klar. Ja. So, war natürlich auch eng. Kam auch nicht runter. Also kamen wir auf die gleiche Idee, ich gehe zu meinem Auto und hole das Abschleppseil. Weil wir dachten, das wäre magnetisch. dann ich da zurückgezockelt und dann kommen wir an so einem Haus vorbei, wo so ein Geocaching-Logo auf der Garage klebte und eine Frau am Staubsaugen war. Und wir so, Moment mal, Geocaching? Spinnentunnel? Aha, hinmarschiert. Wir so, hallo? Wie sieht's aus hier? Spinnentunnel. Ja, mein Sohn. Alles klar, schupp. Kam der 16-jährige Sohn dieser Dame raus. Er wäre der Owner. Wir so, ja, alles klar und so weiter. Komm doch mal mit. Dann ist der Bursche für uns netterweise unten in das Loch da reingekrabbelt, hat die Dose wieder rausgeholt. Wir haben dann das Rätsel gelöst und gelockt und so weiter. Und dann ist es nochmal reingefallen, ist er dann nochmal reingesprungen. Wir haben den Deckel drauf gemacht, er hat von unten gegengeklebt und ist dann vorne wieder rausgekrabbelt und so, sehr lustig. Mit dem so ein bisschen gequatscht. Und er so, Emily Rose, wollte ich immer schon machen. Kann ich mitkommen? 16-jähriger Bursche. Ja, muss man überlegen, ne? Ja, mach ich so. Haben wir überlegt, ja, wenn du darfst, ja, durfte er. Der war so obernervig, der Typ, weil der war eigentlich ganz nett, aber der war halt 16. Ja, klar. Wir hatten ja, ich war jetzt die Älteste mit Abstand, ja, doppelt so alt wie alle anderen. Und irgendwie hatten wir so eine Verantwortung für so ein Kind oder Jugendlichen, ja. Dann sprang der ständig Offroad da die Wege lang, wo wir lang mussten, ja. Überall, wo es einen Abhang runter ging, rannte der den Abhang runter, anstatt wie wir den Weg zu nehmen und so, ja. War stressig. Ja, dann hatten natürlich die anderen, also es war quasi der Lukas, mit dem habe ich gecached. Der cachte auch öfter schon mal. Ja. Und seine Kumpels haben alle noch nie gecached, also Muggel. Ja. Und dieser 16-Jährige. Von den Muggeln war die Taschenlampe nach der ersten Stunde schon leer. Oh Gott. Diese Leute 12 Kilometer. Taschenlampe, Nacht, merken wir was. Da hatte natürlich keine Ersatzbatterie mehr. Oh, das war so eine Chaostruppe. Da haben wir uns natürlich noch voll verfranst und sind dann irgendwie, haben dann irgendwann abgebrochen und sind irgendwie nachts um zwei oder so, keine Ahnung, haben wir den völlig frustrierten 16-jährigen Owner vom Spinnentunnel wieder zu Hause abgesetzt, der völlig frustriert war, weil er das Ding eigentlich finden wollte. Und ja, klar. Das war so geil. Das war auch eine richtig coole Aktion. Der Spinnentunnel. Ja, aber das ist auch schwierig. Also das muss schon passen, wenn du mit den Leuten zusammen cachen gehst. Da kann ich gut verstehen. Also da ist der Altersunterschied, da merkt man ihn wirklich. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ja gut, das war halt, ich meine, bei dem war es halt so, wir kannten den nicht und wir mussten auf den aufpassen. Ja, ja, klar. Die anderen waren halt, gut, die anderen kannte ich teilweise auch nicht, aber meine Güte, die waren alt genug. Ja. Aber, und außerdem war das eine Clique, die kannten sich halt, ja, also da macht ja keiner so einen Scheiß, da hat man halt so einen komischen jungen Spund dabei, der meinte, er müsste uns erstmal zeigen, was ja, ein cooler Kescher ja, ist, ja. Ja, klar. Ja, die, ich weiß sehr gut, was du da meinst. Wir hatten mal Nachtcache-Welche dabei, die kannten wir vorher auch nicht. Der eine hat dann jeden einzelnen Reflektor wirklich per Handschlag begrüßt. Da ist er! Da! Der nächste. Oh, das wirklich über den ganzen Nachtkisch lang. Oh, Scheiße. Also ich habe auch Bekannte, die immer gerne mal Jan Patrick, falls ihr zuhört, ihr seid gemeint, neue Cacher integrieren. Oder so über Facebook schreiben, hallo, wir wollen dir den Cache machen, wer kommt mit? Ja, Oh, ich. oh. Aha, da hatten wir aber auch schon die Lust. Also der eine hat irgendwie nur gelabert. Also ich bin ja jetzt auch nicht wenig redend, aber der hat in einer Tour gefaselt, Sachen, die keinen interessiert haben. Ja, ich kann mir das Dann wusste vorstellen. er alles besser bei jeder Station, obernervig. Dann auf einmal am Final musste man dann irgendwie noch was, da musste man irgendwie so ein, ich weiß nicht mehr, so ein Rätsel lösen, so ein Zahlenschloss aufkriegen. Auf einmal war der weg. So Blair Witch Project, Night Cache. In der Nacht im Wald, einer fehlt. Ja, aus Pech, Schwund ist Horror. überall. Und das war, er ist mal kurz zum Auto gegangen. Ja, warum sagst du uns nicht Bescheid, mein Freund? Stell dir vor, also du bist da irgendwie mit 5 Mann, auf einmal einer weg. Du rufst, du schreist, keiner da, keine Taschenlampe, nichts. Da kannst du echt, du kannst Glück haben. Also wir hatten auch schon genau die gleiche Aktion, wo wir wirklich tolle Leute kennengelernt haben. Aber du kannst auch echt Pech haben und dann hast du da irgendwie so, dann machst du dann noch so ein 5, 6 Kilometer, D3 bis 4 und mit langen Rätseln und denkst dir nur, wann ist endlich dieser scheiß Cache zu Ende, dass der Typ ja. abhaut. Also. Das versaut einem dieses ganze Erlebnis. Das, ja, klar. Kann ich gut nachvollziehen. Nee, nee, geht mir jetzt genauso, Aber auch deswegen. Also. so Leute, die halt immer diejenigen sein wollen, die die Station finden. Wie Weißt du, anfangen zu also du hast dann irgendwie laufen. nur noch 20 Meter, auf einmal geben die Gas, Ja, rennen wie verrückt laufen vor. Ja, geil. und brüllen dann schon, wenn du noch gar nicht in der Nähe bist, brüllen schon Found. Ah, ja, hallo, immer locker bleiben, wir sind hier zusammen unterwegs, lass uns doch auch mal gucken irgendwie, ne? ich sehe schon, wir haben da sehr ähnliche Ansichten. Das geht mir auch so, ja. Nee, also wie gesagt, wir haben also ganz wenige, mit denen wir ab und zu zusammen cachen gehen, mit denen auch sehr gerne und immer wieder. Und das reicht mir auch. Also das heißt, das Ja, aber spricht. sonst seid ihr so zwei, drei Leute, die immer zusammen gehen, oder? Nee, ich gehe immer alleine. Du gehst immer alleine? Ja, Echt? vorzugsweise gehe ich alleine, ja. Oder mit Heike halt, wenn sie Zeit hat. Und dann aber Super. Wandercaches Darum meistens. auch nachts im Wald alleine und so? Ja, unter anderem auch, Oh. ja. Also ich mache Nachtcaches meistens nicht nachts, sondern im Winter. Ich arbeite freitags ja nicht, ich habe ja nur Teilzeit. Ja. Und den Freitag ist so mein Sporttag sozusagen. Und da mache ich dann morgens die Nachtcaches. Das heißt, da gehe ich Ah, um 5 okay. Uhr für Tage zur Arbeit und ich gehe dann zum Cachen. Ja, aha, Und okay. dann allein durch den Wald meistens, ja. Aha. Das Also ist das cool. ist spannend, also weil ich würde nie auf die Idee kommen, alleine cachen zu gehen. Also ich mache das manchmal so aus der Not, Ja. wenn ich unbedingt mich bewegen will, aber keiner mit will. Aber ich, nee, also von meinen 350 habe ich vielleicht 20 alleine gefunden. Oh Gott, ja. Das ist bei mir genau andersrum, ja. Also Ah, okay. ich sag, man muss das ein bisschen trennen. Ich mache diesen Freitag wirklich als Sporttag. Das heißt, da möchte ich 20 Kilometer wandern und irgendwelche Caches machen. Das ist mir völlig egal, welche das sind. Da gucke ich vorher auch nicht. Da gucke ich einfach, welche Caches da auf der Karte liegen und laufe die ab. Und wenn ich samstags dann mit Heike zusammengehe, da suchen wir uns dann mir was Anspruchsvolles raus. Und einen anspruchsvollen Cache möchte ich nicht alleine machen. Nicht, weil ich ihn mir nicht zutrauen würde. Ich finde das so doof, wenn du so einen richtig geilen Cache machst und hast dann niemanden, mit dem du drüber reden kannst. Das ist irgendwie doof. Ja, stimmt. Und ich meine, oder auch Rätseln. Alleine? Das hat so lustig. Ja, bei Rätsel habe ich so meine eigenen Wege, um an die Koordinaten zu kommen, wenn es Telefonjoker. zu schwierig für mich wird. Ach, da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber sagen wir mal, ich habe nicht jeden Mysterie, den ich gemacht habe, alleine gelöst. Ich habe einfach eine etwas andere Sicht darauf. Ich weiß, da haben viele ein Problem mit oder jeder baut sich das sowieso, wie er will. Für mich gibt es beim Cachen immer noch nur eine einzige Regel, das liebe ich so am Cachen, und das ist, ich muss im Logbuch stehen. Und ich sag mal, wenn jetzt einer, Ja. was ich jetzt nicht machen würde, aber wenn einer da wäre, der jetzt Geld in der Hand nimmt und sich einen sucht, der für ihn die Bäume hochklettert und sich das Logbuch Ja, runterbringen nee, das lässt, ist ja auch, das mache ich auch nicht. Also ja, aber wenn ich auch einen Cache nicht das. selber, nee, also wenn ich nicht selber, also sag mal, wenn Na? ich habe einen T5 gelockt, Ja. den ich nicht vom Baum geholt habe, wo ich aber maßgeblich beteiligt war, dass er überhaupt runtergekommen ist. Sei es durch Ideen, wie man drankommt, durch unten Ja. denjenigen abstützen, der hochgeht und so weiter. Ja. Das finde ich okay. Ja, genau. Aber ich lasse jetzt nicht irgendeinen hochklettern, trink unten Kaffee und lock mich dann mit. Das mache ich nicht. Nee, pass auf, mache tue ich das auch nicht. Aber ich würde es auch keinem vorwerfen, weil, wenn der, ich sage ja mal ernsthaft, der gibt irgendeinem 50 Euro und sagt, geh da hoch, hol mir das Ding runter. Dann hat er den Cash gelöst. Gut, ich finde es sehr merkwürdig, aber Das beim er hat. Rätseln halte ich das auch so. Siehst Also du, beim, also ja. und beim Klettercash, wie gesagt, würde ich es nie machen. Also ich mache meine T5er selber. Wobei es auch nicht richtig ist. Ich gehe mal, also wir gehen einmal im Vierteljahr, vielleicht einmal im halben Jahr mit dem Xibalba, das ist der mit mir, den Podcast, der sonst auch macht, gehen wir mit einer Strickleiter los und machen Baumklettern. Und dann suchen wir uns 4, 5 Bäume und machen die an einem Tag. So, dann geht er auf einen und ich auf den nächsten, aber nicht jeder auf jeden. Das ist tatsächlich nicht so. Weil das finde ich auch hohl. Also, ne, also, wie gesagt, das baut sich aber auch jeder selbst zusammen. Und mir geht es jetzt aber auch, man vermutet bei mir immer gern, dass ich auch Statistikcacher bin, vergisst dabei, was ich freitags frei habe. Das Und wäre, ganz ehrlich, wen interessiert? oh, Wen viele. interessiert? Nee, Ist doch ganz viele. scheißegal, warum jemand casht. Ist Ja. ja jedem sein eigenes Ding. Dir Das ist finde das ich total egal. egal. Also, Ja, aber das beschäftigt ganz viele, echt, glaub mir. was mich auch mal interessieren würde, kontrolliert ihr die Logbucheinträge mit den Logs? Oh, du suchst dir Das ist eine tolle. blöde Frage, Nein, ja, nein, das ist die, aber die, nein, das ist die, das ich frage das Gegenteil. Die, nicht. die ist, Also die ist, die ich ist muss auch manchmal die gerade. Logbücher austauschen, wenn sie in den Schlamm fallen oder sonst was. Ich freue mich über die Logbucheinträge und gucke mir das Buch oft das an und lächle und so, weil ich es toll finde, was die Leute sich da für Mühe teilweise geben. Aber ich check nicht nach, ob die gelockt haben, auch wirklich im Logbuch stehen. Ich auch nicht. Ich gucke da nicht im Allergängsten rein. Ich habe sogar mal dazu geschrieben, wenn ihr meint, ihr müsst den loggen, ohne da gewesen zu sein, dann loggt den, ist mir doch egal. Ehrlich, das geht mir auch wirklich Ja, am Arsch vorbei. eben, Aber. macht doch nichts. Also ich meine, ist das schade für die, die es halt, weißt du, schade für die, Ja, die es halt ja, ja. loggen, aber nicht da waren, weil das ist ja der Gag, aber der Gag ist ja für die weg, nicht für dich. Was soll jetzt, meine Güte, Ja, ne? also Ich pass habe auf. übrigens jetzt tatsächlich den Röhrencache gefunden. Ja. Hier ist er. Der ist aber schon zu wieder. Oh, okay. Ja, macht nichts. Ja. Nee, aber ich kann dir zum Beispiel sagen, ich sehe das ganz genauso wie du, aber ich habe mal, kennst du OC, opencaching.de, sagt dir bestimmt auch was. Ja. So, und ich War habe, ich noch nie, aber kennt, also sagt mir was, naja, und ja. ich hatte mal damals, das ist schon ein paar Jahre her, auch ein paar einzelne Caches nur gemacht, die es nur bei denen gab. Und wollte aber gerne in diesem Kästchenanzeige, wo die Found stehen, ne, da wollte ich meine richtige Found-Zahl haben. Nicht die von GC.com, sondern auch die, die ich bei OC Only gemacht habe. Und um das zu faken, habe ich immer gesagt, okay, immer wenn ich ein OC Only mache, dann logge ich bei geocaching.com meinen eigenen Cache und schreibe da rein, welcher das bei OC ist für mich. Damit diese Zahl einfach für mich stimmt, weil die Zahl ist für mich und für niemanden anderen. Ach so, ah, Ja, okay, ja, ja. okay, jetzt habe ich verstanden. Du Es hat. loggst deinen eigenen, den du selber Genau, gelegt hast, und genau, schreibst rein, eigentlich war das nicht meiner, sondern das genau, war der so und so, ne? genau. Ja, Das okay. habe ich dreimal gemacht. Da habe ich eine Mail gekriegt. Mensch, was machst denn du da? Also, da hat es tatsächlich Leute gegeben, die haben regelrecht überwacht, was ich da mache. Das musst du dir mal vorstellen. Es gibt Leute, die haben sonst keine Hobbys. Ja, ist und wissen absurd, es halt ne? einfach. Haben keine Freunde, haben keinen Spiegel, mit dem sie reden können. Ja, Ja, gut, was sollen sie machen? Mail schreiben. also wenn du keine Freunde hast, legst du zur Not ja auch ein Mystery, der nicht lösbar ist. Das ist auch sehr gern genommen. Damit die nicht alle anrufen oder Ja, was? also Telefonjoker-mäßig. ja, bei manchen habe ich echt das Gefühl. Okay, ja. Ja. Ja, auch nett. Nee. Ja, also du siehst, es gibt Ja. Fand ich, also Vermittlungszentralen. hast halt immer. Ne? Was, gerade hatte ich noch eine Frage. Es ist mir wieder entfallen, was ich noch wissen wollte. Das passt ja eigentlich, wenn man mal. Ich frage mal von, oh Gott. Da schlagen einige, Das glaube vergessen. ich, Fällt mir vielleicht gleich die wieder ein. Also Hände vom irgendwie Kopf. Ich habe so sehr ein merkwürdige Ansichten Don't. zum Cachen. Also entweder also ähnlich wie checken, ob die Eingetragenen auch da waren und ach, weiß ich jetzt nicht mehr, vergessen. Ja, also ich check's definitiv nicht. Mir ist es auch wirklich völlig wurscht. Wenn Leute sich selbst bescheißen wollen, soll es doch machen. Was soll denn das? Ich finde auch, das lässt nach. Also mittlerweile sind so viele, die so viele Founds haben. Manche haben nach einem Jahr 3000 Founds, dass du über die Foundzahl sowieso nichts mehr definieren kannst. Ne? Also es kann einer 3000 Founds haben, ohne einen einzigen anspruchsvollen Cache gemacht zu haben. Ist doch heute kein Problem mehr. Ob das Sinn macht, sei mal dahingestellt. Wie gesagt, so, jeder halten wir kein Geld Ja, wert, ja, also wer, sehe ich auch so. was soll's? Jeder kann meinen Cash loggen, Ah, ich suche mir den also gleich. jetzt außer ihr, die hier zuhört, Ich suche mir und den jetzt gleich dahin mal raus. jedenfalls Füße dreckig machen und so, aber nee, also ist egal. finde ich. Ja, vor die Stürze. Das ist ja für die Owner ist natürlich auch nett, wenn einer da war. Ja, also ist ja, ja schön, wenn einer klar den Cash gelockt hat und ihn nur noch gut fand, ist ja toll. Ja, ich freue mich auch über einen Festpunkt, den ich kriege und so, klar. Aber ach, die Dinger, ich gucke jetzt auch nicht täglich da rein und jubel mich also mir selber zu oder so. Ja? Also, und ich freue mich zum Beispiel aber auch, wenn mein Cash auf einer Liste landet. Also auf so einer... Ja, ich weiß, was du meinst. Der ist auf ein paar unterirdischen und Höhlen-Cash-Listen und das finde ich irgendwie, das finde ich nett. Aber nun, meine Güte, ich gucke da ab und zu mal rein, wenn ich gerade eh online bin und... Aber man muss ja auch mal ehrlich sein, deswegen sei ja, das finde ich auch mal so... Ich finde diese ganze Cacherschaft auch zum Teil, also wirklich nur zum Teil, auch so ein bisschen verlogen, wenn man nicht ehrlich genug... Ja, mein Gott, diese Found-Zahlen zum Beispiel, die gehören letztendlich aber auch dazu. Für manche sind die halt ganz wichtig. Ich finde es auch mal schade, dass sie es nicht einfach zugeben, weil es ist doch nicht schlimm ist, wenn einer sagt, egal, ja, ich cache nur auf Zahlen, ist doch okay, kann er doch machen, mein Gott. Also nur sich dann hinzustellen und zu sagen, ach nö, ich mach das, kam so zufällig, das ist dann immer, oh, da schüttelt es mich. Ja, genau das Gleiche wie halt die ständig 1-1 loggen und dann ständig lästern. Ja, das ist... Ja, so Schrott, in die Gegend geschmissen. Ja, dann suchen doch gar nicht. Du siehst 1-1, dann mach's doch nicht. Ja. Die halt einfach nur auf 3-3er oder was weiß ich was, ja? Ja, aber ist leichter gesagt als getan. Also die anfangen, die freuen sich halt über so 1-1. Ja, aber passiert mir auch immer. Ich am Anfang, hallo, hättest du mir einen 3-3er hingestellt, wäre ich verwirrt gewesen. Ich hätte gar nicht gewusst, was die alle von mir wollen. Ja. Na gut, und dann 1-1er meckere ich auch. Würde ich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern, aber ich weiß nur meinen ersten. Welcher war's denn? Weißt du, wir sind in Rommerskirchen gewesen und an so einem, also es gibt so ein Schild am Rathaus gegenüber, so ein 50 Kilometer bis zur Partnerstadt und dahinter, am orangen Pfosten. Ah, ich weiß mal erst. Wie der hieß, weiß ich nicht mehr, aber es war total unspektakulär, ja, also einfach irgendwie so ein Ketting war das, das weiß ich auch noch, mit dem Magnet da halt an dieses Rohr da. Aber es ist der erste, dann ist es immer was Besonderes. Aber da war ich froh, dass es so einer war, weil den habe ich gefunden. Da war ich voll stolz. Auch mit meinen Kindern, es gibt ja am Schwimmbad gibt es auch so ein 1-1er, einfach nur an so einem Regenrohr. Die haben sich so Wolle gefreut und jedes Mal, wenn wir jetzt schwimmen gehen, gucken wir, ob der Cash noch da ist. Und fühlen sich wie die Könige, weil die wissen, dass da was versteckt ist. Keiner weiß es von ihren Kumpels. Aber deinen ersten gibt's gar nicht mehr hier. Der kürzeste Weg war das. Ja, genau. Der war relativ schnell weg danach. Genau. 1,5, ja. Ich war, also die Stärke weiß ich gleich bei mir mehr. Damals gab es hier auch noch nicht so viel. Ich hatte also wirklich noch einen Suchradius, der heute völlig unrealistisch wäre. Aber damals war halt noch nicht so viel los. Ach, ich lese auch gerade hier, die Homezone muss sauber sein. Nee, das schaffe ich eh nicht mehr, da sind zu viele Kletter-Caches drin. Das sagt man ja mal so, die 5 Kilometer ums Haus rum, die müssen sauber sein. Ja, schaffe ich nicht mehr. Es kommt immer darauf an, wo du wohnst, oder? Also Hamburg City, das ist ein Problem. Obwohl, 120 Meter, wie weit das da sein darf, irgendwie vollgepflastert. Also hätte ich nicht, hier habe ich ein viel größeres Problem, weil wir so viele Kletter-Caches hier vor in den Wäldern haben. Und die sind ja, kann ich nur zum Teil machen, ne? Mit unserer Strickleiter schaffen wir nur einfache Klettercaches. Ja, ich habe ja, mein erster richtig selbst erkletterter T5 war ja mit dem Fahrrad. Also einfach Fahrrad hingestellt, auf den Sattel geklettert, oben den Cache rausgeholt, wieder runtergeklettert. Ja, also da braucht man nicht was für Strickleiter. Und da haben die nicht geschimpft? Da regen sich normalerweise ja wieder die richtigen, in Anführungszeichen, richtigen Kletterer auf, dass das ein T5er wäre und das würde ja auch so, dass der falsch ausgefallen ist. Das kann sein, das weiß ich nicht. Ja. Habe ich nicht in den Logs nachgelesen. Ich merke schon, du kennst dich noch nicht mit den Fallstricken so aus. Sei froh. Ist ja nicht meiner. Also den hat der irgendwie anderer gelesen. Nein, aber den T4 nennen müssen eigentlich. Wenn ich da dran komme, ist es eigentlich ein T4. Nee, du hast das Fahrrad gebraucht. Das ist ja ein Hilfsmittel. Ja, stimmt. Fahrrad. Die meisten verstehen aber den Unterschied nicht. Ein T5 ist kein Klettercache. T5 braucht ein Hilfsmittel. Das ist ein erheblicher Unterschied. Aber also dann ist es ja wunderbar mit meinem Fahrrad. Ja, natürlich. Aber trotzdem wird geschimpft. Also ich sag ja, das ist ja eine seltsame Community. Ich nenne das ja nicht normal. Also, ne? Gut, du hast ja, gut, klar. Obwohl manche, so ähnlich bei meinem Tunnel. Im Sommer ist der wahrscheinlich eher T4 als T3, weil da ist richtig tief in der Schmocke und im Wasser dann drin. Da brauchst du eine Warthose. Oder im Sommer gerade nicht, weiß ich gerade nicht. Wollte ich gerade sagen, kannst du ja so im Sommer, ne? Im Sommer ist kein Wasser drin. Dafür sind massig Spinnen drin. Da sind im Winter keine Spinnen drin, aber Matsch. Also das ist halt, da habe ich auch da kriege ich auch immer wieder irgendwelche Mails. Falsch T-Wertung, ja nur meine Güte. Nee, Spinnen. Ach, da ist mir meine Frage wieder eingefallen. Ha. Ja? Wenn man die T-Wertung eines Caches nachträglich verändert, ändert sich auch das Ergebnis bei dem Finder von vor einem Jahr? Ja. Wenn er seine Founds regelmäßig updatet, ja. Und damit, das ist was, womit man sich so richtig Freunde wieder machen kann. Den T5 immer auf den T1 ändern, dann die ganze Statistik wieder. Ja, genau. Noch besser ist ein T4 4,5 zu ändern, weil 4,5er sind erstaunlicherweise noch seltener. Ja, also ich habe auch mal geguckt, weil irgendwie sprach eine Bekannte von mir dann davon, sie will halt ihre Gitter dazu machen, ne? Ja. Und sucht dann gezielt halt Cache. Ja, das Grid. 3,5 und 4,5 sind und so. Oh, das schaffe ich sowieso nicht. Und die T-Wertung nachträglich. Also, super. Also, damit hat sich hier einer bei uns in der Umgebung echt seine letzten Kumpels doch vergrault. Hat das auch so gemacht. Ah, das fanden die alle gar nicht witzig. Ich gucke nämlich gerade mal nach. Dieses Grid, wie sich das ja so schön nennt. Also, wenn ich das. Genau, ich habe zum Beispiel T5, also 5,5er. Das ist gar nicht so schwierig. Da habe ich gleich 6 Stück von. Aber 4,5 zum Beispiel, da habe ich gerade mal einen von. Ich habe einen 5,5er ohne was zu tun gelockt. Aber nicht, weil ich nicht. Also es war halt bei diesem Eden-Event. Ja. Hier so ein kennst du, ja? Also weiß ich nicht, ist halt so ein Tagebau, Stadtwerk. Und da gibt es noch einen Cache, der mal in dem Dorf war, was dann weggebaggert wurde. Ja. Und der ist irgendwie nicht archiviert. Oder irgendwas ist mit dem, ich weiß es nicht genau. Ja. Oder der ist nicht mehr zu finden, aber der ist nicht archiviert. Irgendwas ist damit. Und den konnte man loggen, weil wir sind dann genau an die Koordinaten gefahren, haben und unsere Gruppe, die sind aber diesen Event fotografiert, wir da genau an dem Ort stehen und konnten den dann loggen. Weil einer die URL hatte von dem Cache. Das fand ich auch cool. Aber das macht man doch. Das gilt ja bestimmt auch nicht, aber. Nein, ist das doch. Das war ja der Gag allein schon wert. Also, ich sag mal so, ich das finde ich den Gag, da ist das auch noch in Ordnung. Letztendlich hast du ja einen gemacht, wo das auch passt. Ich finde es immer hohl, was im Moment sehr modern ist, das kennst du wahrscheinlich auch nicht, weil du da nicht so tief drin steckst, ist so, es werden dann Events gelistet mit absurdesten Kombinationen, um das dann zu nutzen, um dieses Grid zu füllen. Wie viel dieses dann wert ist, wollte ich sagen, wie viel einem das eigene Grid dann wert ist. Das ist ja auch wieder Selbstverarschung. Ja, das kann man so sagen. Ich frage mich auch immer, denn kann man das doch gleich selbst in der Statistik selber fälschen, dann brauche ich doch nicht so einen Schwachsinn machen. Genau, kannst du selber mal gerade einen anlegen? Nee, geht ja nicht, ich muss ja wieder freigeben lassen. Ja, aber du kannst ja in GSRK einfach einen anlegen. Also, du machst einfach so einen einfachen, dann änderst du, nachdem er freigegeben ist, 1,1 auf 5,5 und dann loggst du ihn selber und dann archivierst ihn. Ja, du brauchst so zu kompliziert, brauchst du das gar nicht machen. Leg den komplett in GSRK an, ohne es den hier gegeben hat. Also wenn du bescheißen willst, das ist das Einfachste der Welt. Deswegen verstehe ich den Ansatz echt nicht. Also ich nehme solche Events, entweder gehe ich gar nicht erst hin, was ich meistens mache, oder wenn es mal so eins ist, wo es doch für mich aus irgendwelchen Gründen interessant war, dann ändere ich es auf 1,1 per Hand. Bei mir in der Statistik. Diese Statistiken werden. Einen loggen und dann noch von dem Cache, den du gerade gelockt hast, selber die Nummern ändern? Ja, genau. Und dann blocken. Also, wenn du dieses GSRK benutzt, was ja die meisten tun und woraus die meisten Statistiken gebaut werden, da kannst du drin rum. Das habe ich, glaube ich, auch. Das funktioniert bei mir aber gerade nicht mehr. Immer wenn ich es aufmache, dann verbindet er sich nicht mit meinem Account. Das ist aber merkwürdig. Darum ist meine stimmt ja quasi meine Statistik, glaube ich, aktuell. Das ist ein bisschen älter, das habe ich auch gesehen. Genau. Und habe ich letztens versucht, das mal abzudaten, dann ging aber nicht, dann habe ich mir gedacht, ach, egal. Was soll's. Das muss ich spätestens mache ich dann, wenn ich dann da im Ausland jetzt war, das geht ja dann gar nicht. Den will ich ja natürlich auch sehen. Ja, naja, muss ja gut gefährdet werden. 383 und in der Statistik sind, glaube ich, aber erst, muss ich aber mal gerade gucken. Ja, das war nicht gut gepflegt, das ist mir aufgefallen. Pfui. Ja, ist Kescher Schande. Mei, Mit wie vielen Leuten telefonierst du hier eigentlich? Ist echt ja, ich bin auch... Genau, 303, nee. Ich gucke gerade fasziniert in den Chat, wie viele Leute tatsächlich immer noch zuhören. 354, siehst du, aha, hier, da ist er. 30, 29 Caches habe ich schon nicht übertragen. Ja, da ist ja die ganze Statistik wieder am Arsch. Oder dein Profil, was hast du denn da? Aber benutzt du überhaupt GSAK? Nee, das sind nicht, nee. Das ist keine GSAK-Statistik, was du hier in den Profilen hast. GC-Statistik, genau. Das, so heißt das. Ah, siehst du, das ist ja was anderes. Habe ich hier Mist, muss ich sagen. Du hast, GSAK. Ach, du hast einen Mac. Ja, macht doch nichts, oder? Nein, aber dann... allein schon wieder. Das heißt nur, dass du dann kein GSAK benutzen kannst. Ach so. Ja. Ja, ich bin immer so unbedarft. Also ich weiß nicht, du kennst wahrscheinlich Flickr, ne, wo man so Fotos hochladen kann. Ja, ja. Und auf einmal schrieb mich einer an, meinte, ah, die und die Kamera, cool. Ich so, Hilfe, ein Stalker. Woher weiß der, was ich für eine Kamera habe? Hilfe, oh Gott, und ich habe wieder erfahren, dass bei den Fotos drin, immer automatisch die Daten mit abgespeichert werden, mit was für ein System das Ding aufgenommen wurde. Ja, natürlich. Aber nicht. War völlig para, ja, weil ich dachte, oh Gott, der schreibt mich einer an, den kenne ich nicht, der weiß, was ich für eine Kamera habe. Wer ist das? Ein Stalker. Wieder mal als völliger DAO geoutet, Mist. Du hast aber auch ein iPhone? Ja. Dann denk dran, wenn du da Bilder machst, da stehen sogar die Koordinaten drin. Also niemals den Final vom Mystery fotografieren und irgendwo veröffentlichen. Oh, mach ich. Also alle Fotos, die bei mir im Account sind, sind mit meinem iPhone aufgenommen. Ich habe noch nicht geguckt, ob das hinterlegt, aber normalerweise sind dann da die Koordinaten, also die Geo-Koordinaten mit drin. Ist ja auch nicht schlimm, solange das jetzt nicht gerade der Final von irgendeinem Multi oder Mystery ist. Ja, natürlich, ich fotografiere jetzt nicht immer die Finals, aber... Ja, dann weißt du... Du verrätst das jetzt auch hier so öffentlich, jetzt wissen das alle. Ja, die meisten alle bei meinen Multis gucken, wo ich das, ein Foto gepostet habe, wo das war. Die meisten wussten das, glaube ich, vorher... Das geht bestimmt bei geocaching.com nicht, oder kannst du da auch die Fotos prüfen, woraus die sind? Natürlich, kannst du die laden, wenn du willst. Ja. Wer halt nicht selber suchen will, ist halt selber schuld, weil der Weg ist das Ziel. Ja, ist ja auch eine Art von... Apropos Weg. Ja. Fitbit, wolltest du da noch hören? Ja, das stimmt, um Gottes Willen. Ja. Fitbit ist ein, nichts anderes als ein Schrittzähler. Ach, das ist ja langweilig. Ja, allerdings halt... Natürlich, ich bin ja so ein bisschen so minimal so online-mäßig unterwegs. Und das ist so ein nettes, drecken wir den Link hier rein, Post Momang, ist so ein Schrittzähler, der halt irgendwie online ist. Also der verbindet sich über WLAN mit deinem Rechner und dann gibt es halt so eine Statistik, wo halt die Schritte gezählt werden und gezeigt werden, wann du wie viele Schritte um wie viel Uhr gemacht hast und mit welcher Intensität und so weiter. Und dann kannst du dich mit Freunden da verbinden, die auch so ein Ding haben oder auch die keins haben. Du kannst auch einen normalen Schrittzähler nehmen und die Schritte dann bei fitbit.com hochladen. Und dann kannst du halt so Battles machen. Wer hat in der Woche die meisten Schritte gemacht und die meisten Etagen, also hier Stores, Floors erklommen und so weiter. Du Scheiße. Das ist gerade so ein neues Ding. Das ist aber cool. Also, so ein Schrittzähler ist nicht schlecht. Also, man ist so ein bisschen sehr Eigenlob, ne? Ich versuche halt immer so 10.000 Schritte am Tag zu machen. Schaffe ich natürlich nicht immer. Aber manchmal liege ich dann so auf der Couch abends und gucke dann auf den Schrittzähler und sehe irgendwie so 7.000. Dann ziehe ich mir nochmal die Jogging-Schuhe an und renne nochmal eine Runde. Dann komme ich auf 11.000. Dann kann ich besser schlafen. Oh, das ist cool. Gott, was es alles gibt. Also ich staune immer. Ich glaube, ich werde echt... Ja, vor allem, du machst deinen Freitag immer einen Sporttag. Ja, ja. Sport heißt bei mir aber dabei? Nicht. Hast du direkt irgendwie? Ja, ich habe dann GPS dabei. Guck einfach, wie viele Kilometer ich gelaufen bin. Das vergesse ich immer. Ach so. Ich jedes Mal, wenn ich dann auf der Hälfte bin, denke ich, ach scheiße, ich wollte doch den Track zurückgesetzt haben. Mist. Ja, aber wenn du es trotz... Also selbst dann kannst du es ja, wenn du es dir rüberlädst auf den Mac. Sowas mache ich alles nicht. Ach so. Also ich bin ja auch noch jemand, der seine Koordinaten bei 350 Caches geht, das ist ja oder 80, von Hand auf den Garmin eingibt. Und ich tippe die ein. Du übertrage Scheiße. Die nicht mit dem Kabel. Heißer die Waldfee. Ja. Jetzt sind sie aber richtig primitiv. Ja, jetzt sind die Hörer weg. Also als sie das gehört haben, glaube ich, haben jetzt die letzten aufgelegt. Boah, das ist ja schockierend. Kann man eigentlich auch Ausschluss machen, ne? Also jetzt ist... Ja, also das ist wirklich jetzt... Ist mir letztens erst aufgefallen, weil letztens jemand meinte, scheiße, ich habe den Cache gar nicht auf den Garmin geladen. Ist ja, dann tippen doch rein. Ja, wie eintippen? Ja, wie nicht eintippen? Nee, am Anfang habe ich mir die immer auch mit dem Kabel übertragen, habe ich aber gemerkt, wie super nervig. Ständig sind irgendwie die Parkplatzkoordinaten auf dem Garmin und alle möglichen anderen Sachen, die halt in diesem Cache dahinter liegt, und das fand ich nervig. Mache ich es immer so. Oh Gottes Willen, ey. Ja. Ja, da liegen wir jetzt, also guck mal, da liegen wir wirklich Millionen Kilometer auseinander, ja, das stimmt. Also ich hab da ja. Nicht nur den Cache drauf, sondern ich habe die Spoilerbilder, die Beschreibung und alles da drauf. Ja gut, das brauche ich ja nicht, das habe ich ja am iPhone. Ja, genau, das will ich ja gerade nicht mehr benutzen. Da bin ich immer aufgeschmissen, wenn ich dann irgendwo bin, wo ich keinen Empfang habe. Ja, eben. Kann ich den Hint nicht lesen. Ja, genau, deswegen habe ich das alles auf diesem... Ich bin auch ein Hintleser, das auch noch. Also ich lese den bevor ich losgehe. Ja. Nee, das kann ich gut nachvollziehen. Das mache ich auch. Meistens. Nicht immer, doch meistens, doch, ja. Also bei aufwendigen Multis nicht, weil da wollen wir ja auch mal gucken, ob wir es so hinkriegen. Aber nee, also ich bin auch einer von diesen Hinguckern. Ah, okay, gut. Bin ich erstmal beruhigt. Bist so eine Stufe mit Warmduscher und irgendwie. Aber es war echt so witzig, wie du tippst die ein. Ja, wie nicht? Nee, das... Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ja, wie hier so, tipp, tipp, tipp. Ah, cool. Ich dachte, man muss die mal so übertragen. Nein. Ich überlege gerade. Ja doch, ich weiß, wie es geht, aber nee, habe ich noch nicht. Nee. Tatsächlich nicht. Ja, hast du nicht... Also, was hast du denn für ein Gerät überhaupt? Ich habe das Montana. Kenn ich nicht. Das ist das ganz große, dieses Frühstücksbrett. Das auch als Autonavi funktioniert. Kennst du dieses Oregon, das so eins und drauf rumtippen? Ja, genau. Ja, das gibt's in groß. Ah, okay. Für Erwachsene. Beim Alter muss man dann, damit man besser lesen kann. Ja, oder? Das ist die Gleitsicht, die reicht nicht und deswegen habe ich mir das große. Nee, das große hat einen Vorteil. Das kannst du vorne ins Auto klicken, da gibt es so einen extra Halter für, damit hat das auch Ton. Und dann funktioniert das wie ein ganz normales Auto-Navigationssystem. Und wenn du es rausklickst, dann springt es um den Geocaching-Modus, beziehungsweise auch Knopfdruck. Ah, okay. Und dann ist das ein ganz normales, dann ist das im Prinzip genauso als wie du hast, nur ein groß. Ah, okay. Und das hat halt die Möglichkeit, dass man da drauf die Cache-Beschreibung mitnehmen kann und dass man auch die Bilder sich angucken kann. Ah ja, okay. Ja, nee, also ich, gut, meins hat auch halt diese Navigationsfunktion natürlich, aber natürlich nicht mit Ton, sondern nur mit Blut. Ja, mit dem Piepen, genau. Heißt, jetzt ist wieder irgendwas, da muss man mal kurz drauf gucken. Das benutze ich auch immer, um hinzufahren dann. Hier habe ich auch vorne so eine Autohalterung und Fahrradhalterung und so. Ist auch ungünstig, wenn ich immer noch die... Topokarte anhabe und der mich dann im Auto über Fahrradwege lotsen will. Ja, das... Erstmal wieder anhalten, umstellen, andere Karte rein und dann... Ja, aber du bist ja noch jung. Ich sehe auf diesem Display ja schon nichts mehr. Das ist ja so Briefmarkengröße von... Ich habe ja auch früher das HCX gehabt. Ich fand das auch klasse, aber das Display ist schon klein. Ja, bei mir löst sich jetzt übrigens diese Gummi da ab. Ist das schlimm? Was ist denn da außen rum? Wie alt? 2 Jahre? Ja, weil ich den cache. Also ja, aber wie lange hast du das Gerät? Hm? 2 Jahre? Oder wie lange hast du das Gerät? Ja, 2-3 Jahre. Ich weiß nicht. Ja. Das ist, alle 2 Jahre löst sich das. Du hättest das innerhalb der ersten 2 Jahre noch schnell einschicken sollen, dann kriegst du es umsonst geklebt. Ja, gut, kleben kann ich auch noch selber irgendwie, aber... Ja, ja, dann kommt da Wasser rein und so wahrscheinlich. Nicht, ja? Nee, das gar nicht mal, aber das ist wirklich nur außenrum. Also das kann man selber kleben, mit Sekundenkleber übrigens am besten. Das hält am besten. Okay. Und du musst es ziemlich früh kleben, bevor, wenn sich das ganz ablöst, kriegst du das nachher nicht mal vernünftig auf die Knöpfe rauf. Ja, ich merke es, habe es jetzt letztens gemerkt. Ja. Und festgestellt, das ist auch eklig, da kommt auch so eine Schmocke raus. Ja. Dann, ne? Und so, ja. Das ist irgendwie schon der Kleber halt. Und das Ding wird immer größer, das wird immer schwerer zu kleben, also mach's bald. Das passiert alle 2 Jahre. Gleich noch. Ja. Am besten. Tipps fürs Leben krieg ich hier. Ja, also das Gerät ist wirklich, also jeder, der dieses Gerät hat, hat es innerhalb der ersten 2 Jahre das erste Mal eingeschickt, nach den nächsten 2 Jahren selber geklebt. Das ist also, das ist völlig normal bei dem Gerät. Also Garmin hat es in 10 Jahren nicht geschafft, diese Serie dazu zu kriegen, dass die Dinger sich nicht ablösen. Das kann ja eigentlich auch nicht sein bei so einem teuren Ding. Also ich meine. Oh, ich höre gerade. Also Andi W. schreibt hier gerade, die tauschen auch nach den 2 Jahren. Also fragen kannst du ja mal. Ach, tauschen? Meinst du doch so der Kratzer? Ich krieg ein neues. Ja, du kriegst sowieso ein neues dann, ja. Ja, mal gucken. Also vielleicht schreibe ich mal da hin und frage. Ja, würde ich echt machen. Selber kleben kann, dann muss ich den Aufwand nicht treiben. Ja, vor allem, wenn sie es auf Kulanz machen, kriegst du, die tauschen tatsächlich das Gerät aus. Also im Allgemeinen, vielleicht machen sie auch manchmal anders, aber ich kenne es auch nur so, kriegst du ein neues Gerät. Ach, dann mache ich das vielleicht mal. Also erstmal fragen, wenn sie sich darauf einlassen, klar, ansonsten klebst du es. Hier schreibt schon der Nächste, man muss das Gummi etwas kürzen und dann super Haftkleber. Also, man kriegt es hin. Aber das ich ist. Kürze da nichts. Du weißt, wie das danach aussieht. Aber es ist völlig normal. Wenn ich mit meinen handwerklichen Fähigkeiten dran gehe, dann kann ich das Ding wegschmeißen danach. Nee, also wenn, selbst wenn das ab ist, geht das noch. Ah, okay. Ich habe gedacht, das wäre irgendwie wichtig. Nein. Ja, nur so, damit es cooler aussieht oder so outdoor-mäßiger aussieht. Also an den Knöpfen ist das blöd, wenn das ab ist. Also es ist schon besser, wenn das dran geklebt ist, keine Frage. Also da gibt es gar kein Thema. Ich sehe gerade, einer fragt, ich kann euch nicht sagen, wie viele Hörer momentan in der Leitung sind. Das kriege ich immer erst im Nachhinein gemeldet, wie viele insgesamt gehört haben. Aha, da bin ich aber neugierig. Ja, steht da. Hast du auch eine Abbruchstatistik? Nach wie vielen Minuten der Erste gesagt hat, jetzt reicht es aber hier mit dem... Wer weggeschlafen ist, ne? So eine Einschlafstatistik. Nee, ich kriege tatsächlich nur am Ende gemeldet, wie viele insgesamt zugehört haben. Das kriegen wir... Und ein paar laden das offensichtlich dann auch hier, die Konserve von hier aus runter. Ed Schwan, Guido, bist du's? Schreib mal kurz. Ich staune gerade. Kennst du die Leute schon wieder hier? Hast du mir neue Hörer gebracht? Durchzählen. Ich werde mir jetzt gleich erfahren, aber Ed Schwan ist schon verdächtig. Also wir haben jetzt einen neuen Rekord geschafft schon, also das muss man klar sagen. Du kostest mich jetzt sozusagen... Von Dauer, oder was? Genau, du kostest mich jetzt sozusagen... 2 Stunden, 5 Minuten, meine Güte. Ja, 2 Euro. Müssen wir ein Langauto fahren, wenn sie das im Auto hören wollen. Ja, manche haben aber tatsächlich so einen Arbeitsweg, die freuen sich über die Länge. Ich finde es auch immer faszinierend, aber ich sitze hier vor und solange mir das Spaß macht, habe ich dann auch keine Lust aufzuhören, nur weil irgendeine bestimmte Zeit erreicht ist. Also, pfft. Was heißt 2? Achso, 2 Zweier haben sich gerade gemeldet hier. 2 Zweier, ja eben. Ja, jetzt sind schon 3. Guck mal. Persönlichkeiten. Und der eine hat sich einmal als Falk und einmal als User angemeldet. Nee, User kenne ich. Der kommt hier bei mir. Das waren die letzten Gäste, User und Lucky. Die waren in der normalen schweigenden Mehrheit. Kannst du dich auch, also hier unten steht ja irgendwie anonyme Mikes. Ja. Du kannst also auch anonym, also das haben ja, ich habe es ja jetzt favorisiert hier, ja. Kanal. Der einzige, den ich kenne bei 1000 Mikes. Ja, das glaube ich. In weitere anonyme Mikes. Das finde ich irgendwie niedlich. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. In anonyme Mikes. Ich glaube, das musst du irgendwo in den Einstellungen kannst du sagen, ob du als anonym auftauchen willst oder nicht. Da hören uns welche, die nicht wissen sollen. Also, weißt ja, das sind sie, Stalker, das sind sie wieder. Die hinterher wissen, was ich für ein Fotoapparat benutze. Siehst du? Ja. Also ich finde es auch faszinierend, dass die Leute zuhören, aber solange die Spaß haben, habe ich da auch Spaß dran, weil dann sehe ich, kommt das ja irgendwie an. Ich habe meinen Spaß hier vom Mikro sowieso. Ja, also von daher habe ich damit keine wirklichen Probleme. Ich sage mal, oder wir haben immer, als wir angefangen haben, gesagt, wir müssen so im Bereich dreistellig muss das sein, sonst lohnt der Aufwand nicht. Ne, das sind ja auch gewisse Kosten, die dabei rausgehen. Ja, was hast du denn für einen Account? Ich habe mir das eben angeguckt hier, das Ding. Wie Account? Wo meinst du jetzt? Guck, man kann ja mehrere, also wenn man selber so einen Sender hier, auf, so einen Kanal hier öffnen möchte, gibt es ja verschiedene, du kannst ja so einen kostenlosen Account haben. Ach so, dann meinst du halt das? Irgendwie kein eigenes Jingle einspielen vorher oder keine wir Ahnung, haben irgendwie sowas. Den, und dann gibt es ja diese... Den Pro E haben wir, aber nicht für den Preis. Aha. Ich habe also direkt mit denen nochmal verhandelt, habe gesagt, Mensch, die 750... Geil, echt? Ja, wir haben gesagt, die 750 cool. Hörer haben wir nicht und die brauchen wir auch nicht. Aber ich zahle jetzt keine 19 Euro im Monat. Also das, dann wird es mir langsam zu teuer, ne? Weil wir zahlen ja auch noch für den Platz, wo man die Dose, also die Konserve downloaden kann, zahlen wir auch noch mal ein bisschen was. Das muss ich jetzt auch gleich aufbohren, sonst passt das dann nämlich gar nicht mehr rauf mittlerweile. Mit 150 MB kommen wir nicht mehr aus. Dann kriegt ja noch jeder Gast, der physisch hier war, eine Coin. Die kriege ich ja nur auch nicht umsonst. Und so kommt so 1 Euro zum anderen und die Hardware, die hier steht, um zu senden, hat auch gut gekostet. Also ich will jetzt auch nicht stöhnen auf hohem Niveau oder nicht, dass einer denkt, er soll jetzt spenden, darum geht's gar nicht. Das Geld ist da, sonst würde ich es nicht machen. Aber irgendwo muss das natürlich auch in so einem sinnvollen Rahmen bleiben. Also ich fange jetzt nicht an. Du kannst ja eigentlich schon mal eine eigene Coin anfertigen. Schweigende Mehrheit Coin. Nee, zu teuer. Da musst du mindestens, hatten wir letzte Woche erst. Ich glaube 500 Stück oder so musst du da mindestens nehmen. Und die verkauft sich nicht. Das also wäre jetzt was für uns, aber... Ja, nee, das wäre halt ein Gag, wenn du halt irgendwie so, sagen wir mal, so 30 Stück machen könntest. Ja, und das genau geht. Die bei dir waren, sozusagen. Ja, das wäre irgendwie noch ein Gag, aber... Aber das haben wir, das haben wir ja. Das wäre dann wahrscheinlich fast wenig bezahlbar. Nee, das, also haben wir ja. Also ja, es gibt von ich mache immer gerne Werbung für, weil ich die beiden mag ich einfach. Also ich mache sowieso nur Werbung für Leute, die ich mag. Ich kriege auch kein Geld und ich kriege auch nichts billiger. Das möchte ich dazu erwähnen. Und selbst wenn, ist es auch scheißegal. Ja, stimmt Werbung auch. Werbung für wen du willst. Ja, nee, ich will immer unabhängig bleiben, das ist mir ganz wichtig. Also, wir lassen uns deswegen auf keinen Fall irgendwie irgendwo bezahlen. Nee, also bei Sepp und Bertha habe ich Ja. nachgefragt und die hat die ja entworfen und da haben wir diese Personal Coins genommen. Die kosten dann 10 Euro, weil ich dann allerdings auch 10 Stück abnehme. Ja. Und das haben wir gemacht. Ich sage, das ist mir gerade noch wert, aber das ist halt auch schon mal wieder pro Monat, pro Gast dann wieder 10 Euro weg. Also, das sind so mittlerweile so ein Fuffi pro Monat fast, ne? Ja. Und da muss man dann einfach mal gucken, ja, was da noch machbar ist. Also eine ganz eigene Coin wäre schön, ist aber, glaube ich, im Moment nicht realistisch. Ja. Ich hatte die beiden mal gefragt, Sepp und Bertha, aber sie sagte auch, also das glaubt sie auch nicht, dass sich das so verkauft kriegt. Also, Ja, ich hatte halt so ein bisschen interner gehört von denen, die halt diesen hier mein Schlitzohr da, also mein, ja. ich weiß jetzt gar nicht, wie heißt das Ding nochmal richtig, irgendwie hat ja auch alles so einen Namen, die gibt es ja auch irgendwie. Ja, eben, das ist aber ohne Namen drauf. Ne? Das ist einer, der sich auch Haben so wir verkaufen vergessen. Ja, lässt. klar, der ist ohne Namen. Der ist Genau. halt, das war halt dann irgendwie so eine, hier genau, Nimelab. Ja, okay, aber dann funktioniert das. Das ist so, das kaufen Das dann war halt aber, Leute. wie gesagt, das war halt die Coin, wo ich halt über den Lukas die kenne, die die gemacht haben Ja. damals. Und der hat mir so ein paar Storys erzählt, halt, wie aufwendig das ist und wie, wo du dich überall anmelden musst und Ja, ist dann, um auch nicht ohne, ja. die trackable Numbers zu kriegen und so weiter. Das war also ganz spannend. Also wir haben jetzt sozusagen so einen Obwohl man Zwisch. ja theoretisch auch einfach, du kannst ja theoretisch irgendwelche billigen Travel Bucks kaufen Ja. und den Code nehmen und den irgendwo anders drauf batschen. Ja, geht. Die würde theoretisch gehen, Ja, ne? natürlich, kein Problem. Das geht auch praktisch. Ja, genau. Also wie wer sein eigenes T-Shirt oder Autoaufkleber machen muss, hat dann nur irgendwas haben, was trackable ist. Warte mal, ich lese gerade, die Dosenfischer haben doch gestern erst für dich die Trommel gerührt. Gab es gestern Dosenfischer-Podcast? Oh, das hätte ich jetzt nicht sagen. Ich denke, die haben gestern gar keinen gemacht. Das muss ich nachher nochmal nachvollziehen. Ich bin ganz erstaunt. Wieso rühren die für mich die Trommel? Naja, warum auch immer. Muss ich mal nachhören. Siehst du, ich muss auch andere Cache, andere Podcasts hören, sonst komme ich da gar nicht mehr mit. Nee, ich hatte mir der Coin tatsächlich auch überlegt, so eine dann ohne Namen zu machen, aber dann ist es wieder nicht die schweigende Mehrheit. Und wir haben jetzt so eine Art Kompromiss gefunden. Ich wollte gar keine Werbung machen. Marco sagte auch, ist doch gar nicht so verkehrt. Also irgendwo in der Mitte treffen wir uns, ne? Und kennst du die Schoko-Coins von Sepp und Bertha? Nein. Okay, also Mädchen, ich glaube, Hey, also ich ich bin auch nicht muss wirklich so mal zum Cashen coinmäßig. Ich habe ja vorbeikommen. mal eine Zeit lang angefangen, mir mal ein paar Coins zu kaufen und dann irgendwann gedacht, ach, was soll das denn? Die liegen hier bei mir rum. Wenn ich sie nicht aktiviere und auf die Reise schicke, sind sie irgendwie witzlos. Auf Events mitzuschleppen und vorzuzeigen, finde ich auch irgendwie schwachsinnig. Sorry für jeden, der es macht. Ich, für mich ist nichts. Ja, es gibt halt immer echt spannende und tolle Ja, Dinger. ja. Und die auch teilweise limitiert und hast du nicht gesehen und so weiter, aber ich meine, gut. Oh, hör bloß auf. Da habe ich mich letztens wieder in die wirklich. Das war peinlich. Ich habe so eine. Den Teufel kenne ich ja relativ gut. Also den Louis Cypher. Das ist ein relativ bekannter so einer Szene. Und der hatte mir auch eine Coin geschenkt. Er war kurz vorher bei uns zu Gast und er hat eine eigene gemacht mit Sepp und Bertha zusammen, die sich sagenhaft verkauft hat. Also sie waren 66 Minuten komplett ausverkauft. Oh. Und er hatte mir auch einen geschenkt. Und ich, solche halte ich auch in Ehren, die ich so geschenkt kriege. Die finde ich ganz toll. Einfach, Ja. da ist mir fast egal, wie sie aussehen, wobei die auch noch toll aussieht. Von Sepp und Bertha habe ich auch so eine schicke. Und ich hatte echt gar keine Ahnung. Und irgendwer schrieb was von Red Edition und ich habe geschrieben, ich weiß nicht mal, was das ist. Ja, wir haben sogar eine davon. Davon gibt es irgendwie nur 50. Oh, peinlich. Ja. Die Ja, du gehörst ist dich einfach wohl. die Schätze im Haus und weißt es nicht. Ja, du wirst lachen, die Aber das ist bei eigene. mir so ähnlich. Also dieser Nimelab hier, mein Begleiter Ja, sozusagen, ja, ja. ja. Nachdem ich dann halt vom Lukas gehört habe, er kennt die, die es gebaut haben, hat er mir dann auch einen geschenkt und zwar einen Ausschuss-Coin. Ja. Also der hatte dann irgendwie einen Kratzer quer drüber, darum konnte Ja, den nicht okay, klar. verkaufen, hat er den von denen irgendwie gekriegt, hat mir geschenkt, habe ich dann zwei davon. Eine Ja. andere Farbe, die gibt es in verschiedenen Farben. Also ich habe ja so Gold-Türkis, dann gibt es halt dann genau Alt, Silber, Rot, den habe ich jetzt halt auch Ja. noch. Und da gibt es halt irgendwie fünf verschiedene davon. Und das war mal ganz spannend, weil ich überlegt habe, eine Zeit lang am Anfang, als ich da noch heiß drauf war, irgendwie mir die, ich glaube, es gibt vier oder fünf verschiedene, mir die alle zu besorgen irgendwie. Ja. Und dann tauchen die manchmal bei eBay auf und teilweise haben die ja so unglaubliche Preise, ne? Ja, Also da ja, kaufen die Leute die da, limitierten Dinger und verticken die dann ja. für einen Ja, ja, unglaublichen Kurs. Und dann gab es da, die sind auch alle durchnummeriert, also ja. diese, Ja, klar. die ich hier gerade meine. was ich, 234 von 250 oder so. Und dann gibt es halt eine Farbe, die gab es nur 10 Mal. Ja. Dann hat auch durchnummeriert und dann wurde auf eBay einmal dieser 10-fache nur, der es nur 10 Mal gab, die Nummer 1 davon wurde versteigert. Ja. Und in der parallelen Auktion alle 5 Farben zusammen jeweils die Nummer 2. Ja. Und die 5 Nummer 2er sind deutlich günstiger verkauft worden als der eine Nummer 1er. Verrückt. Was hat der gebracht? Über 100 Euro hat er gebracht. Ja, da dürfte ich drüber kommen mit dem Teufelscoin. Der hat jetzt die Orangen, also die es in der 500er Auflage gab, die ist wohl bei eBay versteigert worden für über 50 Euro schon. Und die rote ist wirklich handverlesen. Also ich wusste gar nicht, was für ein wertvolles Ding ich da unten hängen kann. Für mich hat die den Wert echt über ihn, der uns die geschenkt hat. Ne? Das ist für mich der Wert, den sie eigentlich darstellt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, für sowas 100 Euro oder was auszugeben. Also, wow. Ja, ist schon heftig. Ne? Das fand ich auch irgendwie. Aber ja, gut, okay. Ne, wir haben diese Schokocoins, es gibt bei Sepp und Bertha Schokocoins, also Schokotaler, und da ist sogar eine Nummer drauf, die kannst du sogar discovern, und die sind als Gag halt, als Werbegeschenk hat sie die. Und die kann man essen? Ja, ja, richtig. Also richtige Schokolade, die sehen nicht aus wie Schokolade und sind ein Coin, sondern die sind... Die sehen aus wie eine Coin, aber aus Schokolade. Ah, okay. Mit einem Aufkleber drauf, wo praktisch Sepp und Bertha draufsteht, und darunter eine GC-Nummer. Okay. Und diese gleiche Coin gibt es auch nochmal von diesen Luckys aus Amerika. Die hat sie extra für die auch nochmal gemacht. Luckys aus Amerika. Ja, das sind die, wenn die ab und die schicken ja zu den Mega-Events ab und zu mal so ein paar Angestellte aus Amerika rüber dann. Ah, okay. Also irgendwelche von diesen Gründern und sowas. Tja, wenn du lange noch dabei bist, wirst du sie auch mal treffen. Es war jetzt aber keine lebendige Lebenserfahrung. Dann kann ich aber nicht schlafen danach. Also ich konnte gut danach schlafen. Nein, also ich habe sie tatsächlich mal alle 3 treffen dürfen. Das aber nicht, weil ich so toll bin, sondern weil ich eine gute Bekannte habe, die mich damit reingebracht hat. Ich wusste gar nicht, wo ich da hinkomme. Ja, die duschen, glaube ich, auch nackig und gehen auch mit nackten Hintern auf Klo. Also die haben mich jetzt, die haben mich nicht zutiefst beeindruckt, sage ich mal vorsichtig. Nee, und diese Schokocoins, die werde ich wohl auch bald haben für die schwärmende Mehrheit. Ah ja, das war nett. Ja, gab's auch nicht umsonst, aber die sind preislich so in der Mitte, wo ich sage, okay, da, das ist was Witziges, was man mal verschenken kann. Ja, und eine eigene Coin, ja, vielleicht irgendwann mal, wenn sich unsere Hörerschaft explosiv nach oben bewegt und alle auf diesen Flatter-Button drücken und ja, weiß ich auch nicht alles. Ja, aber nochmal, also Coins, das gibt ja echt tolle Dinger, ne? Also ja. Meine Güte. Kann man nicht anders sagen. Ja, also ich staune auch immer wieder, das ist immer noch wieder so Neuigkeiten. Ich kriege jetzt hauptsächlich die von Sepp und Bertha mit, weil denen folge ich. Ja. Und wenn die dann natürlich ein Bild veröffentlichen auf Twitter, klicke ich drauf und gucke sie mir an. Dass denen immer noch wieder was Neues einfällt, finde ich eigentlich am erstaunlichsten, weil ich hätte gedacht, irgendwann ist das mal ausgelutscht. Obwohl, ich weiß nicht, ich glaube, die meisten reisen nicht, oder? Also die meisten landen irgendwie in so einer Schatzkartulle. Ja, Mittlerweile ja. Und ich sind auch wahrscheinlich gar nicht. Und das, was ich mich auch gefragt habe, sind die wertvoller, wenn sie noch nie aktiviert waren? Ja. Oder? Nein. Ist nicht einer zum Beispiel besonders wertvoll, der schon alle 5 Kontinente bereist hat? Nein. Nicht aktiviert. Nicht aktiviert. Ja. Weil irgendwie fände ich es auch cool, wenn du so ein Ding kaufst, was halt schon so eine Geschichte hat. Ja, aber ist, nein, nicht aktiviert zählt irgendwie mehr, weiß ich auch nicht warum. Also wer da ganz genau Bescheid weiß, ist der Louis Seifer, der kennt sich da. Also ich kenne das auch nur am Rande und kriege das mit, ich höre mir das interessiert an, aber mich bewegt das jetzt in dem Sinne nicht so. Ne? Ja. Ich habe mal eine wirklich tolle... Da manchmal halt so Fragen, die mir mal immer so in den Kopf kommen, wenn ich mich irgendwie... Ne? Also wie jetzt zum Beispiel, wann ist ein Coin wertvoller? Und das ist ja gerade ja mal so eine Möglichkeit, das mal zu fragen einfach so. Ne? Es ist natürlich auch jetzt eine persönliche Sicht. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel eine Coin wiederbekommen, die war 3 oder 4 Jahre unterwegs. Und das war die erste Hamburg-Coin, die ist 2005 gemacht worden. Und die werde ich nie wieder hergeben. Die ist jetzt gereist, die hat so eine gewisse Patina und ist was Besonderes. Das ist für mich auch eine ganz, ganz besondere Coin. Aber das ist halt nur für mich eine persönliche, eine besondere Coin. Die meisten werde ich vermutlich kein 20 Euro wert, keine Ahnung. Und eine wertvolle ist mir wirklich... Ich finde also, ich meine, ich habe halt... Also meine Kids haben auch beide eine Coin. Also ja. So eine... Ja, die haben mehrere, wenn sie mal mit auf dem Event sind, können sich da eine aussuchen und so. Aber es gibt Geo Boy und Geo Girl, das ist eine ganz kleine, die passt auch in so eine Filmdose rein. Ja, ja. Und die haben wir zusammen in der Schweiz, als wir da letztens im Urlaub waren, haben die auf die Reise geschickt. Beide in den gleichen Cache und dann so ein Battle, ne? Wer von den beiden ist zuerst hier? Man hat hier so eine Wette gemacht. Derjenige darf sich aussuchen, was wir einen Tag lang unternehmen. Das war auch irgendwie spannend, weil der von meiner Tochter war zuerst hier, weil der von meinem Sohn landete leider in so einem Bergcache, der halt im Winter leider nicht gemacht werden kann wegen Lawinengefahr. War ja natürlich total sauer, weil er irgendwie sich gar nicht mehr bewegt hat. Und ihrer war dann hier. Ich habe es aber nicht geschafft, rechtzeitig zum Cache zu kommen, sie rauszuholen, hat natürlich schon wieder ein anderer mitgeschleppt. Ja. Hat natürlich groß drauf, hallo, der soll da und dahin, hat er zu spät gelesen. Ja, klar. Und dann war sie verschollen. Hatte der die zwar irgendwie wieder reingepackt, aber dann war die irgendwie weg. Mhm. Und dann kam die von meinem Sohn mittlerweile an, dann war natürlich hier Riesendrama. Wer hat jetzt gewonnen? Seine, weil die jetzt bei uns zu Hause ist. Ja. Oder ihre, obwohl die ja vorher schon da war. Muss ich 2 Tage machen, was die Kinder wollen. Das tut man nicht alles. Und jetzt ist die von ihr aber wieder aufgetaucht. Und wandert jetzt langsam wieder hier in die Nähe, die werde ich ja mir jetzt demnächst irgendwo einsammeln unterwegs. Und das freut einen irgendwie, finde ich, wenn die wieder zurückkommen. Ja, wenn die so ein bisschen Geschichte dann gesammelt haben. Das ist toll, irgendwie, wenn die irgendwo waren und dann sind sie wieder da, dann denkt man, ach guck mal, da sind sie wieder, die Kinderchen. Ja, aber das kannst du auch mit wertvollen in dem Sinne auch nicht machen. Ich habe mal eine Dosenfischer-Coin gehabt, eine der ersten damals, die sie aufgelegt haben, so eine weiße war das. Und da gab es auch nicht viele von und das war auch ein sehr persönliches Geschenk. Da habe ich dann auch wirklich irgendwann mal gesagt, hört mal, zu Hause finde ich es immer schade, ich würde die gerne auf die Reise schicken. Und haben die dann auch gesagt, ja, mach's, und zwar oben bei Nothing But Stones. War für die natürlich auch spannend, weil es der abgelegenste Cache ist, den es überhaupt geben kann hier in Europa. Und die lag dann da ein Jahr, bis tatsächlich einer kam, der hat sie dann bis kurz vor Schwerin gebracht und dann wurde sie schon geklaut. Sowas ist doof. Ja, deswegen gebe ich keine mehr raus. Also nicht jedenfalls keine, die mir irgendwie was wert ist. Also nee, das war echt, das hat mir richtig weh getan, dass die wegkam. Das muss ich echt sagen, habe mich tierisch geärgert. Ja, aber ich werde es trotzdem wieder tun. Also ich habe halt so, wie gesagt, am Anfang so ein Mini gesammelt, also nichts Wildes, aber so mal so ein paar gekauft. Mhm. Und irgendwie bei eBay verticken bin ich auch doof. Habe ich jetzt hier noch ein paar Runden. Ich verschenke die dann halt teilweise mal zu Geburtstagen oder so. Ja. Und wenn ich jetzt halt nach Asien fliege, dann nehme ich in jedes Land eine mit und schicke die zurück und guck, was passiert. Und wenn die dann weg sind, na gut, dann nehme ich vielleicht nicht gerade eine Limited Edition, sondern nehme eine normale. Ja. Eben, das meine ich. Aber irgendwie, das dafür sind die da, finde ich. Die sollen halt. Ja. Das ist der Gag an so einer Coin, dass die rumwandert, andere Leute sich die angucken können, die mit nach Hause nehmen und wieder irgendwo reinsetzen und so. Das finde ich irgendwie schon nett. Ja, aber magst du lieber Coin? Ich persönlich bevorzuge ein bisschen die TBs. Umso größer, umso besser. Ja, nee, ich mag lieber Coins eigentlich. Echt, ich finde die TBs haben... Wo ist jetzt genau der Unterschied? Also die TBs haben mehr Geschichte. Waren für mich früher immer nur diese Hundemarken. Ja, aber das ist ja was dran. Dabei gibt es ja auch so andere, die so auch schon eigentlich fast wieder aussehen wie eine Coin, oder? Na ja, ich weiß, ja. Aber ich meine jetzt TB auch eher die Hundemarke, ja. Aber da ist ja was dran. Also das ist ein Teddybär oder es gibt ja 2 Meter große Figuren oder ist ein Schier. Bei uns war eine Zeit lang ein Stück Eisenbahnschiene unterwegs. Also das ist so, das ist ja Geschichte. Es gibt hier irgendwo einen Stein. Also ein Bekannter von mir hatte mal so einen Coin, der ist, oder keine Coin oder was, so ein TB oder was es dann ist. Ja, TB. Das war ein Riesenstein, den du alleine schon fast gar nicht wegschleppen konntest. Ja, das meine ich, die finde ich. Auch cool. Ja, das ist, finde ich, das hat noch mehr Geschichte, so das Ganze dann. Oder was hier mal rumlief, was ich ganz toll fand, waren... Oder Eisenbahnschiene, das ist ja wahrscheinlich so ein Männerding, oder? Also ich weiß es nicht, also so eine Eisenbahnschiene. Ja, da ging es eigentlich gar nicht um die Eisenbahnschiene. Die würde ich einfach nur... Ja, das Gewicht war der Gag. Du hattest praktisch einen 10 Kilo schweren TB. Finden wir dafür erstmal einen Cash. Also gar nicht, weil es eine Eisenbahnschiene ist, sondern einfach, weil es sowas völlig Absurdes war. Das war das Entscheidende. Also es ist einfach cool, fand ich. Also es hat schon was. Schöner TB mit Geschichte. Ja, da kann ich schon drauf ab. Den schleppe ich dann noch mit. Egal, wie aufwendig das wird. Ja, nee, also ich muss gestehen, dass ich mittlerweile fast gar keinen mehr mitnehme. Weil dafür cache ich zu selten. Dann hängt der Lichter bei mir wieder Ewigkeiten rum. Das ist aber auch besser, dann ehrlich gesagt. Das ist auch irgendwie schade, finde ich. Ich discover die eigentlich meistens, wenn ich dran denke. Aber ich nehme selten eine mit. Aber dann machst du es eigentlich... genau, das wird dann verschludel ich es wieder irgendwie. Dann machst du es aber genau richtig eigentlich. Außer das Discovern, das werde ich nie verstehen. Aber das diskutiere ich jedes Mal. Da sind die alle schon ganz genervt, glaube ich, wenn ich da jetzt wieder mit anfange. Auch wenn ich mit mir diskutieren. Also ich hatte mal am Anfang mal so eine Battle mit jemandem. weil ich immer mehr Caches als er hatte, wollte er dann mehr Discovered haben als ich. Und dann dann ist ja auch wieder nachvollziehbar. Also. Übrigens, Schwan ist es, schreibt er gerade. Was immer Er hat sich ja gerade wieder Twitter angeschrieben, nach dem Motto, ob ich nicht multitaskingfähig wäre, weil ich nicht twittere, während ich Podcast quatsche hier. Frechheiten habe ich zurückgeschrieben und du antwortest nicht, wenn ich im Podcast anspreche. Dann muss der jetzt reagieren. Das heißt, er hat nicht konzentriert zugehört. Oh, Guido! Wie lustig. Ja. Ja, ich würde sagen, ohne dich jetzt abwürgen zu wollen. Nee, ich glaube, Telefonakku, ich war ja wieder super vorbereitet. Meine beiden Handys hatten, meine beiden diese Funktelefone hatten, waren ohne Strom. Ich so, scheiße, gleich ruft er an, 30 Minuten, ich muss die Dinger aufladen. Naja. Aber haben doch gut durchgehalten jetzt. Das Geräusch war, als jemand anrief, dachte ich auch, es wäre eigentlich was anderes. Was haben wir denn eigentlich? Wir haben 2,5 Stunden fast voll. Ja, ich glaube, das ist eine gute Zahl. So, das sollte in Ordnung sein erstmal, ne? Ja, es hören immerhin noch welche zu, das ist immer ein gutes Zeichen. Aber das sind auch die letzten Wackeln. Das sind wahrscheinlich alle die, die eben erst eingeschaltet haben. Also, ich gestehe ich höre, Dosenfische haben das auch mal ab und zu, die haben mal so ein paar Folgen live probiert gehabt. Da habe ich das auch mal mir angehört. Das fand ich ganz witzig, weil diese Interaktion mit dem Chat finde ich einfach geil. Aber die machen ja mehr so eine Art Geocaching-Tagesschau. Also ist ja ein anderes Format einfach. Da ist ja viel Neuigkeiten, was ist über die Woche passiert und sowas machen die ja. Und das passte natürlich nicht ganz so gut zum Chat, fand ich immer so. Also haben sie auch selber so gesehen nachher. Der lenkt dir praktisch ab. Ich habe mir das da auch angehört und ich könnte mir so 3 Stunden Podcast höre ich mir durchaus mal an, wenn ich ihn spannend finde im Auto. In Stücken. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben einen Podcast angehört. Dieser wird ja schon mal Zeit, genau. Aber jetzt stell dir mal vor, jetzt sitzen da echt Leute, die haben uns jetzt 2,5 Stunden zugehört. Also ich kann nur einen Hut ziehen, Jungs. Also ist ja wie ein Sadomaso-Studio. Da ist ja noch Mädels dabei. Wollte ich gerade sagen. Ja, aber viel weiter später dazugekommen. Ich habe genau aufgepasst. Ja, die war ja noch in Hamburg oder irgendwo unterwegs. Die Ausreden finden sie immer. Jetzt sind sie ja immerhin schon 2 Mädels. Du musst ja jetzt auch nicht dauernd zuhören, also um Gottes Willen. Ich habe auch gar kein Problem, weil ich finde es immer ganz witzig. Mich begrüßen auch immer ganz viele mit, habe ich jetzt noch gar nicht gehört, deinen Podcast. Ey, Jungs und Mädels, macht auch nichts. Finde ich echt nicht tragisch. Also, bei uns war es ja auch irgendwie witzig, ja, dass Tanja halt bei dir war und dann schrieb, ach, du hast Mädelsbedarf, dann frag doch mal Jutta und dann twitterte ihr hin und her. Ich so, hallo, Ruhe bewahren, worum geht's überhaupt? Hallo, ich bin ja immer gerne überall dabei, aber was macht ihr? Wovon sprecht ihr? Hast du genau richtig gemacht. Sehr lustig. Oh, ich muss nochmal, hat sie vorhin schon mal gefragt. Ja, ein Mystery-Podcast live werde ich irgendwann machen. Das wird auch nicht mehr so lange dauern. Muss ich einmal erwähnen, weil sie fragt gerade nochmal danach. Und das hatten schon mehrere interessiert. Es soll nochmal... Soll das sein, Mystery-Podcast? Rätseln live oder wie? Nee, im Prinzip soll es... ich habe auch im grünen Forum so eine Anfrage gelesen, dass einfach Leute sagen, ich würde ja auch gerne, aber ich weiß nicht mal ansatzweise, wie ich da rangehe. Und ich bin auch so ein Rätselidiot, habe aber über die Jahre so gewisse einfach Standarderfahrungen sammeln dürfen. Und das soll dann so ein Podcast werden, wo es einfach mal darum geht, mal sehen, ob es mehrere gibt, aber wo es mal einmal eine Folge gibt, einfach wo ich sage, pass auf, wir unterhalten uns einfach mal drüber, wie löse ich oder wie gehe ich an so ein Bilderrätsel ran? Wo kann alles was versteckt sein? Ja, okay. Und dann einfach mal keine Lösung akut, sondern einfach so, was guckt man und wo sucht man und wie geht man ran? Also, Tipps und Tricks rund um Mystery. Ja, genau, aber ohne dafür ein Mystery zu nehmen. So in die Richtung soll das gehen, ja. Ja, ist eigentlich schlecht, auch gerade solche, was für Codes gibt's und wo finde ich die Infos zu den Codes? Genau. Also, wie gesagt, erstmal geht's mit den Bildern los und dann mal gucken, wie das angenommen wird. Ich probiere ja in dem Podcast hier sowieso immer gerne neue Sachen aus. Und so schön die Sprechstunde ist, erstmal ist sie unglaublich anstrengend. Das merke ich immer, dass ich 2 Tage danach noch so ein bisschen das Nachschleifen habe. Weil es einfach unvorbereitet ist. Und dann muss ich ja ganz anders interagieren, als wenn wir hier einen Gast haben, den wir einen Fragebogen... Ja gut, aber hattest du schon mal, dass du, ich weiß nicht, wie viele Telefonate mit wildfremden Menschen du schon hier live gestreamt hast? Das dritte. Hattest du schon mal jemanden, wo du nach einer halben Stunde dachtest, oh Gott? Nee. Also wenn wir schnell irgendwie zum Ende kommen oder wusste, was er erzählen sollte oder so? Ich sage gerade, wenn würde ich es jetzt ja nicht sagen können, aber nee, es waren 3 oder 4 jetzt. Oh, stimmt. Dumme Frage. Du musst ja später nochmal per DM antworten. Nee, ist aber auch wirklich so. 4 mal war, hatten wir das jetzt? Am Anfang war es zweimal eine halbe Stunde, bei euch beiden war es jetzt eigentlich länger. Das macht aber gar nicht so den Sorry. Unterschied. Also es ging auch gar nicht darum, dass das zu lang oder zu kurz ist, sondern es ist einfach natürlich anstrengender. Ich sitze jetzt hier, normalerweise sitze ich mit Marco und wir haben einen Gast und befragen den und unterhalten uns ein bisschen. Und dann guckt einer auf den Chat und einer guckt mal auf den Rechner und einer unterhält sich mit dem Gast. Also das ist dann alles ein bisschen einfacher. So sitze ich hier mit einem Notebook, das praktisch streamt. Mit meinem PC, auf dem ich die Kommentare ein bisschen im Auge versuche zu halten. Daneben läuft noch Twitter, das ignoriere ich mittlerweile schon. Und dann muss ich noch aufpassen, dass wir so einigermaßen gleich laut sind. Und da ist man dann nach 3 Stunden spätestens auch scheintot. Das ist tatsächlich so. Also das merkt man schon. Und das nächste Problem ist, Gäste zu kriegen. Okay. Ja, was ist mit hier der Jan, also Ja, den, der ist der auch noch Muki? eingeplant und den habe ich im Moment als letzten. Und wenn jetzt nicht noch überraschend was kommt, würde das dann damit auch so langsam auslaufen. Und dann würde halt mal so eine Mystery-Geschichte kommen. Oder, ach, was alles kommen wird, keine Ahnung. Ich überlege mir auch ewig was anderes. Das Einzige, was ja stabil bei uns ist, ist dieses einmal im Monat mit dem Gast, mit Marco zusammen. Das ist auch das, was wir immer geplant haben. Ja. Ne, und weil wir jetzt diese Kosten für dieses Live und so sowieso haben, habe ich gesagt, na gut, dann mache ich noch einen zweiten. Marco hat nicht so die Zeit mit Kindern, weiß, wem erzähle ich das? Ne? Mit Kindern ist halt schwieriger. Er hat zwei kleine Mädchen, ein kleines Mädchen, einen kleinen Jungen. Und die sind noch, jetzt wird es peinlich, ich glaube 6 und 1 oder 6 und 2 oder so. Ah, gut, das war eine andere Nummer. Dann konnte Ja. aber mal gerne einer zwischendurch reinmarschieren. Ja, Also hier gab es die klare Ansage: Passt auf, Leute, Viertel nach 8 ist bei mir die Tür im Büro zu. Ja, Sieht zu, dass er genau. ins Bett kommt. Genau. Scheint ganz gut Das geklappt zu haben. funktioniert da doch nicht. Vor 3, 4 Jahren hätten die mindestens einmal hier neben gestanden. Vielleicht hören die auch Hätten die sie ganze mich hören Zeit können. zu. Sie, hallo, jetzt geht ins Bett. Du Ist da weißt es was nicht so? nicht. Vielleicht gehören die ganze Zeit zu. Nee, ich habe die wahrscheinlich müde gequatscht. Also vielleicht haben sie am Anfang zugehört und sind dann über meine zarte Stimme eingeschlummert. Ja, so soll es Das sein. ist wahrscheinlich das Gleiche, und darum sind so viele noch die ganze Zeit dabei. Die schlafen schon vorm Radio sozusagen, vorm Rechner. Nee, es kommen immer noch ein paar So ähnlich wie die Kommentare. Leute, die 3 Fragezeichen-Kassetten zum Einschlafen hören. Oh, ich höre gerade ihr Schwan, der hat, was macht er nächste Woche auch einen neuen Podcast? Ja, der ist da sehr aktiv. Hörst du den etwa auch nicht? Sag jetzt nicht das Falsche, hör noch zu. Doch, doch, da. Hör jetzt. Was ist denn das für ein Nee, ich Podcast? höre ihn auch nicht. Also ich kenne ein paar Leute, die einen Podcast machen, aber manchmal auch über Fußball und so, hallo, also man muss es nicht übertreiben. Aber Guido macht immer spannende Sachen. Bald geht es los. Da steht ja noch gar nicht, um was es geht. Hörweide.de. Für Auf ein Überraschung. Wort mit Guido und Vigier muss ich mir mal hier notieren. Muss ich mal reinhören, was er da so macht. Das ist da bestimmt unkescherisch. Im Es Zweifel ist es nerdig. steht nichts drin. Dann höre ich es nicht schlimm. Also ich höre so querbeet immer mal, also alles, was mich mal Ja, interessiert. ich habe ja bei dir auch ein bisschen geforscht über dich, und da steht ja auch was mit IT und so, ne? Ja, Also sollte das für dich, solltest du verstehen, was er sagt dann da. seit Ewigkeiten bin ich dabei und komme nicht von los. Das Cachen hat schon sehr geholfen, seitdem ich öfter draußen. Da kommst du wenigstens ein bisschen an die frische Luft, ne? Ja, Die ganzen Entwickler und genau. so, die Ja, dann so ja. im Keller sitzen. Fenster zu haben. Ja. Ich war heute schon genug an der frischen Luft. Hast du ja vielleicht gesehen, noch die Bilder von der Wohnung da. Das war Ja, was heute war das denn alles etwas genau? hektisch da. Ja, Also ich habe du. auch gedacht, Moment mal, ich meine, das war ja, glaube ich, kurz bevor wir telefoniert haben. Ja, Also nein, ja, wo nicht treibt er sich jetzt noch rum in irgendwelchen Abbruchhäusern, und da leuchtet irgendwie noch die, was war das, Rauchmelder oder was? Ja, Ja, Abbruchhaus Hilfe. ist gut, ja. Das Dach von diesem Haus ist vor 5 Jahren komplett neu gemacht worden, bis zur Bodenplatte runter. Und wir hatten einen Mieter, der ist schizophren. Hat sich rausgestellt, aber sie haben ihn leider nur entmündigt und nicht ins betreute Wohnen gegeben, weil sie meinten, der wäre harmlos. Ja, und ist wohl doch nicht ganz so harmlos. Also man muss jetzt noch prüfen, ob es ein Versehen war, aber wäre natürlich schon eine komische Moment Überraschung. mal, also es war jetzt kein Lost Place oder so, Nein, das sind sondern es war irgendwie 49 Wohneinheiten, Block. abgebranntes, frisch abgebranntes Haus. Nicht Haus, da sind 49 Wohnungen drin und es ist eine Wohnung komplett ausgebrannt. Und das Haus ist momentan bis morgen komplett geräumt, weil sie erstmal prüfen müssen, wo ist das Wasser überall reingelaufen, Strom muss wieder an und. Also das ist ein aktuell bewohnter Wohnblock, ja. Meine Ja, Güte, da oh standen Gott. nur 49 Mann auf der Straße, weil der Idiot das abgefackelt hat. Oh Jetzt müssen Gott, die ist erstmal alle das irgendwo super. untergebracht werden. Ja, zahlt die Versicherung. Ja, aber trotzdem nervig. Also Ja, für die, die hier wohnen, ja. Das stimmt. Ja, für mich als Vermieter, ich habe da nicht viel. Also, ja, auch Ja. wenn sie muss, ist trotzdem Lauferei und Nerv einfach. Für die da wohnen, Kannst ja. Aber nicht für mich. auch schnell Lost Place reinlegen. Ihr wird sich im Moment lohnen, ja, da oben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Fußboden hält. Der hat ganz schön eingekriegt da. Also da hat es ganz schön gefackelt. Also die Stromzähler sind wirklich zerschmolzen. Also da ist schon ganz gut was abgegangen. Ja, dann war ja noch Glück, dass irgendwie das nicht umgesprungen ist noch Ja. irgendwie, oder? Auf die Nachbarwohnung, Unterwohnung, du Überwohnung Ja, oder sonst was. naja, die Wohnung da drunter ist genauso hin durchs Löschwasser. Ist ja noch viel schlimmer als der Brand fast. Ah, stimmt. Ja, es muss jetzt erstmal alles aufgenommen werden und dann fangen die morgen schon an zu planen, wer jetzt was saniert und wie das funktioniert. Ja, klingt alles schlimmer als es ist. Also als Vermieter ist man einiges gewohnt, glaube Toll. Ja, das ist so wie bei so einer RTL2-Serie. Ja, so kam ich mir auch Nomaden.de vor. oder so. Ja, ich komme nach Hause und wollte nochmal hochgucken, ob da oben soweit alles gut aussieht, weil man den so ein bisschen im Auge behalten muss. Wie gesagt, er ist ja schizophren und wir versuchen ihn seit Monaten den da rauszukriegen. Und da gucke ich da hoch, da siehst du dieses schwarz verbrannte Loch, mehr ist ja nicht mehr zu sehen, und kriegst das gar nicht, das muss erstmal auf den Schirm kriegen dann, nicht? Und das war Warst du natürlich. schon vorbei oder warst du gerade mitten dabei? Nee, da war schon Also hast du vorbei. Da war schon vorbei. schon gelöscht und alles, ja? Ja. Aber ich bin halt nochmal hingefahren, dann, um die zu unterstützen. Weil ich viel machen kann ich ja auch nicht, aber als Eigentümer habe ich natürlich jetzt ein anderes Auftreten gegenüber der Verwaltung zum Beispiel als die Mieter. Ne, denn ich zahle denen das Geld und dann müssen sie auch was für mich tun. Und deswegen bin ich dann Ja. reingefahren. Und dann hast du da halt 48 Leute, die irgendwie beruhigt werden wollen. Ja, klar. Also ich wäre jetzt auch nicht so amused, wenn es hieß, Nee, das irgendwie so jetzt waren mal sie raus auch. aus der Hütte hier, wir müssen jetzt gucken, was hier los ist. Die waren alle nicht begeistert, nein, das stimmt. Aber ja, letztendlich, was willst du machen? Ja, eben, gut, ist klar, ne? Aber. So, der Herr, guck mal, jetzt sind wir schon bei Ja. 2:36, jetzt aber Schluss. Stimmt, ich muss das noch rüberspielen auf PC. Ja, dann ich danke dir erstmal, ne? Aber hat mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob noch einer zuhört. Falls ja, ne? Wir suchen auch immer mal noch einen neuen. Also wenn das noch weitergehen soll, dann muss sich einer melden. Und ich glaube, jetzt haben wir ja oft genug bewiesen hier auch, dass wir nicht beißen. Also ich nicht beiß, du warst ja noch einmal jetzt da. Ich war jetzt weit genug entfernt von dir, also Du ob du warst auch überhaupt weißt, kann ich jetzt nicht die bestätigen, ist weiter her, aber die so Dominante. Also geht's. du musst keine Angst haben, hat ja schon einer gesagt vorhin. Ja, dann danken wir allen Zuhörern, dass sie das so lange wirklich mitgemacht haben. Ich staune immer wieder. Ja, auf jeden Fall. Nächstes Mal machen wir 3 Stunden, Dann mal schick mal den gucken. Link rum, wo das Aufgezeichnete zu horchen ist. Ja, ich Nicht, dass ich es mir nochmal anhören würde, um Gottes Willen. Also meine eigene Stimme will ich nicht hören, aber Doch, tu dir vielleicht das an, interessiert das den ist einen schon, oder doch, anderen noch. das muss man mal machen. Das sollte man Für tun. meinen Blog. Ja, oder so. Den Also mache ich. ich mach das morgen fertig, die Konserve, die kommt morgen Abend irgendwann dann auch ins Netz, kann ich dir. Das Die Tanja twitter langweilt sich. Er spielt schon Carcassonne hier. Mann, Mann, Mann. ich. Das Herr Tanja. twitter ich dann morgen einfach, wo du das findest, das ist kein Problem. Und die Ja, anderen, die alles klar, zuhören, super, wissen sehr gut, das. macht das. Ja, dann nochmal vielen Dank, ne? Jo, nicht zu danken. Dann Bis wünsche ich dann, schönen mach's Abend. gut. Jo, Ja, auch, tschüss. tschüss. So, jetzt habe ich jetzt aufgelegt. Ja, jetzt habe ich aufgelegt. Mein Gott, ein neuer Rekord. Ja, gedankt habe ich. Jetzt bin ich auch kaputt und müde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, das ist das Wichtigste. Ja, mehr wüsste ich jetzt auch nicht zu sagen. Jetzt habe ich auch lange genug gesessen. Aber ich fand es auch spannend. Ich hoffe, ihr auch. Das müsst ihr entscheiden, nicht ich. Ja, dann muss ich jetzt auch, jetzt muss ich aber auch korrekt meinen Abspann-Jingle nochmal spielen und dann mal aus. Schönen Abend, gute Nacht, schönes Wochenende.